Das ist so ein, ja, so ein fürstlich, kann man vielleicht sagen, so ein Fürstenhaus, so ein Adelshaus, so ein großes Anwesen. Also, das entdeckt man allerdings erst, wenn man ein Stück auf dem Gelände ist. Von außen hast du, ist es eingezäunt, also so vorne ist so eine Steinmauer und mit großer Hecke, riesige Hecke drumherum. Und dann hast du vorne rechts auf dem Gelände das Tor. Hier ist das Pförtnerhaus. Und dann geht hier die Straße hier hinten hoch. Und hier ist alles bewaldet. Hier vorne ist dann der Fußballplatz. Und hier hinten über dem Fußballplatz ist das große Haupthaus mit der Terrasse hier vorne, wo man dann, wenn man drauf sitzt, auch beim Fußball zugucken kann von draußen. Ja, und rechts ist alles Wald und dann sind hier so Wege, da war dazwischen irgendwo war noch ein Spielplatz. Wie gesagt, war Mutter-Kind, auch für Mutter-Kind geeignet, die Therapie. Waren einige Kinder auch da, also auch ein paar Pärchen mit 2, 3 Kindern und so. Also waren, weiß nicht, wenn ich lüge, aber so 5, 6, 7, 8 Kinder waren bestimmt da, also alle im Kindergartenalter mehr oder weniger. Und wie war das noch? Ich glaube, auf der linken Seite vom Haupthaus war dieser Boteneingang, Lieferanteneingang etc., der Zugang zur Küche unten. Wie gesagt, es war so ein altes Fürstenhaus, das kann man sich alles schön, also das Haupthaus dann von innen alles mit schönen so Marmorfliesen auf dem Boden. Großen Kristallleuchter an der Decke, einen riesigen Kristallleuchter, also mit 3, 4 Meter Durchmesser oder so, ne? Ein großer Kamin und dann alle so alte, geschwungene Sofas, so Chaiselons oder wie die heißen. Wie heißen die? Diese gibt es immer dann nur einzeln, also es ist kein Sofa, wie wir das heute kennen oder in den Wohnzimmern stehen haben, sondern so richtig schön groß geschwungene mit rotem Samt oder mit Samt bezogen oder mit so Kord bezogen. War schon ein imposantes Haus. Und ja, wie gesagt, davor, vor dem Haus, hier das Haupthaus, hier der Fußballplatz, ringsrum war Wald, hier vorne war schon wieder die Straße, hier das kleine Haus, wo ich gewohnt habe und hier auch Wald und alles ringsrum komplett umzäunt. Ein riesiges Gelände, also 2, 3 Hektar, schätze ich schon, war das groß, das Gelände. Also du konntest dir drauf verstecken spielen mit 50 Mann, so ungefähr. Ja, ja, und hier hinten waren halt die Wege so und ja. Da auf der Seite war nur so ein Maschendrahtzaun, so ein uraltes Ding, auch schon überall verrostet und halt Menschenstellen kaputt und so oder runtergetreten. Ich war vorne im kleinen Haus, das ist nochmal auch halt eigene Therapeuten und es ist halt gruppenmäßig ein bisschen aufgeteilt. Da sind dann 2, 3 andere Therapeuten eigentlich zuständig, wie da im Haupthaus, obwohl die sich untereinander natürlich auch kurz schließen. Und Großgruppen immer alle betreffen, die da sind. Egal welches Haus du liegst oder welche Etage du liegst. Ja, im Grunde gibt es nur 2 Häuser. Das Haupthaus mit den beiden Etagen, unten die Jungs, oben die Mädchen, Pärchen, alleinerziehende Mütter oder Väter vielleicht sogar auch. Halt wegen den Kindern, alles oben ist kindgerecht halt eingerichtet. Und die Jungs, und das ist ein großes Haus, also ich glaube da also 50, 40, 50 Leute, also Klienten, ohne die Kinder und alles, was da dran hängt noch. Ein Partner vielleicht, der nicht süchtig ist, aber mitmacht, um zu verstehen auch, und sonst ist da ja auch nötig, also möglich. Oder zumindest so, dass der nichtsüchtige Partner auch am Stück viele Tage da bleibt, um die Therapie zu begleiten, um gemeinsame also Paargespräche auch zu führen mit dem Therapeuten etc. Wie genau die das machen, weiß ich nicht, war nie. Also ich habe nie als Paar eine Therapie gemacht. Und unser Haus, das Pförtnerhaus, das war halt ja, recht modern eingerichtet und also das war kein Verhältnis, also optischer Vergleich mit dem Haupthaus war gar nicht, das war modern schon. Das wurde restauriert irgendwann und ja, es war halt aus wie ein normales kleines Wohnhaus, ne? So auf 2 Etagen, 3 oder 4 Schlafzimmer. Ja, oben und unten Badezimmer und eine Küche noch drin, so eine kleine, so ein Küchenraum, ne? Dass man so Wasser kochen kann, mal Mikrowelle und sowas. Ja. Viel mehr gibt es zu dem Gelände eigentlich nicht zu sagen, das war's schon. Also bei mir auf dem Pförtnerhäuschen, also ich bin der Meinung, wir waren mindestens 8, ich glaube maximal hätten da 12 Leute hingepasst auf das Haus. 12. Ich kann mich auch vertun um 2. Aber ja, also wesentlich kleiner als das Haupthaus. Mindestens zu dritt. So. Aber das, wie gesagt, das Haus war sehr, also restauriert gerade, also was ist gerade, aber wenige Jahre zuvor wahrscheinlich, frisch gestrichen alles und so, also es sah sehr sauber aus. Also konnte man sich wohl wohlfühlen in der Hütte, also konnte man ankommen ohne Ekel, also war freudig überrascht so, über den Anblick, wo ich wohnen soll. Hab's nicht so sauber erwartet. Aber klar, da habe ich Therapie kennengelernt. Jetzt ein paar Tage später wusste ich, warum das da so sauber ist. Wenn die so abgehen bei Putzabnahme, bei der Putzkontrolle. Und es wird jede Woche Großputz gemacht. Jede Woche. Alle, die da sind. Das ist fast in jeder Therapie das Gleiche. Und dann hast du irgend so einen Chaot, der dich kontrolliert. Und der ist da meldet, wenn du deinen Putzbereich nicht sauber hast. Wir gucken unter die Wasserhähne, alles wird alles kontrolliert. Deswegen ist es immer picobello sauber. Ich weiß noch mal, wie die Leute geflucht haben, wenn die im Haupthaus Treppengeländer putzen, weil das geschnitztes Geländer und dann so ein breites bis nach oben hin, so eine geschwungene Treppe, so ein ganz langer Treppenlauf und überall ist geschnitzt, überlagert sich der Staub hin. Musst du überall hingehen mit dem feuchten Nacken. Ja, das ist Standard in jeder Therapie. Das hat mich noch nicht mal angekotzt, weil das finde ich ja so eigentlich auch ganz gut. Ich meine, das ist schon ein bisschen überzogen, aber das ist auch mit Absicht, dass es so überzogen ist. Du sollst lernen, dein Umfeld sauber zu halten. Das ist der Hintergrund dieser Putzaktion. Und das macht auch jede Therapie, jede Drogentherapie. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind Ausgänge zum Beispiel gestrichen. Im Nettetal war das dann so. Samstag, Vormittag, nach dem Frühstück, ist Großputz. Oh, so genau kann ich das nicht sagen, aber so um die 7, 6, 7, 8 Therapeuten und Therapeutenassistenten oder Sozialarbeiter und was da noch alles mit rumtun. Die Sozis. Ich weiß, in dieser Großgruppe habe ich nur dieses Bild vor Augen, die sitzen so 6, 7 Frauen und Männer so mir gegenüber, also Therapeuten, als ich dann da meine Ansprache gehalten habe. Und dieses Bild habe ich vor Augen, so 6, 7, 8, maximal 8 Therapeuten. Ja, es gibt so eine Empfangsgruppe dann, ne? So stellt man so eine Vorstellungsrunde, nennt sich das dann. Wenn dann nach dem Essen einmal alle zusammengerufen und muss sich da hinstellen und sagen, ich bin der und der, komm da und daher, ich habe das und das Problem und so. Also was meine Sucht angeht, ne? So, was sind meine Lieblingsdrogen, sowas in der Art, schildert man dann. Komisch, da ist es mit leichten Lampenfieber verbunden, vor allem, weil das alles Leute sind, die ich zum größten Teil nicht kenne. Für mich war es ganz okay, weil die beiden Brüder waren halt schon da und so. Ich hatte so ein bisschen jemand gefühlt im Rücken, ne? Das war eigentlich, ja, ich habe mich da hingestellt, mal das runtergelattert. Mein Name, ich bin, wo ich herkomme, das gerade aus dem Knast komme. Und. Ja, dann gibt es ein allgemeines Hallo, interessiert sowieso keine Sau. Also im Grunde wird man schon noch kennenlernen, wenn er hier bleibt. Wenn nicht, ist auch egal. So. Ja. Die einzigen, die sich freuen, sind Jungs, die dich kennen. Und dann in der Begrüßungsgruppe vielleicht gerade das erste Mal sehen dann. Weil sie vorher noch nicht gesehen, also was weiß ich. Irgendwo unterwegs waren. Ja, natürlich habe ich einen Bezug zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe ja nur eigentlich meine Personalien angegeben. So, mehr war das doch nicht. Ich habe gesagt, ich bin der und der, so und so alt, komme da und daher und ja, komme aus dem Knast, ja, ich will jetzt clean werden. Meine Lieblingsdrogen sind Heroin und Kokain. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und dann wahrscheinlich auch noch mit so einem dreckigen Grinsen so. Irgendwie das alles so ein bisschen nicht so ganz so ernst genommen noch. Und so. Außerdem ist es mir gerade peinlich, dann übertünche ich das ja gerne dann auch vielleicht mit einem Lachen oder so, mit einem Grinsen. Auch wenn es vielleicht gerade gar nicht angebracht ist. Es gibt ein Volk, die werden deswegen auch immer missverstanden. Weil egal, je schlimmer die Situation, umso mehr lächeln die. Es gibt Menschen, die macht das aggressiv. Wenn man in der falschen Situation das falsche Gesicht macht. So, ja, aber... Ja, ich guck dann, ich habe ja 2-3 Jungs da sitzen und wenn ich irgendwie was Lustiges loswerden kann, so, dann ist schon okay, erstmal Eis gebrochen. Erstmal Hallo zu meinen Jungs sagen. Mit dem dreckigen, so, nur mit dem Gesichtsausdruck dann so. Ja, meine Lieblingsdrogen sind so, weißt du, in dieser Art, irgendwie ist das bestimmt gelaufen. Also, wie gesagt, ich habe es ja sowieso auch, bis sie mich rausgeworfen haben, habe ich immer noch nicht verstanden, um was es ging, so. Also dementsprechend werde ich mich auch verhalten haben in der Zeit, in der ich da war. Möglichst nicht anecken, aber so hier und da mal einen dummen Kommentar kann ich mir ja nicht verkneifen. Meistens. Und ja, dann kriegt man mich schon ein bisschen mit, so. Also zumindest zu der Zeit noch, ne. Vor allem, ich feiere die andere Seite ja noch. Dann gehen halt manche Therapiedinge noch gar nicht klar für mich. Zum Beispiel, der hat getrunken, ich hab's gesehen. Na und, ist mir doch egal, weißt du? Lass ihn doch, bis er nicht mehr gehen kann, ist mir doch scheißegal. Nee, du fliegst mit raus, weil du es gewusst hast. Wenn dich dann einer sieht, wie du ihn gesehen hast, und der geht zum Therapeuten, und du sitzt in der Großrunde dann nachher und sagst nichts. Weißt du, der Therapeut weiß es ja schon, der hat es ja gerade gehört. Aber die lassen dann erstmal die Situation so stehen und geben denjenigen eventuell noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich hab's gewusst. Aber das war ja auch gerade erst. So, ich war erst noch am Überlegen, ob ich das aufmache. So, aber das kommt für mich nicht in Frage. Auch wenn schon ganz klar ist, dass ich wusste, dass er getrunken hat. Trotzdem behaupte ich, ich wusste das nicht. Also ich lüge dann. Weil das verstehe ich noch nicht. Warum soll ich den anscheißen? Anscheißen sowieso geht nicht klar. Und das ist ein ganz großes Problem in den Therapien. Immer noch dann, wenn Jungs aus dem Knast kommen. Und es sind halt die meisten, kommen aus dem Knast in Therapie. Es sind meist 80% fast von jeder Therapie, die Gefangene ausmachen. Kommen ja ganz wenig Leute freiwillig von draußen in eine Langzeittherapie. Also das ist der kleinste Teil. Die meisten sind inhaftierte Leute, die Therapie machen. Ja, ja, und da habe ich das noch gar nicht verstanden. War schon klar, ich gehe nicht zurück nach Hannover. Aber wohin war auch noch nicht klar. Jetzt gucke ich mir das hier erstmal an. Vielleicht gefällt mir Bremen ganz gut. Aber Bremen hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war so der Grund auch vielleicht, warum ich ein bisschen ausgeharrt habe. Außerdem da gerade mit dem Mädchen hat sich das angebändelt und hätte ja auch ganz toll werden können vielleicht. Weißt du, vielleicht wäre es ja die richtige gewesen in der richtigen Stadt und alles hätte gepasst und ich mache jetzt eine 180-Grad-Wende. Selbst wenn nicht, aber vielleicht hätte mir die Stadt und alles gepasst. Das war der Grund vielleicht, unterbewusst so wirklich drüber nachgedacht, wie lange ich jetzt noch bleibe oder wer oder was für ein Grund oder ob sie jetzt vielleicht schuld ist, dass ich bleibe noch oder was auch immer. Habe ich mir noch keine wirklichen Gedanken gemacht, ich bin nur meiner Emotion gefolgt. So, und damals, ja, mussten sie mich rausschmeißen, ich bin nicht freiwillig gegangen. Also irgendwie schon durch meinen Abgang, aber ja, hätte es diese Situation nicht gegeben, hätte ich mich da weiter durchgemogelt. Solange, bis sie wirklich einen Grund finden, um mich rauszuschmeißen. Nein, Hannover geht nicht mehr. Wohin? Ich muss mir was tun. Das war mir ja schon klar. Ich gehe nicht zurück. Ich darf nicht zurück. Nein, der hat das gesagt. Er macht mir ganz lange das Licht aus. Jetzt lass mich mal neue Scheiße bauen mit meiner Bewährungsstrafe, die noch offen ist und wieder vor dem Landen. Alter, der gibt mir 10 Jahre, wenn er kann. Der reizt das komplette Programm aus. Ich komme in 5, 6, 7 Einbrüche oder vielleicht dann da schon mit BTM. Auch wäre ich zurückgegangen nach Hannover, hätte sich das wahrscheinlich auch in diese Richtung verlagert, BTM. Ich komme das nächste Mal mit einer völlig neuen Straftat, die aber nicht minder schwer wiegt wie Einbruch. sondern eher noch ein bisschen mehr wiegt wie ein Einbruch. Alter, der hätte mir ganz lange das Licht ausgemacht. Stell dir mal vor, die hätten mich mit 16 Kilo, mit 6 Kilo so und 10 Kilo auf Aussage erwischt. Und der hätte der Staatsanwalt hätte die Verhandlung gemacht in Hannover, meine vierte Haftstrafe. Alter, ich wäre nie wieder froh geworden. Ich hätte 10 Jahre, 12 Jahre gekriegt vielleicht. Unter Berücksichtigung all meiner Vorstrafen und alles, was er mir gesagt hat und. Kann so froh sein, dass meine letzte Straftat oder Strafsache nicht in Hannover verhandelt worden ist. Das war einer der besten Ratschläge, die ich je in meinem Leben gekriegt habe. Komm nicht wieder. Nachdem ich in Horst angekommen bin, also ich bin am 25.03.1998 dorthin entlassen worden. Und das erste Wochenende bin ich der Meinung, nachdem ich dort angekommen bin, oder auf dem ersten Wochenende, auf dem Samstag, war irgendwie so ein kleines Fußballturnier da von ein paar Einrichtungen, also Therapieeinrichtungen im Umkreis irgendwie. Also unter anderem war halt auch Elrond Brehm da. Ich weiß gar nicht, ob Elrond Osnabrück auch da war, aber ich glaube nicht, weil das sind nur 10 Leute, keine Fußballmannschaft, kriegen die zusammen. Deswegen, aber Brehm, da sind einige Klienten mehr. Ja, die hatten auf jeden Fall auch eine Mannschaft und haben noch ein paar Therapieklienten mitgebracht, also ein paar Jungs, ein paar Mädels auch. Und unsere Therapie war ja auch gemischte Therapie. Also waren Jungs, Mädchen, Pärchen, Frauen mit Kindern und all sowas. Ja, und dann war da irgendwann in den ersten Tagen, ich bin der Meinung, das erste Wochenende war so ein Fußballturnier und dann kamen halt auch Leute von anderen Therapien. Da habe ich schon bestimmt 15 Mal gedacht, Alter, ich hau hier ab. So in den ersten paar Tagen so. Ja, und dann kamen, wie gesagt, die anderen Therapieeinrichtungen dahin. Dann kamen auch ein paar Frauen und Besucher auch und so. Und dann war richtig wie Tag der offenen Tür. Also da war richtig was los für mich. Gerade aus dem Knast war es voll Action. Wie auf dem Jahrmarkt kam ich mir da so halbwegs vor. Und die haben da zuerst schon rumgekaspert auf dieser großen Terrasse von diesem alten Haus, von diesem Gutsvilla, von dem Haupthaus. Und von dort aus konntest du halt so auf das Spielfeld auch gucken, ne? Ja, und irgendwann habe ich mich da auch hingesetzt in der Sonne, mit den Jungs gequatscht, so mit den beiden Brüdern halt, die beiden Jungs, mit denen ich Automaten geknackt habe in Hannover schon und die Tresore und so vom Hoch ausgeschmissen habe oder mit der Axt aufgemacht habe. Die waren halt auch beide dort in der Therapie. Und so bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen, mit dieser Dani. Ja, wir fanden uns von Anfang an sehr sympathisch. Ich war topfit. Sie war schon irgendwie auch um die 3 Jahre bei Elrond in der Therapie. Also das Elrond ist ja so, das ist ja offenes Ende. Für die Staatsanwaltschaft musst du 18 Monate dort sein, um einen Cleanschein zu haben. Die bei Elrond Bremen haben allerdings danach Häuser, wo Leute, die immer noch bleiben wollen, in dem System vielleicht sogar gar nicht mehr mitarbeiten, aber für ihr Zimmer Miete bezahlen, irgendwo einen Job. Wie betreutes Wohnen kann man im Grunde sagen. Nur, dass keine Betreuung da ist, sondern nur andere Klienten, die auch schon lange clean sind, also in diesen Fällen dann in den Häusern. So, die sind auch schon 2, 3 Jahre da. Die hatte eine Lehre gerade, irgendwie, die ist ins dritte Lehrjahr gerade gekommen. Nach einem Jahr Therapie hat sie dann ihre Lehre angefangen als Friseuse oder Friseurin oder wie heißt es heute? Damals hieß Friseuse. Ja, und die habe ich dann den Tag da kennengelernt. Wir haben uns bombig verstanden und. Dann meinte sie so, ja, ich komme dich mal besuchen irgendwie und ja, natürlich sage ich ja, gerne, kannst gerne kommen. Habe auch lange mich nicht mehr mit Mädchen unterhalten gehabt und so, ne, waren ja schon wieder Monate vergangen, dass ich mal so irgendwie länger mit einem Mädchen, dass ich freiwillig, also wo kein Zwangskontakt ist wie Sozialarbeiterin oder sonst was, ne, und meistens kommen die ja sowieso nicht in Betracht. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mich sehr gut mit der verstanden und irgendwie, die kam direkt den nächsten Tag. Und sie wusste ja, ich liege vorne im Feuerwehrhaus, dass sie gar nicht bis aufs Hauptgelände musste und kam einfach ins Haus rein und besuchte mich. Ja, und es ging so 2, 3, 4, 5 Tage und dann war natürlich Abhauen auch nicht mehr so nah oder war nicht mehr so verankert in meinem Kopf, dass ich hier jetzt einen Adler machen muss, weil ja, erstens, das Wetter ist voll geil, ich bin draußen, jetzt lerne ich auch gerade noch ein Mädchen kennen. Also, ja. Hauptsache, die schmeißen mich jetzt hier nicht raus. So. Da fing das schon an. Deswegen bin ich auch 2 Monate dann letztendlich, habe ich durchgehalten. Nicht geblieben. Ich habe mich durchgemogelt 2 Monate. So. Mit Ach und Krach, ich habe es nämlich gar nicht gerafft, was sie von mir wollen. Aber diese Frage, was macht das mit dir, hat mich nur aggressiv gemacht, aber ich konnte es gar nicht, was es wirklich mit mir macht, konnte ich gar nicht benennen. Ach, über Gott und die Welt, wahrscheinlich auch viel rumgekaspert, scheiße gelabert, so, wie man es halt macht, man als frisch verliebt irgendwie, was redet man, alles Mögliche, oder? Ja, die hat es mir angetan, verliebt natürlich noch nicht, das dauert ja auch ein bisschen, was Liebe angeht, ne? So, und so weit ist es ja natürlich auch nicht gekommen, irgendwie. Ich habe da ja wieder auch für gesorgt, dass sich Wege trennen und, obwohl das gar nicht mein Vorhaben war, also ich bin dann ja halt rausgeflogen. Nee, aber es war dann halt so, ja, die hat mich auch ein bisschen motiviert. Ich meine, die war schon 3 Jahre clean und ja, die hat auch ein bisschen Werbung gemacht für Klarkommen, weißt du, so ungefähr. Komm, das ist gar nicht so schlimm und so. Das ist nur am Anfang so grau und ja, dass man sich halt kümmern muss und das Ganze und so. Und sie macht es ja vor, sie hat es ja vorgemacht, so. Ein kräftiger Junge, also so was Leichtes kriegst du auch, ich weiß. Ja, scheiße, das hat er nicht hingekriegt. Ja, egal, die hat mir auch so ein bisschen Motivation gegeben. Also Liebe war das nicht. Aber natürlich, kommt gerade aus dem Knast, gar keine Frage. Und hübsch ist er außerdem gewesen. Ja, Heroin, ne? Also alle Downer. Alles, was Downer auch, Pillen, Tabletten auch, Barbiturate und so ein Kram halt. Alkohol. Und Heroin am Ballern, ne? Hast du aber nicht gesehen. Ja, es war auch irgendwie ein Grund, ne, klarzukommen. So, und so hat sich auch einfach gut angefühlt. So, ich komme gerade aus dem Knast, das Wetter ist geil, das Mädchen ist hübsch. Interesse hat sie auch noch. Also, vielleicht auch gerade, weil ich ein bisschen bin, wie ich bin. So. Oder wie ich war. Ich war, wie ich war. Ja, der Knast ist bestimmt und die Straße so und das Dreckige war damals ja noch wesentlich massiger auch in meiner Aussprache oder in meinem Reden. Und ich war da immer so begeistert von so. Kennt man doch. Dieses gute Mädchen lieben böse Jungs. So und dieses Ding. So ist halt ein bisschen auch vielleicht faszinierend so, ne? Für jemanden, also gerade für eine Frau vielleicht auch, ne? So. Ja. Ja, und das hat mich da halt die 8 Wochen durchhalten lassen, oder ja, ich auf jeden Fall habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass ich 8 Wochen durchgehalten habe. Das für das, wie ich dazu eingestellt war, was Mitmachen angeht, so. Also im Nachhinein gesehen war das schon eine Leistung für mich. Die war auch unklar. Ich glaube nicht, ich habe nicht in Erinnerung, dass die anschaffen gegangen wäre. Das wäre nicht so meins dann gewesen. Also nicht so wirklich. So, das hätte ich nicht unbedingt als feste Freundin, wollte ich das keine Frau haben, die dem Gewehre nachgeht. Oder nachgegangen ist. Ob es aus der Not heraus ist oder gezwungen oder freiwillig. Nee, möchte ich nicht für mich. Nee, das muss ich nicht haben für mich. Also für mich persönlich, ich verurteile das nicht. Das ist halt das Leben von jemand anders. Aber für mich möchte ich das nicht haben. Wenn ich die Wahl habe oder wenn ich das vorher weiß, dann schließe ich das schon mal aus für mich. Sofort. Vor allem, ich bin problemfrei genug, ich brauche sowas nicht. Also heute weiß ich ganz klar, muss ich nicht haben. Ich weiß nicht, vielleicht rede ich jetzt da auch voreingenommen. Wenn es mich dann betrifft, vielleicht entscheide ich mich dann auch nochmal anders. Aber ja, wenn ich es rechtzeitig weiß und bevor irgendwas sich aufbauen kann, dann blocke ich das bestimmt schon ab. Also, ja, ich bin halt auch ein Kopfmensch. Ich stelle mir dann Bilder vor. Ich habe dann Bilder im Kopf und das mag ich nicht. Ich mag diese Bilder nicht. Dann, wenn ich die Betreffende liebe, dann sowieso gar nicht. Das wird mich kaputt machen, da kann ich nicht mit, das will ich nicht. Nicht mal ein Fremdfick kann ich vertragen, weißt du, wie soll ich das mit dem Gewerbe? Geht gar nicht. Also wird 26 dann gewesen sein. 26 ein bisschen. Oder ein knappes Jahr, Alter. Irgendwie so ein Jahr rum älter. Ja, auf jeden Fall, die hatte kurz vorher auch eine Trennung hinter sich. Also, oder das war gerade noch so in den letzten Atemzügen ihrer Beziehung. die war vor einem Jahr oder anderthalb Jahre auch mit einem aus der Therapie zusammen, aber bei Elrond, und der war schon im Vorstand, der war schon 6 oder 7 Jahre da. So ein langer, so mit zottligen Haaren und Bart und so, so ein ganz merkwürdiger Typ. Also ich empfand den als total merkwürdig. Und sie und er, das Bild allein, das hat gar nicht gepasst. Er war doppelt so groß wie sie. Und ja, auch alles, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, das Bild. So, bei manchen Pärchen denkst du ja, jo, das passt wie Faust aufs Auge. Aber bei denen konnte ich erst gar nicht glauben, dass die zusammen waren. Und warum ich den überhaupt in Erinnerung habe, ist so lustig, weil der hat die immer dahin gefahren, zu mir. Der wusste auch, wo er sie hinfährt. Das fand ich irgendwie doch merkwürdig, dass sie ihm das noch abverlangt hat. Irgendwie jedes Mal, fahre mich mal zu meinem neuen Freund. Der hat das halt gemacht, um möglichst viel Zeit noch mit ihr zu verbringen und vielleicht noch irgendwas reißen zu können. Überall, wo der ist, macht er sich seinen Platz genauso, wie er ihn will. Überall. Wenn er es nicht handeln kann, wenn er es nicht dirigieren kann, dann sucht er sich einen anderen Platz. Aber das passiert eher selten. Meistens trifft er an den Plätzen, die er sich dann ummodelliert, auf Leute, die ihm nichts entgegensetzen können. Die er einfach überzeugt. Manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit einer Ohrfeige. Voll egal. Aber der macht schon, was er will. Ja, unterbewusst hat das bestimmt immer wieder Eindruck auf mich gemacht. So, dass der, vor allem, der ist so klein und der schafft das trotzdem so, weißt du? Das ist ein laufender Meter, aber der setzt alles um, was er will. Und es ist angenehm, so wie er das macht, ne? Alles ist sauber, alles funktioniert, alles ist da. Wenn nicht, wird es ganz schnell organisiert. Es sind immer nur Kleinigkeiten, die fehlen, wenn überhaupt. So, aber nichts Ernsthaftes. Es ist immer alles so, wie er es braucht. Auch im Vollzug. Nachdem ich dann entlassen worden bin und Frank auch schon, dann ist er irgendwann nach Hesebe gekommen und ist dort so süchtig geworden, so rückfällig geworden, weil der Knast so voll steckt, bis oben hin. Wie gesagt, da hängt ein Spritzenautomat, kannst du Spritzen tauschen. Einfach tauschen, ohne Geld. Alte oben rein, neue unten raus. Dass er in den Armen und am Hals schon nicht mehr getroffen hat, schon wieder in die Beine gegangen ist beim Ballern. Er hat gebettelt zwei, drei Monate, bevor er Festabgang gehabt hat. Oder vorzeitig, ich weiß nicht, bevor er seine Entlassung gehabt hat, dass sie ihn nach Lingen ins Vollzugskrankenhaus schicken zum Entgiften. Haben die ihn ausgedacht. Kann ja jeder kommen, Alter. 8 von 10 sind so wie du. Werden affig alle paar Tage im Knast, weil nichts da ist. Oder man kein Geld hat oder sonst was, ne? So, und der war so drauf, der original in die Beine geballert wieder, im Besucherraum auch. Im Besucherraum aufgekocht und geballert. Und die haben ihn nicht, wie er es gerne gehabt hätte, zum Entgiften. Der hat gesagt, Mann, ihr könnt mich nicht so auf die Straße schicken, sagt er. Was ist los mit euch? Ich bin voll süchtig. Ich komme nicht bisher noch nach Hannover. Ich habe fast kein Ü-Geld und so, ne? Der geht ja nicht arbeiten und so ein Scheiß, ne? Im Knast. Also spart er auch im Knast auf seinem Konto so minimale Mengen an Geldern. 200-300 Mark oder so vielleicht damals, ne? Und er hat gesagt, ich bin voll süchtig. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich bis nach Hannover komme mit dem bisschen Geld. Sagt er. Und hat damals angesagt. Die ersten Läden hier, wenn ich entlassen werde, gehören mir. Und genau das hat der auch gemacht. Hat sich irgendwo ein Messer besorgt, hat 2, 3 Läden dort überfallen. Direkt vor der Haustür, gerade direkt entlassen, nach der Entlassung. Weg, erstmal 2, 3 Raubüberfälle gemacht und nach Hannover. Ja, also das ist das Endergebnis dieser Anfrage. Bitte schickt mich in die Entgiftung. Das Ergebnis war, er hat genau das gemacht, was er denen angesagt hat, wenn sie es nicht tun. Er überfällt eure Leute, direkt vor der Haustür hier. Hat keiner geglaubt. Wurde ihm auch nie nachgewiesen, ne? So, aber genau das hat er gemacht. Hat er mir später dann hier erzählt, ne? Die Fotzen wollten mich nicht ins Krankenhaus schicken zum Entgiften. Ich hab denen gesagt, ich bin voll süchtig, ich bin voll drauf. Wollten sie nicht hören, selber schuld. So, weißt du, erzählt er das dann. Zu einem dreckigen Grinsen. Doch schon. Ja, wohin, ne? Vollsüchtig. Hesepe versucht da so liberal, glaube ich, wie möglich mit umzugehen, weil die Sucht bekämpfen im Vollzug kannst du nicht. Und den Drogenkonsum, das kannst du nicht. Und Hesepe ist ein Vollzug, da hast du 95% Süchtige sitzen. Die haben alle was mit Drogen zu tun, alle. Ist ja auch nicht weit zur Grenze, ne? Das ist ein ganz normales Ding dort. 9 von 10 Verhandlungen gehen um Drogen, Drogenbesitz, Drogenkonsum etc. Und der eine, der eigentlich nichts damit zu tun hatte, kriegt spätestens im Vollzug was damit zu tun. Also Leute, die wirklich Angst davor haben, die müssen sich rechtzeitig melden, dass sie nicht in so einen Vollzug kommen. Wie willst du die denn alle gleichzeitig therapeutisch behandeln? Wer denn auch? Wie viele Therapeuten willst du da hinschicken? Und vor allem, wie viele von denen wollen überhaupt? Damit kann sich nicht beschäftigen. Das muss jeder wieder, da sind wir wieder am Punkt, muss jeder für sich selber entscheiden. So, aber das kannst du nicht handeln, auch nicht als Vollzug. Das geht nicht, du wirst es nie in den Griff kriegen. Je schwieriger du es machst, umso weniger und kleiner werden die Mengen vielleicht, die im Vollzug sind. Dafür wird er umso teurer und umso gefragter. Und Leute sind wesentlich mehr bereit, dafür zu tun, weil sie haben sonst nichts zu tun, Alter. Die lauern auf den Turn, auch ein paar Tage. Warten und gieren darauf, machen alles möglich, um das umzusetzen. Irgendwie kommen sie ja an den Stoff, wenn sie wollen. Ja, und dann hilft ihnen doch. Hängen den Spritzenautomat ein und so. Die haben vermutlich am Anfang einfach nur resigniert und dann menschlich gehandelt. Also, oder unterstützend, nicht unterstützend den Konsum, sondern einfach nur, dass es sauber ist, dass die sich nicht gegenseitig alle mit irgendwelchen Krankheiten anstecken, weil sie nur eine Nadel auf dem ganzen Flur haben. So kann jeder steriles Besteck benutzen und so. Wenn ich denn voll zugewiesen wäre, wo so viel Heroin und Heroin als Standard auch immer da ist oder so gut wie immer da ist, und die Mengen bezahlbar sind, ja, wäre ich vielleicht auch ein Kandidat geworden in so einem Vollzug. Aber in Meppen hat immer noch Dope Oberhand und das langt mir auch. Wenn ich den ganzen Tag zu kiffen habe, denke ich nicht. Also im Vollzug denke ich dann nicht an Show. Weiß ich nicht warum. Auch wenn ich es mal gesehen habe, zwischendurch bei anderen, der Jürgen und so, der hat auch geballert. Und Rich hat zwischendurch auch geballert. Und so. Aber es hat mich eher wenig gejuckt. Aber weiß ich nicht warum. Einmal habe ich, glaube ich, einen Blech da geraucht, so ein Packen, so ein 01 oder so. Aber das war es auch eher. Er kümmert sich darum, ne? Dass er Nachschub kriegt. So. Hat in Meppen auch bei ihm hauptsächlich doof, so. Aber immer wieder mal, spätestens alle 14 Tage hat er einen Ausflug in Opiate gemacht. Und dann halt auch so, dann konntest du auch sehen, wie süchtig der ist, weil der nichts gesagt hat. Der sagt ja, ich habe nur ein Päckchen gekriegt, aber der hat bestimmt 3 in der Tasche. Und dem knallt er sich alle auf einmal weg. So, der teilt dann nicht gerne, wenn nicht Überfluss ist. Ne? Der teilt nur, wenn mehr als genug da ist, mehr als er selbst braucht. Also ich rede nicht von Kleinigkeiten, aber von hauptsächlich bei Drogen, ne? Ist der ganze, ja, ist voll süchtig halt, ne? Man kann sie mal, ich nehme sie auch gar nicht. Ich habe auch wenig Interesse daran gehabt, mir da mit ihm eine Nadel zu setzen. Heroinballern ist so nicht meins. Zwischendurch raucht er auch Bleche, ne? Ist mir egal. Aber nur kurzfristig. Er kommt immer zur Nadel. Immer. Das ist nur mal eben mitrauchen, weil das schon auf der Folie liegt. Und nicht seins ist vielleicht, ne? Ich habe aber auch wenig Menschen außer mir gesehen, die so extrem süchtig sind. Der findet auch kein Ende. In den gehen Tausender rein, Tausender. Wenn es mit Koks anfängt, ganz schlimm. Der findet kein Ende auch. Gib ihm 2 Kilo Gras mit. In Hannover sollte er nur abgeben, Geld kassieren, wiederkommen. Komm 14 Tage nicht wieder, 10 Tage, 14 Tage. Hol mich ab. Voll kaputt geballert. Das ganze Geld komplett in Koks umgesetzt und weggeknallt. Nee, die waren beide auf dem Haupthaus. Die Die waren lang beide auf dem Haupthaus. Die waren auch schon länger da. Also was heißt länger, aber einige Tage länger als ich. Irgendwie vielleicht 4, 6 Wochen vor mir oder so. Ich habe keine Ahnung. Die sind so. Ich glaube, einer kam sogar von draußen und der andere außer Haft. Einer, irgendwie so, glaube ich, war das. Bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, wo genau die dann jetzt, wie die dort gelandet sind. Ich wusste auch nicht, dass die dort sind, bis ich dann da angekommen bin, ne? Ich hatte ja keinen Kontakt zu denen mehr in der Haftzeit. Und sowieso, unsere Phase war schon länger vorbei. Ja, im Haupthaus dann, irgendwie klar, in der Vorstellungsgruppe, habe ich die dann, also den einen hatte ich auch vorher schon gesehen, auf dem Gelände irgendwo rumturnen. Und der andere war noch auf Arbeit, der hat in der Küche, glaube ich, gearbeitet, der Kleine von denen. Und dann irgendwie nach dem Abendbrot oder beim Abendbrot habe ich den schon gesehen und dann war Gruppe halt und ja. Aber da war mir schon bei der ersten Gruppe, ersten Vorstellungsrunde, wusste ich schon, okay, ich habe 2 Jungs da sitzen. So, und noch 1, 2, 3 relativ bekannte Gesichter, die vorher auch mit mir irgendwo in Haft gesessen hatten und so, habe ich auch wiedererkannt. Einer kurz vor der Entlassung, also vor der regulären Entlassung, irgendwie 14 Tage vorher, den habe ich noch mitgekriegt, wie der regulär entlassen worden ist. Ich weiß nämlich, der eine der Brüder war schon aus der Kontaktsperre raus. Da war 4 oder 6 Wochen Kontaktsperre, glaube ich. Ja, bis auf die, die in deine Akte eingetragen sind als erste Kontaktperson wie Eltern oder Ehefrau oder sowas halt. Ne? Da darfst du Kontakt haben, telefonisch, mit dem Therapeut sitzt dann dabei. So, man hört mit, was du redest. So, und danach ganz, ganz frei telefonieren, frei schreiben, alles. Von dort aus, die war immer einmal im Monat, genau. Und einmal war ich da bei Elron Bremen. Und sie ist auch kurz da vorbeigekommen, obwohl sie es eigentlich nicht durfte, während der Kontaktsperre. So. Aber die ist da auch hingekommen. Und die ersten beiden Male haben wir uns halt auch dort getroffen. So, weil das war eine Möglichkeit, die wir offiziell auch hatten. So in Begleitung von Sozialarbeitern eine Clean-Disco besuchen und die ist auch da. Als sie in Hoherhorst war, war ja nichts, keine Kontaktsperre irgendwie auferlegt zwischen ihr und mir, zwischen der Dani und mir. Haben wir natürlich diese Clean-Disco wahrgenommen, einfach nur um uns zu treffen auch. Und Yvette habe ich da auch getroffen. Die war auch irgendwo in Therapie zu der Zeit. Ja, mit Yvette war ja schon tot, das Ding. Aber fand ich ganz cool, dass sie einigermaßen fit war, ne? Also, war noch recht frisch, auch wie ich, relativ frisch in der Therapie und so. Und besuchte da das erste Mal diese Clean Disco. Und das, glaube ich, war mein letztes Mal Clean Disco, als wir uns da getroffen haben. Und dann auch bin ich rausgeflogen. Ich weiß nicht mal, in welcher Therapie die wieder war. Wir haben nicht mal Adressen getauscht, um uns schreiben zu können oder sonst was. Wir haben ja ein bisschen gelabert. Natürlich hat man sich gefreut. Man kennt sich halt auch. Ne? Man trifft sich in einer fremden Stadt. Hat das gleiche Problem. War lange zusammen, war lange. Anderthalb, ja, 2 Jahre, knapp. Anderthalb, 3 Jahre, 20 Monate. Ja, und dann die Koksphase dabei. Ne? Also von den 20 Monaten hat sie vielleicht 10 was von mir gehabt, wenn überhaupt. Und da waren wir auch immer bis zur Oberkante. So. Ja, und die habe ich da, fällt mir gerade mal ein. Da habe ich die auch wieder getroffen. Ich bin gerade die Bilder durchgegangen im Kopf. So. Auch zur Clean Disco. Ja, ich weiß nicht, wer das ins Leben gerufen hat, diese Clean Disco. Ich glaube, das ist so in so diesem Therapieverband irgendwie oder so. Vielleicht haben die da so ein Gremium sitzen irgendwo oder irgendeine Kontaktstelle, über die alle Therapieeinrichtungen irgendwie in Verbindung sind. Oder extra dafür gegründet. Vielleicht. Keine Ahnung. War auch immer mickrig besucht, das war mehr so, das war ein Jugendzentrum, glaube ich, war das. Also nichts Tolles, ne? Jugendzentrum und dann laute Musik, da so eine komische Kugel, die sich da dreht, so ein paar bunte Lichter, das war es. Also kein Disco-Erlebnis, wie man sich das wünscht, wenn man feiern gehen will. So als Erwachsener meine ich, für Kinder ist das cool, aber Jugendzentrum halt, ne? Aber im Grunde geht es nur um den Austausch und den gemeinsamen Treffpunkt, gemeinsamen ja, Erfahrungsaustausch da unter anderen mit Klienten von anderen Therapieeinrichtungen und das ganze Ding halt. Soziale Kontakte und. Ohne Alkohol oder ohne Betäubungsmittel, Spaß zu haben. Ja, das habe ich ja lange nicht für möglich gehalten, dass man irgendwie gut drauf sein kann, ohne zu konsumieren vorher. Oder Spaß haben kann oder sowas. Nee, ich habe nicht gefeiert. Da hat keiner von denen war nach Feiern zumute. Das, wie gesagt, man hat sich da getroffen. Also, du musst dir dann vorstellen, diese Gruppe an Süchtigen, 40, 50 Leute, die dann da ist, Jungs und Männer und Frauen, alles gemischt und so, die trinken alle Cola und Saft und rauchen alle schwarzen Tabak fast. Aber keiner kifft, keiner trinkt, keiner tört irgendwie anders. Da siehst du keine Feier. Das sitzt irgendwo, verteilt sich irgendwie, sitzt da rum und labert Scheiße. Und wünscht sich einen Turn. Die, also 40-60%, die da sitzen, die wünschen sich den ganzen Abend einen Turn. Alter, jetzt ein kaltes Bier. Wenigstens ein Bier, Alter. Machen wir keine Faxen, wo so eine Therapie sind. Die meisten sind nicht wegen Alkohol da. So. Aber dann als Ersatz ist es schon mal ausreichend. Kommen eben drei Halbe oder so, dann geht der Abend auch gut klar. Ja. Und das sind die Grundgedanken auf so einer Therapieparty. Ich würde gerne turnen. So, und der eine oder andere, der schon lange in seiner Clean-Phase eventuell ist, wie die Leute von Elron, die vielleicht schon jahrelang clean sind und dahin kommen, ja, die pflegen ihre sozialen Kontakte dann wirklich so. Aber ich habe mit sozialen Kontakten noch nicht wirklich was zu tun, so, oder Pflege davon, so. Entweder rennst mitnehmen hierher oder lass gut sein, Alter. Also, aber irgendwie, ja, mit meinen Jungs, da bin ich ein bisschen dann noch irgendwie gewillt, mitzumachen, gemeinsam. Aber ansonsten, rennst du neben mir her oder lass es bleiben. Ja, und ja, ich habe das mehr als langweilig in Erinnerung. Ich konnte keinen Spaß haben. Und ja, was halt cool war, ist, dass ich da jemanden getroffen habe, auf den ich mich gefreut habe. Das war meine Motivation, zur Clean Disco zu gehen. Ich setze mich doch nicht als Erwachsener ins Jugendzimmer und trinke eine Cola und höre laute Disco-Musik, die mir sowieso nicht gefällt. Also ehrlich. Es muss schon einen wichtigen, also wenigstens ansatzweise wichtigen Grund haben. Am besten ja wie das einen emotionalen Grund, dem ich gerne folge, so warum auch immer. Wie an der Angel. Irgendwie. Ja, ich habe halt Bock drauf, ne? So. Und sonst hätte ich da keine 10 Pferde hingekriegt. Ja, klar, ich habe ständig Hummeln im Arsch. Ich will eigentlich die ganze Zeit turnen. So. Auch gerade vielleicht, weil es mir gerade so gut geht. Die Belohnung. Wo bleibt die Belohnung für meinen Kopf? Irgendwas schreit da. Immer noch. Klar, aber ich bin erstmal clean und ich kann den Zustand gerade so halten und ertragen auch. Weil alles andere drumherum einigermaßen passt. So, ne? Aber wie gesagt, viel hat's nicht gebraucht, um dass ich das alles über den Haufen werfe. Eine Gruppe, die mich betrifft. Und schon war das Thema zu Ende. Du musst bei dem Therapiespiel mitspielen. Wenn du dich gegen alles wehrst und weigerst, dann schmeißt du dich raus sofort. Das dauert nicht lange. Du musst wenigstens so tun, als ob. Und dann bin ich ein Meister drin. Ich mache offensichtlich alles mit und mache eigentlich gar nichts. Ich tue so, als ob. Also da hat das auf jeden Fall so funktioniert, dass das nicht der Grund war, warum ich, weil ich nicht mitgearbeitet hätte oder so. Das war nicht der Grund, warum ich rausgeflogen bin. Der Grund war einfach, weil ich, ja, erstens der Regelverstoß und weil ich nicht wusste, was sie von mir wollten. Ja, morgens aufstehen. Da war auch irgendwie so eine Gymnastik. Nee, war da? Nee, das war dort nicht. Da gab es keinen Frühsport. Genau. Aufstehen, frühstücken. Dann irgendwie bis 8:30 irgendwie die Betten fertig, also Zimmer fertig aufgeräumt haben und. Ja, und dann gab es Arbeitsdienste, wie Hof sauber machen, dies, das. Oder halt Gruppen, Therapiegruppen oder Einzelgespräche oder sonst was. Aber ich glaube, Einzelgespräche habe ich ein oder zwei Stück gehabt. Und weiß ich bis heute nicht, was die da gelabert haben. Meine letzte Therapie habe ich einzelne Gesprächssequenzen sehr genau im Kopf. Weil die angekommen sind. Ja, aber das war immer noch so ein, mit so einem dreckigen Grinsen so ein Ding. So, also halbherzig, nicht wirklich. Ja, ich weiß es schon, aber ja. weiß nicht. Ich glaube, ich weiß. Ob mir das nicht vielleicht zu viel ist, das alles. Drogen nehmen ist viel leichter. Das ist der schwerere Weg, klarzukommen. So, damit zu machen und sich ernsthaft bemühen und dies. Und man weiß, wie schwer das ist, Alter, wenn du das nicht kannst. Einfach nur normal sein und Regeln einhalten und mitmachen und funktionieren in der Truppe und. Wenn du jahrelang nur deinen Film gefahren bist und überhaupt nichts verstehst von dem, was da überhaupt auch, also inhaltlich auch, kommt es nicht bei mir an. Ist es nicht bei mir angekommen. Was die wirklich jetzt, Alter, sag mir, was du willst. Sprich mal in ganzen Sätzen, nicht nur so komische Fragen. So, stell mal eine richtige Frage. So. Aber ich konnte auch keine Emotionen in Wort, also außer Negativ-Emotionen, hatte ich, dafür habe ich Worte, ja. Aber für Positivgefühle und so, ich habe noch nicht mal Titel dafür gehabt. Wie soll ich? Ich konnte es nicht verstehen, um was es überhaupt geht. Heute weiß ich, es dreht sich nur um Emotionen, alles, das ganze Ding. Hat nur was mit Gefühle zu tun, also so empfinde ich das auf jeden Fall. Und der Verstand weiß es alles besser schon ganz lange. Und ich meine, ich habe mir ja auch selber zugeguckt, was ich da jahrelang gemacht habe. Ich weiß schon, das ist nicht geil, aber mich davon trennen, Alter, ist viel schwerer, als einfach weiterzumachen. Dieses Bewusstsein oder so, warum ich das so immer von mir her geschoben habe, klarzukommen, ist einfach genau wahrscheinlich diese Angst gewesen immer. Da weißt du, wie viele Baustellen ich habe? Ich habe ja nichts angefangen im normalen Leben, gar nichts. Alter, und jetzt, das fängt schon bei morgens um 6:30 aufstehen an. Wie soll ich das denn jetzt plötzlich machen? Und dann arbeiten gehen, und wie soll ich denn das plötzlich machen? Ich kann das gar nicht. Also auch, das ist noch ein größerer Berg als alle anderen, die ich um mich herum habe. Ich wüsste gar nicht, wo ich damit anfangen sollte. Oder damals zumindest nicht. Ich hatte nicht einen Ansatzpunkt, wo ich dann auch gedacht hätte, ja, das kannst du machen, das lohnt sich. Das vielleicht, weißt du, das ist es. So, das hatte ich nie, das Gefühl, nie. Da, ja, das ist es jetzt und das muss jetzt so. Und ja, das ist ein schleichender, langer Prozess. Ne? Da brauche ich da noch ein paar Ohrfeigen, habe ich gebraucht, und noch ein paar in die Fresse. Richtig bist, dann klar, Alter, du musst wirklich. So. Und selbst dann ist es immer noch voll kompliziert. Selbst in der Therapie, so, wenn du dann klargekommen bist, bei mir war es so, selbst dann, obwohl ich so lange und alle haben mir geholfen und Optionen in meinem Leben gefunden, was ich denn machen könnte, nach meinen Fähigkeiten etc., also arbeitstechnisch eventuell nach der Therapie Fuß zu fassen und ganz normal Lebensunterhalt verdienen, das ganz normale Leben halt. Selbst da hat sich das noch so unmachbar angefühlt. Obwohl eigentlich, jetzt könnte ich einfach anfangen. So, es ist alles sortiert und geregelt worden. Über fast ein Jahr lang in der Therapie. Alles auf draußen vorbereitet. Und trotzdem fühlt es sich so an, als wenn das unmöglich ist. Irgendwann kommt dann, weiß nicht, dieser Punkt so, ja, ich will halt immer meinen eigenen Ansprüchen genügen oder bestmöglich so. Und das, ja, das ist halt ganz weit nach vorne gerutscht dann auch dann irgendwie. Also egal wie scheiße süchtig ich war und so, habe ich ja immer bei dem, was ich getan habe, immer versucht, mein Bestes zu geben, weil alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn. So. Ja, und genauso ist es jetzt auch mit dem Kampf bei der Verabschiedung der Drogen und der Straße und alles, was dazugehört. So, das hat er jetzt auch. Das dauert alles. Ja, Veränderung braucht halt Zeit, ne? Und auch das Bewusstsein für sich selbst und so. Ich wusste mit mir selbst nichts anzufangen. So, jetzt, mittlerweile kenne ich mich sehr genau. Aber da muss ich 10 Jahre genau drauf gucken. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber das ist so diese eine, das war genau in den Schloss Düsternthal. Das war halt diese eine Frage, die wirklich bei mir hängen geblieben ist, die da immer wieder gestellt worden ist. Und ich da die als so sinnlos empfunden habe, diese Fragestellung. Ich bin ja nicht blöd, aber ich habe das nicht verstanden. Was macht das mit dir? Stellen wir mal eine anständige Frage. So, und ja, das Einzige, was es mit mir dann gemacht hat, weil ich es nicht verstanden habe, war, dass ich aggressiv auf die geworden bin. Und letztendlich dadurch gehen musste. Durfte, konnte, wollte. Alles gleichzeitig. Wie gesagt, die ersten 6 Wochen dort, das ist eine Langzeittherapie, die soll über 10 Monate laufen. Die ersten 4 bis 6 Wochen ist sowieso Ankommensphase. Da wirst du mal kurz, hast du ein kurzes Einzel mit deinem Bezugstherapeuten, sprichst du so mal mit dem, dann lüge ich dir so eine halbe Stunde ein bisschen irgendeinen Scheiß vor, so. Also ich habe mich nicht wirklich ernsthaft eingelassen. Ich habe da ständig gelogen, das weiß ich ganz genau. Das habe ich ja später in der nächsten Therapie auch noch gemacht, aber das lag erstmal an meinem Therapeuten, den ich bekommen habe. Der wurde mir aber mit Absicht, ich habe extra diesen gekriegt, so. Weil das genau mein Problem war, die Optik auch und alles, was damit eine Verbindung hatte noch. Damals war das halt so, natürlich haben die einiges über mich gewusst. So, und da, ich habe auch mit denen gesprochen, aber ich habe einfach versucht, denen zu erzählen, was die hören wollen, so ungefähr, was ich mir vorgestellt habe, was die hören wollen. Natürlich waren das schon Gespräche und so. Und ja, Beziehung zur Mutter und dies und das. Und wie hat es angefangen? So, nochmal erzähl nochmal genau und so. Im Grunde einfach nur ganz normale Unterhaltung. So. Aber in diesen Runden, in diesen Großgruppenrunden, so, weißt du, wenn dann irgendeiner einen Rückfall gehabt hat und ich jetzt da unten sitze und mich aufrege darüber, weil ich hier 5 Stunden sitzen muss mit in der Gruppe, weil der Idiot gesoffen hat. So. Und dann mich gefragt wird, was macht das mit dir? Verstehe ich das nicht. Ja, siehst du das nicht? Ich habe so einen Hals. Was soll das mit mir machen? Und wenn ich gefragt werde und ich verstehe, wenn ich gefragt werde, was macht das mit dir? Ich verstehe das noch nicht. Ich habe das nicht verstanden. Weil ich auf meine Emotionen noch gar nicht wirklich gucken konnte, so, und die jetzt einordnen konnte. Was habe ich überhaupt für eine Emotion gerade? Ich habe dann einfach eine stumpfe Negativemotion genannt. Ein Überbegriff. Mann, ich bin aggressiv. Ich bin wütend halt. So. Obwohl ich vielleicht eigentlich gar nicht deswegen wütend bin. Vielleicht brodelt ja was anderes in mir. Aber so weit komme ich ja gar nicht. Oder bin ich noch nicht gekommen. Wie denn auch? Ich mache das erste Mal Therapie gerade. Und sowieso nur halbherzig, also. Ja, und die einzigen Informationen, die ich mir vor zur Therapie gezogen habe, ist, wie kann ich da gut bescheißen? Was gibt's für Tricks? Wegen UKs fälschen oder was auch immer. Weißt du, solche Informationen hatte ich im Kopf zur Therapie, aber nicht, wie arbeite ich da ernsthaft mit? Oder um was geht's überhaupt da? Also ich mir schon glaube, was es geht, aber es kommt halt nicht an, weil es ist unverständlich noch für mich, weil ich mit mir noch gar nicht zurechtkomme oder mich selbst noch gar nicht sehen kann. Schon, aber nur das Bild, was ich mir für andere auch hingestellt habe. So, und viel mehr Chancen habe ich mir selbst auch nicht mehr gegeben, als das, was jetzt gerade los ist. Jetzt halt gerade mal ein bisschen Therapie. Dann noch ein bisschen draußen und dann wahrscheinlich wieder Knast. So. Also auch warum dann jetzt so wirklich Therapie machen. Schon, ja, weil es irgendwie besser ist. Also ich weiß es schon. Also ich habe schon im Hinterkopf, es ist besser für mich. Ja, da waren auch öfter mal Großgruppen, weil da, wie gesagt, viele Leute, irgendeiner tanzt alle paar Tage mal aus der Reihe. Also die meisten wegen Trinken dann. Also weniger Heroinrückfälle. Ich glaube 2 Monate ist ja schon auch eine Nummer in der Therapie. Ich glaube, da sind 5, 6 Leute oder 8 Leute aus dem Haupthaus rausgeflogen irgendwie in den ersten 14 Tagen, die sich da auch ein paar Flaschen Wodka nachts da reingeballert haben. Dann haben sie einen zur Tanke gejagt mit dem Fahrrad, heimlich. Also heimlich das Gelände verlassen, mit dem Fahrrad zur Tanke, wir kommen. Und dann ein bisschen Wodka dabei, 3 Flaschen oder was weiß ich. Sie haben sich da im Haupthaus so eine eingeschworene Gruppe ein bisschen zu viel gegeben, ist aufgefallen. Ist ja auch heiß, die holen dich ja morgens um 4 aus dem Bett. So, und jetzt komm mal damit zurecht. Und wie gesagt, selbst über den Tag kriege ich Anfälle darauf, wenn die mich in die Großgruppe holen, bloß weil einer getrunken hat und rausfliegt. Aber da könnt ihr den nicht alleine verabschieden. Weißt du, wie ich meine? Was juckt mich das? Alter, ich kenne den gar nicht, weißt du? Wenn ich viel von ihm weiß, weiß ich, wie er mit Vornamen heißt. Aber das juckt mich doch, der juckt mich doch nicht. Und ob da 8 Mann oder einer geht, ist mir auch vollkommen egal. Ja, sowas habe ich halt nicht verstanden, ne? Warum muss jetzt die ganze Gruppe das mitkriegen? Und das morgens um 4? Im netten Teil habe ich ein ganzes Wochenende da verbracht. Nur aufs Klo und nur gemeinschaftlich, eben in den Speisesaal essen und wieder runter. Aber da gab es, waren auf Matten, keine Sitze, keine Stühle, auf Matten gelegen dann. 48, über 48, 52 Stunden oder so hat die Gruppe angedauert. Ganz böse. Aber die lassen dich zwischendurch auch wegnicken, ist nicht so schlimm. Aber ja, wenn du nicht betroffen bist und dann so eine Großgruppe ausgesetzt bist, das ist total anstrengend und nervig. Und das ist dann wirklich Therapie, weil du dich damit so sowas dann auseinandersetzen musst und das eventuell auch bei dir entdeckst. Okay, ich hätte es genauso wie die gemacht vielleicht, ne? Aber ich bin nicht erwischt worden oder ich habe es halt jetzt nicht gemacht. So, aber du siehst immer, was dir passieren kann. Immer wieder wird dir das vor Augen gehalten. Immer wieder. Und wegen jedem Scheiß, Alter. Ja, gewöhnt euch an Gesetze, wollen sie dir damit beibringen. Gewöhnt euch an Regeln und Gesetze, Punkt aus. Auch wenn die noch so sinnlos sind, halt sie einfach ein. Frag nicht dumm, mach. Okay, und daran musst du dich erstmal gewöhnen, wenn du sowieso keine Grenzen hast. Ja, das war eine unglaubliche Hürde für mich, das... Ja, auch das wirklich dann mitzumachen und da mir mit meinem Bild und mit meinem Stolz eventuell auch nicht selbst im Weg zu stehen. Und so, das hat so lange gedauert. Ja, ich habe halt auch dieses Bild von mir im Auge und außerdem habe ich es gerade erst halbwegs fertig gemacht mit Farbe in der Haut. Auch das Bild, was ich mir von mir selbst vorgestellt habe. Ja, und jetzt wenige Tage später soll ich das alles über den Haufen werfen und merkt ihr es noch? So, wisst ihr, wie lange ich dafür gebraucht habe, bis ich da war? Ja, und so unvorstellbar habe ich und unlösbar und unmöglich habe ich mir das vorgestellt, dass ich das hinkriegen kann. Ich war topfit und so und dies und das und das Wetter war geil. Ich habe das Mädchen kennengelernt, es war gerade alles gut und ja, ich bin sowieso clean gerade. Das macht mir jetzt nichts. Ich habe keinen Suchtdruck. Nicht in dem Ausmaß, dass ich dem nicht widerstehen könnte. Weil außerdem fühle ich mich beobachtet noch. Ne? Und so lange, dass ich da meinen Punkt gefunden hätte, wo ich machen kann, wieder was ich will, habe ich nicht. So lange war ich nicht da. Dass ich irgendwann mal hätte auch schon rückfällig werden können, ohne dass einer mitkriegt. Das musst du ja dann planen. Das geht ja nicht einfach so. Kannst du nicht einfach so mal eben, oh, ich habe was in der Tasche, jetzt nehme ich es. Ja, kannst du nicht zu jeder Zeit in der Therapie dein Rückfall. Du musst ganz geplant rückfällig werden. Mann. Und das, ja, zu lange war ich nicht da. Kiffen bleibt zu lange drin. Schor ist, ja, wenn ich es nicht übertreibe und 2 Tage richtig gut trinke, ist es raus. Kann ich wieder Okas abgeben, ohne Probleme. Koks 1 Tag. Hat normalerweise 48 Stunden, sagt man so. Aber ja. Wenn ich mir Mühe gebe und es beschleunigen will, dann geht's über Tee. Kamille oder Blasen- und Nierentee oder so ein Scheiß. Und dann nur 3, 4, 5 Liter davon über den Tag rein und dann nochmal am nächsten Tag. Geh 50, 80 Mal pissen in 2 Tagen und dann ist alles gut. Doch, natürlich, Kiffen hat mir, also Kiffen muss ja sein, hat mir zu der Zeit jeden Tag gefehlt. So. Also, ich bin ja gerade noch gewohnt, eigentlich einmal zu rauchen, so. Als ich da angekommen bin. Das hat mir schon gefehlt. So. Aber ja, das Wetter und draußen sein und so, das sind nochmal Emotionen wie Turn. Das ist ganz frisch gerade und das knallt noch richtig. Frei sein gerade. Das ist eine ganz eigene Emotion, die ersten 4, 5 Tage draußen. Oder 2, 3 Tage auf jeden Fall. Fühlt sich das Leben plötzlich ganz anders an, ja. Ja, aber ich habe schon 3 Hektar zur Verfügung. Und da ist ein Zaun und kann ich drüber klettern, da ist kein Auto dran. Der ist sowieso überall runtergetreten, dann alle 3 Meter. Da brauche ich noch nicht mal klettern für. Ja, ich kann jederzeit gehen, ist schon klar. Also ich fühle mich nicht mehr eingesperrt. Frei sein ist ein ganz eigener Turn. wenn du entlassen wirst. Das ist ein ganz eigenes Gefühl. Ständig grinsen, ich muss ständig grinsen, ich grinse die ganze Zeit wie behindert. Die ganze Zeit freue ich mich. Allein über die Tatsache, dass ich mich plötzlich bewegen kann, halt, und zwischen Bäume spazieren gehen kann und die Sonne scheint, Junge, und keiner sagt, nee, jetzt ab in deine Zelle, Tür zu, bis morgen früh, tschüss. So, kommt keiner. Ich mache meine Zimmertür zu, ich habe den Schlüssel und schließe ab oder auf, wenn ich Bock habe. Und ich mache, was ich will, wann ich will und wo ich will. Und wenn ich gehen will, dann gehe ich. So. Ja, und frei sein ist erstmal geil. Ja, und da war schon viel los, ne? Wie gesagt, so 50, 60 Klienten, 10, 12 Therapeuten und Sozialdienstleistende da. Und hast nicht gesehen, da war schon Action für mich, so. Trubel und. Auch wenn das nur ein paar Leute waren im Verhältnis zu, wenn du am Hauptbahnhof in Hannover aussteigst und plötzlich nach der Entlassung da im Bahnhof stehst, Alter, und die ganze Welt hetzt an dir vorbei und keine Sau interessiert sich für den anderen. So, das ist noch ein kleiner Unterschied, aber für die ersten Tage hat mir das an Kontakt und neue Eindrücke vollkommen gelangt. So, erstmal langsam wieder an die Menschen gewöhnen, die draußen rumrennen. Ja, wie gesagt, ein paar Knackis sind auch noch da, ich bin nicht so ganz weit weg von meiner Welt. Irgendwie alles cool. Und die anderen halten es auch gerade aus. So. Wie gesagt, die beiden Brüder sind da und ja, es ist nicht so schlimm. Ich habe nicht wirklich was auszuhalten. Warum soll ich denn jetzt abhauen? Und wie gesagt, irgendwie sagt es mir irgendwas im Hinterkopf, sagt, du müsstest das jetzt mal langsam vielleicht machen. Wäre vielleicht besser so. Genau so halt auch. Wäre vielleicht besser so mit so einem dreckigen Grinsen. Ja, unmachbar, aber wir versuchen es mal. Nur damit ihr mal Ruhe gebt da hinten. Aus der zweiten Reihe. Die mir immer wieder sagen, ey, geh mal in Therapie. Und so. Komm mal klar. Für die im Grunde ist es passiert. Und ja, weil ich weiß, ich musste sie nicht mal, weil meine Koksphase hat mir auch gezeigt, sowas Ekelhaftes will ich nicht nochmal erleben. Wir hatten an den Tag unsere Pflichten erfüllt, Gruppen etc., was da den Tag los war. Es war früh Nachmittag, 15 Uhr oder so. Und ich war schon mit der Dani verabredet und die beiden Brüder wollten sich auch mit jemandem treffen, da in Bremen irgendwo, in Bremen-Hohehorst. Okay, und ich wollte mich mit dem Mädchen treffen und hatten unser Okay vom Therapeut, auch jeder ging duschen eben, fix, zack, zack, uns vorne im Häuschen getroffen und sind auf dem Weg zu den Rädern, kommt uns einer entgegen, ey, wir machen das Gelände dicht, Großgruppe, jetzt sofort. Absolute Ausgangssperre, alle müssen da bleiben. Der Junge war ganz cool, haben wir gesagt. Du hast uns nicht gesehen. Ja, alles klar. Weitergegangen. Und wird dann zu den Fahrrädern geholt, waren Zaun geworfen, die Räder oder da, war so eine plattgetretene Stelle da, drüber gehievt, die Dinger, selber rüber, klettert und einfach in die Stadt gefahren, haben wir nicht mitgekriegt, fertig aus. Wer will uns jetzt auch beweisen, dass wir das, wir haben gerade gesagt bekommen, ihr dürft. Und auf dem Weg zum Ausgang kommt plötzlich so ein Ding. Ja, da konnte ich ja, nee, das lass ich mir jetzt nicht mehr nehmen. Und ich bin schon weg. So, ihr seht mich doch schon gar nicht mehr. So, ja. Ja, und von diesem Zeitpunkt an, wo der Junge uns das gesagt hat, war das Gelände gesperrt und alle saßen, bewegten sich schon Richtung Großgruppenraum unten, unterm Speisesaal, glaube ich, war das im Haupthaus unten drunter. Und haben dann 3 oder 4 Stunden auf uns gewartet, bis wir von unserer eigentlich offiziell genehmigten Tour wiedergekommen sind. Natürlich war dann schon klar, dass wir das gewusst haben. Haben wir aber nicht eingeräumt. So. Das war schon, natürlich, der macht mit der Therapie, der Typ, der gesagt hat, er redet nicht. Also wir gesagt, ja, du hast uns nicht gesehen, ja, ja, klar. Und in der Gruppe war dann sowieso wieder alles anders für ihn. Ja, ich habe die gesehen, weißt du. Und ja, so war dann halt klar, dann haben die alle nur noch auf uns gewartet, bis die mit der Gruppe anfangen, weil was alles dreimal erzählen, wir warten so lange, bis der Letzte da ist. Und dann sitzt so lange in der, während die ganzen Klienten da sitzen im Stuhlkreis und warten sitzen, sitzt immer ein Therapeut bei denen oder zwei und wartet und die anderen Therapeuten machen irgendwie einfach ihre Arbeit oder sonst was, irgendwelche Akten durchgehen oder Berichte schreiben oder was auch immer. und warten dann im Wechsel, wechseln sich ab, während die warten. Und für den Klienten ist das anstrengend. Die sitzen die ganze Zeit auf so einem scheiß Stuhl, so einem Holzstuhl wie in der Schule. So ein Ding, vielleicht ein bisschen moderner, so, aber ein harter Stuhl. Und dann sitzt er erstmal 4 Stunden da, bis es überhaupt erst losgeht. Ne? Und eigentlich hat nur einer ein bisschen was getrunken. Das verstehe ich nicht. Warum schmeißt ihr ihn dann nicht einfach raus? Das Gelände, alle anderen haben doch keinen Regelverstoß begangen. Nee, aber die ganze Gruppe kriegt das immer zu spüren, weil das ist Therapie. So, und ja, wir wiedergekommen, natürlich so getan, als wäre nichts los, auch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde zu spät natürlich auch. Und kamen wieder aufs Gelände und direkt runter in die Großgruppe. Dann haben wir da jeder unseren Bogen gekriegt. So, wir sollten jetzt, also wir drei sind, dann musste jeder in ein einzelnes Zimmer. Und dann aufschreien, wieso, weshalb, warum wir denn diesen Regelverstoß begangen haben und warum das nicht geht und all sowas. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe dem direkt gesagt, ich habe mich nur mit einem Mädchen getroffen. Wo ist das Problem? Ich habe keinen Rückfall begangen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht verstanden, ich habe gegen die Regel verstoßen. Dass das der einzige Grund war. Und egal, um was es geht, was du gemacht hast, ist völlig unwichtig. Interessiert keine Sau. Einfach nur, du hast die Regel nicht eingehalten. Ja, und ich bin dann, die beiden haben, glaube ich, was aufgeschrieben irgendwie und wir wurden nach einer Stunde wiedergeholt. Ich bin mit einem leeren Blatt da zurückgekommen so, und dann gab es noch ein paar Minuten Diskussion und dann saßen die dann tatsächlich alle vor uns, wir drei in der Mitte des Stuhlkreises, genau gegenüber von diesen Therapeutenlinien, wir drei nebeneinander, ich in der Mitte neben meinen Brüdern links und rechts. Und mussten uns dann erklären und dies und das. Und die alle durcheinander auf uns am Einlabern. So einer sagt was, der andere sagt was. So. Und das hat mich völlig überfordert. Vor allem, weil ich immer nur diesen, was ich getan habe oder was passiert ist, was ich in den letzten 3 Stunden gemacht habe, vor Augen hatte. Gar nicht so, ich habe im Feld gelegen, in den Himmel geguckt mit der Eulen. Gar nichts los, Jungs. Was macht ihr so einen Aufstand, weißt du? Ja, und dementsprechend wurde ich aggressiv da drauf, ne? Und ja, hab dann angefangen, die zu beschimpfen und zu beleidigen. Da hab ich, der Zigeuner, mit dem ich dann bei Aaron zusammen war, bei Aaron Bremen, der war vorher auch schon zu Besuch, also wie gesagt, bei dem Fußball so, und der hat einen geilen Spruch gehabt, bucklige Brotspinne. Von dem habe ich das, so, die eine Therapeutin sah original auch so aus wie so eine bucklige Brotspinne. Ne? Und sie ist ja völlig ausgerastet, als ich sie so genannt habe. So, ja, und irgendwann haben sie mich nur alle stumpf angeguckt. Ich darf 5 Minuten auf die geschimpft, bis mir echt keine Schimpfworte mehr eingefallen sind. Mich selber am Ende bepisst vor Lachen, weil endlich war der ganze Frust über alles einmal rausgehauen, so, wie scheiße ihr doch seid, so. Obwohl ich eigentlich nur nicht verstanden habe, um was es ging, so. Ich war eigentlich scheiße, aber ich habe das einfach zurückgeschoben, das ganze Ding. Ja, und dann sagt der eine so, also wenn ich dich richtig verstehe, sagt er irgendwie so, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du gehen. Ich sage, ach guck mal, Blitzmerker habt ihr auch noch in euren Reihen. Ihr seid ja echt Töfte. Alles klar, haut rein. Ich bin verschwunden. So, und noch zu meinem Freund, er zieht das eben durch, wenn ihr das aushaltet, macht das ruhig zu Ende. Alter, das ist gar nichts für mich. Ich verpiss mich jetzt. Ja, bin runtergefahren nach Bremen, nach Hoherhorst, in Kiosk und habe mir einen 1/2 Liter Wächs geholt. Und Wodka, so ein Strohmann-Wodka. Voll eklig das Zeug, aber das ging gut runter mit dem Bier dann hinterher. Und dann habe ich bei ihr angerufen auf der Arbeit, bei der Dani. Die hat ja in so einem Friseursalon da gearbeitet. Und dann habe ich ihr gesagt, so und so, das und das ist passiert. Sie hatte auch schon irgendwie, ich habe in Erinnerung, sie sagte schon, als ich gefahren bin, weil sie wusste, ich habe eine Regel. Sie hatte ein ungutes Gefühl, sie hat schon mit meinem Anruf gerechnet, so. Und sag ich, was mache ich denn jetzt? Ja, ja, und so, ich telefoniere eben, ich mache eben frei. Das war eine Stunde vor Feierabend, konnte früh aufhören. Zurück ins Haus und wie gesagt, ihr Ex, mit dem sie 1,5 Jahre zusammen war, war da im Vorstand schon 6, 7 Jahre da und hat sie ihn so lange bearbeitet, bis der mir im Haupthaus da Platzklar gemacht hat. Und dann konnte ich trotz meiner Fahne den gleichen Tag dann noch antreten. Habe ich mir noch ein Bier geholt, glaube ich, bevor ich da hingegangen bin. Und hatte 2 halbe und den Strohmann-Wodka im Kopf und habe gedacht, ja, egal, scheiß drauf. Und da haben sie mir die Kontaktsperre zu ihr reingedrückt und ihr auch zu mir. Also wir durften uns dann nicht mehr sehen. Das war Voraussetzung. Das war sein Ding. Das wollte er. Er hat gedacht, so kriegst du nochmal Abstand rein und kannst du nochmal 3 Monate bearbeiten, weil sie mich nicht sehen und nicht hören darf. Hat er ja dann auch gelangt, nicht mit ihm, mit dem anderen, aber ist ja auch vollkommen unwichtig. Auf jeden Fall hat er, das war sein, das weiß ich noch genau, das war sein wie sagt man, seine Bedingung damit für meine Aufnahme. Und ja, okay, wir haben drauf abgenickt, so mit dem, ja, okay, wir kriegen das schon hin. Sind ja nicht blöd. Wir wissen ja, wo wir uns treffen können, heimlich. So, und ja. Und wir hatten auch ein Mädchen, bei ihrem Haus wohnte auch ein Mädchen, die war ein paar Jahre älter als sie, eine junge Frau, auch irgendwie auch aus Frankfurt, aus der Szene oder so. Und das sah man auch. Und die war schon richtig durchgefeilt, aber auch schon ein paar Jahre clean. Und die mochte sie sehr gerne, war ihre beste Freundin da im Haus. Und die mochte mich auch ganz gerne. Und die hat Briefchen hin und her. Und so haben wir uns in den 2 Wochen 3 oder 4 Mal getroffen, über Briefchen, über Zettelchen verabredet. So im Kindergarten, voll lustig. So ein Schwachsinn. Ja, aber ja, so, das hat mich halt auch noch ein bisschen da gehalten. Ja, und dann bin ich da in das Haus gekommen, in das Haupthaus. Ja, und wen treffe ich da? Den Zinto, mit der mir die bucklige Brotspinne ins Ohr gesetzt hat. Der war da im Haus. So. Ja, bin ich dazu gekommen. Und nach 3 Tagen kam schon auf, so irgendwie, ist mir dann selbst auch erst dann aufgefallen, als das Thema wurde, wenn ich mit ihm irgendwie unterwegs war im Haus und komme runter, ab unten in die Küche oder in den Aufenthaltsraum, in den Gemeinschaftsraum und so, die Köpfe gehen nach unten und verlassen das, den Raum. Die flüchten, die Leute, vor uns. Also eigentlich hauptsächlich vor ihm, obwohl das auch ein Gartenzwerg ist, aber der kann kämpfen vom Allerfeinsten, ne? Verteilt richtig böse Fuß auf Feigen auch. Auf jeden Fall haben die uns dann zur Last gelegt, wir würden da Knaststimmung machen, ne? So, wir würden da so Knastflair und ja, so, das mögen wir nicht in der Therapie, so, die Leute fühlen sich unterdrückt, wir haben gar nichts gemacht, so, also einfach nur, weil wir sind, wie wir sind, so vielleicht, ne? Ja, und dann kam halt nach wenigen Tagen noch so ein Vollknacki dazu, irgendwie auch 8 Jahre noch vor der Brust und 10 Jahre, alles Einzelstrafen, alles zurückgestellt, bis hierzu gepeikert, die letzten 12 Jahre durchgängig im Bau gewesen, vielleicht ein paar Tage mal zwischendurch draußen, so auch schwerst süchtig. Ja, und dann haben die uns tatsächlich zusammen, alle 3 zusammen, nach ganz oben verfrachtet, so weit weg nämlich von allen anderen. Das letzte, in den Taubenschlag hieß das Zimmer, weil da konntest du gar nicht aufrecht drin stehen, so. Ging so schräg unter das Dach und dann war der Raum echt, ich bin nicht so groß, aber ich musste so. Ich konnte nicht gerade stehen dort. Der Zinto, der konnte gerade stehen, so. Das ging mir nur bis hier, der konnte gerade stehen in der Mitte, aber selbst. Ja, und dann links und rechts gingen die Matratzen rein, so. Und unter den Matratzen waren so, ja, wie Kästen, die du so aufziehen konntest, so, ne. Also hast du deinen Schrank eigentlich unter deinem Bett gehabt, so, ne. Ja, in das Zimmer haben sie uns reingepackt. Ja, und dann schon, ja, ihr macht Knaststimmung, dies, das. Und mich konnten sie nicht aus dem Haus verlegen in ein anderes Haus wegen dieser Kontaktsperre. Ihn wollte kein anderes Haus haben, also weil das alles kleinere Häuser sind. Das Haupthaus ist das Großhaus für alle Neuankömmlinge und die einzusortieren. Ich glaube, die haben 4 Häuser da in Bremen. 4 oder 5 sogar. Also auch ganz normale Wohnhäuser dann, ne? Wo dann so also ein Zweifamilienwohnhaus, wo komplett alles denen gehört. So. Sind alles Ehemalige, die da drin wohnen. Aber alle schon mindestens 1 Jahr oder länger da, dann, wenn die das Haupthaus verlassen. Ne? Ja, das war ein richtiger Knacki auch durch und durch. Ne? So. Für den war die Therapie auch nur Flucht. Und ja, und Familie halt hat ein bisschen gedrückt, so, ne? Zintos auch, ne? Sollte das schon einigermaßen zurechtkommen. Dass der in den Knast geht und so, ist nicht so schlimm bei dem. Aber der soll nicht unbedingt die Drogen dazu nehmen. So, ne? Das war seine Motivation für seine Eltern, hauptsächlich für seinen Vater. Ich habe großen Respekt vor seinem Vater gehabt. Ich habe den Alten auch einmal gesehen. Da war er ein kleiner Junge dann plötzlich. Ja. Und traut sich gar nicht, ihn richtig anzugucken. Voll Respekt vor dem Alten. Ne? Das war das Gesetz, was der Alte sagt. Und das muss er einhalten, wenigstens versuchen. Muss es. So, sonst, ja, der will nicht verstoßen werden, ne? Der verstößt ihn einfach. Bist nicht mehr mein Sohn, verpiss dich, geh, komm nicht wieder, ruf nie wieder an. Sowas in der Art wahrscheinlich. Also der wollte seiner Familie recht machen. Aber er konnte sich auch nicht verkneifen, zu sein, wie er ist. So, wenn der Alte weg war, wieder. Und er in dem Haus, dann ist er Papa im Haus. Obwohl er so ein kleiner Wichser war lustig, der Typ. Also ich habe großen Spaß mit dem gehabt. Der war am laufenden Band hat er Brüller gebracht, ne? Er hat auch noch einen Zinn drin, auch noch mit der deutschen Satzstellung und so. Das ist lustig auch. Was du bist, sagt er. Du Hebamme, was du bist. Voll knuffig. Das habe ich voll gefeiert mit dem. Ja. Wie gesagt, dann kam dieser andere Knacki dazu. Dann waren wir zu dritt. Drei Knastvögel ganz oben in den Taubenschlag gepackt. Passt ja auch zum Knastvogel. Ganz oben in den letzten Käfig gesperrt. Ja, der war 2 oder 3 Tage da oder ersten Tag sogar war das schon, ich weiß nicht, also ganz schnell, das war kaum angekommen, oh, ein Tank ist gar nicht weit, lass mal ein bisschen Wodka holen. So, haben 2 Pullen Wodka geholt, oben Taubenschlag, die erste ging innerhalb von 5 Minuten weg, ich glaube, ich habe so ein Drittel geäxt, dann noch mal ein bisschen, eine Zigarettenlänge, aber ich war ich so dicht, dass ich nichts mehr gerafft habe, ne. Und bevor ich mich hingenickt habe, hat sich schon im Sitzen alles gedreht, einmal die Tür auf, diese steile Treppe von da oben, einfach runtergekotzt auf die 2. Ebene oder auf die Ebene darunter. Die beiden Jungs dann auch noch, nacheinander nochmal, genau das gleiche Ding, Tür auf, rausgekotzt, Tür zu, ab hingelegt, gepennt. Nächsten Morgen aufgewacht, runtergegangen, alles weggewischt, alles sauber, komplett sauber, war kein Kotzespritzer mehr zu sehen. Runter mit so einem Schädel, alles hat sich, alles gewackelt, hat voll wehgetan im Kopf. Darunter nichts anmerken lassen. Wir haben bestimmt gestunken wie eine Kneipe. Alle tun so, als wäre nichts passiert. Das sind alles Klienten. Es ist noch keiner von der höheren Riege da, ne? Morgens. So, die kommen dann zur Arbeitsbesprechung, halbe Stunde, Stunde später. Und wir sollten uns den Tag, was heißt sollten, wir drei, also der Tätowierte, der Zinto und ich, ich glaube noch einer. Ab im Bulli, Bremen, Stadthaus oder was, wie sich das nennt, Amt da, anmelden in Bremen, an der Adresse anmelden, ne? Meldeadresse. Ich mir die schon die ganze Zeit gewundert, warum, das sehen die, das müssen die doch mitkriegen. Also ich meine, ich bitte dich, ihr seid doch alle süchtig, ihr seht doch, wenn einer vor 5 Stunden so besoffen war, das sehe ich doch. So kann mir auch keiner was erzählen oder ich rieche es. Die sind trotzdem noch stumpf mit uns anmelden gefallen, kommen zurück ins Haus, direkt dann via UK abgeben. Wenn wir alle UK abgegeben, wir haben ja nichts konsumiert, was man in der UK nachweisen kann. Also mittlerweile kann man das, glaube ich, sogar, den Alkohol in der UK nachweisen, aber bei diesen Schnelltestern, die testen auf Opiate, THC, Kokain und sowas, ne? Halt alles an, ja, auf jeden Fall nicht Alkohol. Ja, und so ein Pustegerät, mussten wir dann pusten? Nee, ich glaube, die hatten gar kein Pustegerät, aber wir mussten die dann anhauchen oder wir mussten dann pusten. Ich weiß gar nicht mehr, ob die so ein Pustegerät hatte. Auf jeden Fall sind wir danach rausgeflogen, nachdem wir uns da angemeldet haben. Was für ein Quatsch. Ich hätte es gleich sagen sollen, ey, lass mal gut sein, ich melde mich hier nicht mehr an. So, es lohnt sich gar nicht mehr, ich fliege sowieso gleich raus. Ja, bis Chef da war oder bis dann 3, 4, 5 Mann von denen da waren, die da was zu melden haben und nicht gerade selbst erst Neuankömmlinge, die sich nicht trauen und sowieso. Ja, und du musst dir vorstellen, diese Führungsriege dort, das sind alles alte Knackis. Die haben alle Jahre abgesessen. Da ist kein Normaler dabei. Deswegen habe ich auch von Anfang an so eine Ader gehabt, gegen das Ding, wie das da läuft. Ich meine, du musst dir vorstellen, alle, die dort leben und Therapie machen, gehen arbeiten, Umzüge etc. und. Und der Chef, das ist ein Schneeballding, also so ein Pyramidending. Einer steht ganz oben und der fliegt mit eurem Geld 4-mal im Jahr nach Thailand und feiert richtig mit den Nutten. Hat in seinem Zimmer ständig Whiskyflaschen, wo die Flasche 200 Mark kostet. So. Find's auch mal unter anderem kam Koks in seinem Zimmer, wenn er es vergessen hat, abzuschließen und so. Der wohnt ja auch in einem dieser Häuser. So. Ist der ständig rückfällig gewesen. Aber den kann keiner mehr rausschmeißen. Wer denn? Er sitzt ganz oben. Das ist ein asoziales Ding eigentlich, wie das dort läuft. In Osnabrück ist das klein und funktioniert. Da weiß keiner, der immer wieder rückfällig oder mit den Geldern irgendwelche Faxen macht. So, und die Gruppe darunter leiden lässt. Einfach keine Neuanschaffungen, die dringend nötig wären, bei so vielen Menschen auch, die verbrauchen ja auch, sagen, alles Mögliche geht mal kaputt und so. Nein, so den letzten Rotz und so. Und wieso, ihr macht doch Entrümpelungen, ihr findet doch am laufenden Band irgendwas, was wir brauchen können. So, Und der verbrennt das ganze Geld. Fährt einen großen Mercedes damals, also 500er Coupé ist er gefahren und sowas, weißt du? Das ist nur ein süchtiger Krimineller. Und kriminell ganz bestimmt, was er darauf gezogen hat, perfekt, Junge. Ja, die haben am Anfang auf dem Berg, wo die große Villa steht, das Haupthaus, da haben die am Anfang in Zelte gehaust. So hat das angefangen vor 30 Jahren irgendwie. Da hat er so eine Zeltstadt aufgebaut und nach und nach mit dem Geld, was die Jungs verdient haben, das ganze Ding aufgebaut. Dann die Häuser angemietet oder gekauft und. Ein riesen Umzugsunternehmen dahingestellt, die machen alles an Drecksarbeiten. Umzüge, Entrümpelung, Gartenarbeiten, alles, was du willst. Wohnungen, also Tapeten abreißen, so Vorbereitungsarbeiten für Sanierung oder sowas. Sogar wenn da Leichen drin lagen, die entrümpeln die auch. Kennen die ja nichts, eiskalt. Also ich habe das sofort gesehen und das war ja auch da immer wieder so ein bisschen, das war zu der Zeit auch gerade Thema, auch weil da gerade wieder ein Rückfall bei Koks gefunden worden ist im Haus da und das garantiert zu ihm gehört hat und. Flasche Whisky unterm Bett und so. Mann, der Chef von der Therapie kann gar nicht, darf nicht sein, was er da macht. Und dass er die Bücher nicht offenlegt und so für die anderen. In Osnabrück hier bei Elrond ist alles offen, kann jeder einsehen, die Bücher, was mit dem Geld passiert. Jeder. Dort nicht. Damals nicht. Und das geht mir doch direkt gegen Strich, weil ich sehe, ich kann doch rechnen, wie viele Menschen da sind, wie viel Arbeit geleistet wird und wo ist es? Wo ist es? Ja, und dann kriege ich mit, er fährt so ein Auto und weißt du, und fliegt nach Thailand. Was dann halt letztendlich draus geworden ist, war mir doch scheißegal. In Osnabrück hatte ich dieses Problem nicht. Ich weiß nur, dass Osnabrück auch ganz zufrieden war damals, die Führungsriege in Osnabrück, dass das so weit weg ist. Und dass das bei uns schon die Struktur hat wie da, aber also fair abläuft. Ersichtlich, also Einsicht für alle Beteiligten. Jeder, der arbeitet, darf auch wissen, was damit passiert, ist ganz klar. Ich kriege ja nur Taschengeld zugeteilt. In Etappen wird das gesteigert, je nach Dauer, wie du da bist. Und ja, ich sehe sofort die kriminelle Aktivität, die da vor sich geht. Junge, das ist mein Job. So ungefähr, weißt du? Ich lass mich doch von dir nicht abziehen, Junge. Ja, jetzt ermuntige mich mal in dieser Situation, mit diesem Bild für den Typen, freiwillig gerne arbeiten zu gehen, Umzüge zu fahren. Auf gar keinen Fall. Ja, der Ex von der Diana, der war sehr freudestrahlend dabei. Der hat mich zur Tür gebracht, glaube ich sogar. Wir direkt zur Tanke, haben angefangen zu saufen ein bisschen. So, ich habe jetzt derzeit so gut wie, weißt du, den Kater weggetrunken, so mir das rein geekelt, so, weil das der erste greifbare Turn war, gerade. Der hoffentlich nicht entdeckt wird, aber jetzt ist es egal, jetzt darf ich. Oder jetzt kann ich. Den dürfen wir eigentlich immer noch nicht, aber ja, ich kann wieder. Ja, und dann, ich glaube, ich habe die nicht angerufen bis 2 Tage später. Ich war dann 2 Tage mit dem Knacki, da ist irgendwie direkt irgendwie, der hat die Stadt sofort verlassen. Der ist dann von der Tanke ab mit dem Taxi zum Bahnhof und weg war er. So, ich glaube, der war auch verheiratet. Ich glaube, der wollte ganz dringend seine Frau nochmal sehen irgendwie. Bevor die sich auf den Weg macht, ihn in der Therapie zu besuchen. Wollte ich ja schon mal entgegeneilen, glaube ich. Und dann sind wir in die Bremenstadt gefahren und der kam da irgendwie aus dem Umfeld Bremen irgendwo da. Also nicht direkt Bremen, aber irgendwo ein bisschen außerhalb. Da sind wir dann die eine Nacht auch hin. Aber zuerst sind wir in die City, er hat sich da 2, 3 Jungs ausgeguckt. Dann sind wir mit dem einen mitgegangen, der hat dann einen geholt, der hat Stoff mitgebracht. Und der sind wir gar nicht lange gefackelt, hat ihm direkt eine Ohrfeige gegeben, den Stoff abgenommen. So. Dann sind wir losgetackelt, haben erstmal ein paar Folien geraucht. Dann hat er noch einen abgezogen mit Koks irgendwie mit mir zusammen. So, da mussten wir uns auch mal ein bisschen Mühe geben. Das war auch so mit. Er hatte ein bisschen Geld in der Tasche, aber das wollte er nicht ausgeben. So. Erstmal nicht, auf jeden Fall, weil ich muss ja auch was essen vielleicht mal zwischendurch. Sonst wollte ich die letzte Kohle ausgeben. Hat dann so, ah, ich komme, ich habe Geld und dies und das. Und dann in den Eingang und dann, weißt du, ich bin da von der Seite, habe ihn einmal richtig gegen die Wand geschubst. So, und ihn von hinten direkt in die Tasche gepackt. So, das Koks nochmal nachgedreht und dann schnell gelaufen. Weil der war echt größer als wir beide, ne? Aber hat trotzdem funktioniert. Hat sich ganz schön erschrocken, kam nicht mal hinterher gerannt. War wahrscheinlich froh, dass nicht mehr passiert ist, dass wir auch direkt einen Adler gemacht haben. Ja, Ja, haben wir uns dann nicht gefallen, ein bisschen gebased, ein bisschen Schore geraucht. So, ich glaube, noch ein Excel Hasch irgendwo getauscht gegen einen Packen Schore oder so. Ja, und dann irgendwann sind wir dann nachts irgendwie, glaube ich, mit so einer Bahn irgendwie oder mit dem Bus, ich weiß gar nicht mehr, Bahn oder Bus, sind wir dann da in Richtung seines Kaffs gefahren, dann noch ewig und 3 Tage gelatscht, kam mir das vor, ich war todmüde. War ja auch viel Schlaf mittlerweile gewohnt und diese ganze Zeit unterwegs sein, das musste ich erst wieder dran gewöhnen, das ist anstrengend dann. Ja, und dann hatten wir keinen Schlüssel, aber durch so ein Kellerfenster sind wir dann reingekommen in das Gebäude, wo er sowieso hin wollte, aber wollte um die morgens um 2:30 oder so, wollte er dann niemanden mehr rausklingeln. Und dann haben wir so einen Kellerverschlag aufgebrochen, so einen Latten, es war nur mit so einem Latten verzäunt, so 2 Latten weggerissen. Da war so eine Doppelmatratze drin, irgendwie so hochkant mit Folie eingezogen, habe ich die Folie runtergezogen und dann da waren so Altkleidersäcke mit Jacken und so ein Scheiß und damit zugedeckt, das wurde voll kalt in dem Scheißkeller. Ja, und dann da falldicht die Nacht verbracht, den nächsten Tag wieder los und so, und dann kam es mir schon wieder so, boah, was für ein Scheißfilm, so, ne? Vielleicht rufst du mal das Mädchen an, ja. Und dann habe ich die Dani angerufen, so, und die sich natürlich, die hat sich Sorgen gemacht und geheult. Die konnte sich schon vorstellen, was bei mir jetzt geht gerade so, ne? Da rausgeflogen, der turnt jetzt erstmal, war ja schon klar. Ja, und die hatte in der Zwischenzeit mit meiner Mutter telefoniert auch schon. Die wusste meine Mutter, also wusste schon ungefähr, was gerade bei mir wieder los ist. Und hat mir nahegelegt, ich soll doch mit ihr telefonieren. Also die Dani hat mir nahegelegt, dass ich meine Mutter anrufen soll. Ja, und der Gedanke war wahrscheinlich sowieso schon da, weil wir Stoff in der Tasche hatten, aber gerade mal so ein paar Kröten, um was zu fressen vielleicht, um was zu trinken zu kaufen, um Kippen zu kaufen, aber mehr auch nicht. Ich brauchte Geld. Weil sie mir schon am Telefon gesagt hatte, die Dani, sie hat rumtelefoniert und das Unmögliche möglich gemacht. Ich krieg bei Elrond Osnabrück den Notplatz, den Frauennotplatz, der eigentlich immer freigehalten wird, wenn eine Frau in Not ist, also auf der Straße, die man ganz eben schnell von jetzt auf gleich einen sicheren Platz braucht. Den durfte ich dann besetzen. Ja, dann habe ich da irgendwie vor so einem komischen, ich weiß nicht, wie diese komischen Dinge heißen, so Expressüberweisung vor so einem, wie Wechselstube irgendwie, sowas ist das. Und das kostet eine Unmenge an Gebühr, ich glaube fast 20% von dem Betrag, den du überweist, kassieren die ein. So, also bei 200 irgendwie kostet das 40 Mark oder so damals. Und ich bin der Meinung, sie hat mir 150, 200 Mark geschickt oder 200 und dann die Gebühr davon runter waren 160 Mark oder so, was waren übrig. Dann musste ich da 4 Stunden vor diesem Büro rumhängen, bis das dann endlich alles da war. Und habe mit dem Zinto da rumgehangen, bin zwischendurch nochmal weggegangen, Folie geraucht und so. Und dann irgendwann mal das Geld da. Dann hat er mich noch zum Bahnhof gebracht in Bremen. Hat mir den richtigen Zug noch, also ist noch mit mir aufs Gleis gekommen. Alles hat sich schon, also wir mochten uns wirklich gerne, war ein guter Junge, den mochte ich richtig gerne. Ganz dreckigen Humor, richtig im Grunde voll der Hasi, aber irgendwie auch sehr sympathisch dabei. So, ich mochte den ja ähnlich wie Richie, auch so auch von wie er unterwegs ist, so klein und drahtig und jeder kann kommen, so weiß. Fand ich sehr amüsant den Charakter. Auf jeden Fall hat er mich dann noch in den Zug gesetzt, ja, und ich bin voll abgedichtet nach Osnabrück gekommen, so. Sie hat mir geholfen, in die richtige Richtung zu gehen, schon war. Auch wenn sie danach das Interesse auch verloren hat und bei mir das ähnlich war. Aber das war die entscheidende Hilfestellung eventuell in meinem Leben gerade, die ich dann auch wirklich, ja auch wahrscheinlich, ja, muss ja jetzt sein, ja, so wahrgenommen habe. Aber das war der entscheidende Punkt. Ich habe meine Stadt gefunden, meine neue, dadurch. Also auf dem Zuhause, in dem ich mich wohlfühle oder in der Umgebung, in der ich mich wohlfühle. Ja, das doch. Dann, wenn du so willst, hat sie mir den Arsch gerettet. Ja, vielleicht auch, weil sie wusste, dass ich gerade sowieso wieder auf Scheißegal jetzt umschalte. Sie hat mich ja ein bisschen erlebt. Und sie weiß ja auch, wie ich eigentlich denke und was ich dem Therapeuten erzähle. Also das hat sie schon so zwischen den Zeilen immer mitgekriegt, bestimmt. Ich will nur eine offensichtliche Veränderung wie ich wirklich bin, hat keinen zu interessieren. Ja. Und so bin ich in diese Stadt gekommen. Mit dem Zug, voll dicht. Am 18.06.98. Zwei Tage halt voll dicht, ne? Das hat mir bestimmt noch zwei Tage angesehen, nachdem ich hier angekommen bin. Als der Junge, der mich abgeholt hat, von Elron Osnabrück, hat mich bei Osnabrück im Bahnhof abgeholt. Es war auch der einzige von 9 Leuten im Haus, der dagegen war, dass ich aufgenommen werde. Und der guckte mich auch schon direkt so an und sagte, oh, ich war dagegen, dass wir dich aufnehmen. Das war sein erster Satz, den er zu mir gesagt hat, hallo, ich bin der und der und ich war dagegen, dass wir dich aufnehmen. Da habe ich halt den Alltag auch erstmal nochmal gelernt, auch was es heißt zu arbeiten richtig und so, ne? Umzüge zu fahren. Vom ersten Tag an, ne? Kommst du ins Arbeitsleben mit rein, zack, musst ja deinen Platz verdienen. So. Und alles, was reinkommt, die Bücher liegen eigentlich immer offen für jeden. Alles, was reinkommt, fließt ins Haus und in die Taschengelder. Ja, und alles Mögliche, was bezahlt werden muss und so, Steuern etc., alles klar. Büroarbeit wird gemacht von den Leuten selbst, die Umzüge werden von denen selbst organisiert, Kostenvoranschläge gefahren, alles Mögliche. Das ist ganz normal im Grunde auch ein Arbeitsbetrieb. Du lebst mit deinen Arbeitskollegen zusammen und machst mit denen Therapie, alle das gleiche Problem, Drogen. Ja, und das Prinzip, also ich weiß nicht, es hat mir geholfen auf jeden Fall. Erstmal auch draußen eine ganze Zeit lang am Stück clean zu bleiben, im normalen Alltag. So. Und hat mir halt auch gezeigt, dass es nicht immer nur scheiße ist und grau und so. Das geht auch irgendwann weg. So, je länger man an dem anderen Leben teilnimmt. So. Am Anfang ist das, fühlt sich das ja immer auch noch sehr sinnlos an, so wenn man aus dem Drogenrausch kommt, so alles ganz grau und. Aber ich war ja im Knast schon irgendwie entgiftet, mehr oder weniger, recht fit wieder alles und bin so angekommen. Ja, 2 Tage gefeiert, bisschen durch, 1-2 Tage, das war's. Und dann habe ich ganz normal damit gearbeitet. Ich glaube, den nächsten Tag schon, glaube ich, oder den zweiten Tag, ich weiß nicht genau, bin ich ganz normal mit rausgefahren auf die Umzüge. Das war eine Nummer für mich, ey. Möbel schleppen plötzlich. Ich Hungerhaken, Alter. Ich meine, ich habe mich schon kräftig gefühlt, aber Möbel schleppen den ganzen Tag ist nochmal eine Ansage, Alter. Ja. Aber gewöhnt man sich ja auch dran. Ja, wir hatten da hinten im Schuppen irgendwie. Da wurde später noch ein Durchbruch gemacht vom Haus, konnte man dann später reingehen. Da stand so eine komische Hantelbank irgendwie, aber nur eine Bank halt, ne? Ein paar Kurzhanteln und ich glaube, so eine SZ-Stange war noch da und ein paar Gewichte halt, aber nichts Tolles, ne? Ein Boxsack hing da. Sowas halt. Also nichts Tolles. Aber wenn du den ganzen Tag Möbel schleppst und dann vielleicht auch ganz gezielt, also wie beim Krafttraining auch, die Gewichte, die du dann trägst oder bewegst, behandelst so. Und du kannst gleichzeitig mit trainieren, ne? So. So, ich habe das dann immer in Training ausarten lassen. Auch Hochfegen oder so ist Training dann. 10-mal rechts, 10-mal links, 10-mal rechts, 10-mal links. Wenn du nicht drum rum kommst, weil es zum Programm gehört, so Hochfegen mal ganz alleine oder so ein 180 Quadratmeter Hof oder die Fugen kratzen zwischen den Steinen, das Moos rauskratzen, da kriegst du Anfälle, Therapie, was es für Strafen gibt, ne? So, damit du drüber nachdenkst und das tust du dann auch, wenn du 6 Stunden auf allen Vieren auf dem Hof rumgekrochen bist, denkst drüber nach, passiert dir nie wieder. Ja, das war einfache Therapie, das hat es mir, also einmal die Woche eine Gruppe, mittwochs glaube ich, war immer Gruppe. 18 bis 20 Uhr oder bis 21 Uhr, so 2-3 Stunden. Ist manchmal ausgeartet bis morgen um 1 irgendwie, klar, hitzige Diskussion irgendwie und dann 2 Parteien und keine Einigung. Kann auch mal lange dauern. Aber im Normalfall, so nachdem ich da ein paar Mal mitgemacht habe, sind die Gruppen auch dann schon um 19:30 zu Ende oder so und dann wieder alle, jeder seinen Film halt, ne? So, also ist im Grunde eine Clean-WG, kann man sich so vorstellen, die sich halt selbst organisiert auch und ja, für den Lebensunterhalt sorgt, Steuern zahlt und. Also für Therapieeinsteiger vielleicht eine gute Sache. Man muss sich halt die Zeit nehmen dafür dann, ne? Also man muss sich Zeit geben. So. Und ja, und es hängt immer von dir ab, wie du die ganzen Monate über bist. Also selbst wenn du einen Rückfall hast und so und von alleine um die Ecke kommst, bevor es jemand gemerkt hat und so, dann kannst du im Normalfall auch da bleiben, wenn du einmal genascht hast und dann direkt auf den Tisch schaust und so. Ich weiß, es gibt Leute irgendwie, die haben immer wieder genascht so und nach 10, 20 Mal kam es dann irgendwann raus und so und ja. Also in Bremen auf jeden Fall war ein ganz gang und gäbe, dass da immer wieder Leute auch rückfällig geworden sind und die haben da auch viel mehr. Also in dem kleinen Haus in Osnabrück war das eigentlich recht cool. Später der alte Russe, bei dem das Blut am Arm festgetrocknet, kannst du sehen halt. Aber ja, ich mach sowas dann nicht auf, ne, wenn ich ihn dabei erwische. Ich hab's nicht gesehen. Lass dich von einem erwischen, der es nicht für sich behält, hast du Pech gehabt. Ja, im Wohnzimmer dann, ne? So auf Sofas und Sesseln. So, das sind ja 10 Mann maximal. Wenn das ganze Haus belegt ist, 10 Mann. Sitzen in einer Runde, stehen Kekse, Chips, Kaffee und Cola, alles Mögliche auf dem Tisch. So, und dann, was gibt's denn? Was war die letzte Woche? Und ja, auch weil wir halt auch zusammen arbeiten, dann ist auf der Arbeit ist einer irgendwie pampig geworden oder was weiß ich, zum Kunden oder so, dann wird sowas thematisiert. Also der Umgang mit Kunden und so, du musst dich einfach beherrschen lernen und reiß dich mal zusammen. Kollege, es geht nicht, sonst kannst du nicht mit auf Außeneinsätze fahren und sowas halt, das geht halt nicht. Sowas ist dann Thema und ja, Verhalten, wie du dich verhältst halt auch, ne? So, das wird dann immer nochmal begutachtet die letzte Woche. Und daraus werden Schlüsse gezogen oder halt Konsequenzen gezogen, wenn es sein muss. In der Gruppe. Und wenn es irgendwas gibt, was wirklich gar nicht warten kann, gibt es eine Notgruppe. Eigentlich so alles, was passiert ist, gibt es was nennen. Es gibt ja auch viele Tage am Stück, da passiert überhaupt nichts, hat sich nichts verändert. Irgendwie alle halten sich an die geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetze. Kein Streit im Haus, keiner hat sich fehlverhalten auf dem Einsatz, auf dem Arbeitseinsatz. Es gibt halt nichts zum Quatschen, nicht immer so. Und dann wird auch nicht was an der Haare herbeigezogen, also zumindest nicht in dem Haus zu der Zeit. Wurde nichts an der Haare herbeigezogen, nur weil wir jetzt Gruppe haben. So, warte, merk's mal, was sollen wir denn jetzt reden? Gar nichts passiert die letzten Tage. Was soll ich dir denn erzählen? So. Ja, wenn es nichts gibt, gibt es halt nichts. Wie gesagt, dann ist die Gruppe auch mal eine halbe Stunde oder Stunde her zu Ende. Um 17:45 hingequält eben schnell, das Wetter ist voll geil. Und um 7 ja, alles klar, hau rein, wir haben alles geredet so. Ja. Und dann macht jeder wieder sein Ding, ne? Wenn ich das Gelände verlassen darf nach 3 Monaten und nach 6 Monaten komplett alleine, die ersten, also nach 3 bis 6 Monaten, nur in Begleitung eines Älteren, der schon länger als 6 Monate da ist, darfst du dann raus. Also bist du erstmal noch zu zweit auf jeden Fall unterwegs mit einem Älteren im Haus. Ja, und dann darfst du alleine raus. Nach 6 Monaten bin ich alleine in der Stadt unterwegs. Und dann kenne ich die ganze Stadt auch schon. Ich war 3 Monate auf dem Fahrrad mit so einem anderen Vogel unterwegs. Mit diesem, mit der Brille, ganz lustiger eigentlich, voll die fiesen Glasbausteine im Gesicht. Ich weiß gar nicht mehr, aus was für einer Stadt der kam, der Oldenburg oder so, ich habe keine Ahnung, irgendwie Oldenburg, glaube ich. Ja, mit dem war ich viel draußen unterwegs auf dem Fahrrad. So. Und als ich 6 Monate da war, ist Frank irgendwann schon gekommen. Als für mich klar war, okay, hier kannst du bleiben. So. Willst du nicht auch in Therapie kommen? Also im Grunde gab es kein Wort oder Schriftführer irgendwie. So. Jeder konnte seine Punkte vorbringen halt. So. Und wenn ja, die Ältesten, wie sag, also Geschäftsleitung, Ältesten, das ist ja alles ganz nah, also es sind nur ein paar Mitbewohner im Grunde. Aber wenn die irgendwie im Hintergrund da vielleicht noch irgendwie Verdacht haben bei dem einen oder anderen und so von den Neueren, weißt du, die sind alle schon 2, 3 Jahre da, 4 Jahre, die haben einen ganz anderen Anspruch, wie wir, die gerade erst gekommen sind. Und ich, der sowieso vielleicht alles gleich wieder hinschmeißt. So, und ja, wurde schon ziemlich genau geguckt, also gerade was heimlich konsumieren angeht und so, ne? Ich habe einige UKs am Anfang abgegeben da. Und trinken, ne, zu der Zeit war es ja immer noch nicht meins, Alkohol. So, also auf Alkohol zu verzichten, ist mir nie, zu der Zeit gar nicht schwer gefallen. So. Also es wäre auch keine Alternative für mich gewesen, fürs Kiffen oder so. Voll eklig, das Breitsein von Alkohol. Ja, und ich habe halt auch nichts vertragen, ne? Nach 2 Bier war ich voll wie ein Eimer, wenn ich 2 Bier getrunken hätte. Da. Ja, ich glaube irgendwann, 2, 3 in dem Sommer, bevor ich raus bin, glaube ich, habe ich irgendwann mal traut. Aber da war ich irgendwie 2, 3 Tage gar nicht in Osnabrück. So, war ich unterwegs. Hier geguckt, da geguckt, draußen gebannt. So, konnte ich mich abmelden, war kein Problem am Wochenende. Das sind so 3 Monate Rhythmus. Am Anfang, die ersten 3 Monate ist komplett Kontaktsperre. So nur mit Leuten aus dem Haus. Sollte es auch möglichst nicht mit Kunden sprechen, mit gar keinen. Nur mit Leuten aus dem Haus eigentlich solltest du am besten reden. Na klar, wenn du irgendwo in der Kasse stehst und kaufst dir was und die Truppe ist dabei, natürlich bist freundlich und redest ganz normal. Aber so jetzt irgendwie mit jemandem an die Seite gehen und Gespräche führen, sollte möglichst nicht sein. So, und dann kannst du nach 3 Monaten, also so in den ersten 3 Monaten kannst du natürlich mit Leuten, mit Älteren überall mit hinfahren und. Klar, du gehst ja auch zur Arbeit, die Arbeitseinsätze sind ja auch außerhalb des Geländes. Und hast, glaube ich, was waren das, 30 oder 60 Mark, 60 Mark, glaube ich, Taschengeld? Irgendwie so, die ersten 3 Monate im Monat. Und du kriegst eine Stange Tabak und Blättchen. 10 Packungen Blättchen und eine ganze Stange Tabak. Kannst du kannst ja aussuchen, welchen Tabak kriegt jeder. Für den ganzen Monat hast du Tabak. Da fehlt nie Tabak bei den Leuten. Die haben immer alle zu rauchen. Ja, und alles, was du sonst brauchst, Lebensmittel, Kosmetika, all der ganze Kram wird bezahlt durch die Arbeitseinsätze, ne? Wird dick eingekauft, ist immer richtig gut zu essen da. Sind 10 Mann, wird durchgesprochen, wird ein Wochenplan gemacht, was Essen angeht, wird eingekauft, wird ein ganzer Bulli voll mit Lebensmitteln rangekarrt. Richtig gut. Also kannst du richtig mal aus dem Vollen schöpfen, was Essen angeht. So. Das war immer perfekt. So. Alles, was du brauchst, Shampoo, Duschgel, Deo, alles kannst du aufschreiben, wird alles mitgekauft einfach. Ja, plus Taschengeld so für, wenn du ein bisschen draußen bist irgendwie und sei es in Begleitung, dass du dir eine Cola kaufen kannst oder ein Eis oder was auch immer. Ja, und dann von 3 bis 6 Monate gibt es, glaube ich, 90 Mark oder so oder 100 Mark Taschengeld. Und kannst du in Begleitung von einem Älteren, der länger als 6 Monate da ist, kannst du dann das Gelände verlassen, wie gesagt, die Stadt erkunden, im Fahrrad und. Ich war fast jeden Tag mit dem Michael, wenn die Arbeitseinsätze nicht so lang waren und so, sind wir mit dem Rad immer rausgefahren und sind wir fast jeden Tag bis Rubenbruchsee oder wie der heißt. Also ich habe gedacht, wir kommen nie an. Irgendwie durch die brütende Sonne da mit dem Fahrrad, kann ich mich erinnern. Da sind wir vom Schinkel aus mit dem Fahrrad hingeeiert. Und beide keinen Plan, wo wir sind, ne? 1000 Mal verfahren, ich weiß, brütend heiß den Tag, ne? So, waren wir ewig unterwegs, fahren dahin, dann ein bisschen an dem See gechillt und dann wieder zurück, nochmal 100 Mal verfahren. So, aber so habe ich nach und nach die Stadt kennengelernt, ne? Auf dem Fahrrad. So, also auch die Innenstadt und alles, ne? Mit dem Rad abgefahren, alles. So, und habe festgestellt, die Stadt gefällt mir, ist cool. Ist groß genug, irgendwie, also ist richtige Stadt, aber ja, kannst auch echt deine Ruhe haben, ne? Schinkel fand ich sehr, ich mag dieses Multikulti. So, und Schinkel hat das so ein bisschen, dieses Flair. Auch wenn ich heute nicht unbedingt da wohnen wollte, aber ja, ich fand's gut. Also das gesamte Ding war gut für mich. Ja, und dann, warte, wie geht's weiter? Genau, von 6 bis 9 Monate hast du dann, glaube ich, 150 oder 200, ich glaube, nee, 200 Mark Taschengeld gekriegt und kommst natürlich auch komplett alleine raus. Und von 9 Monaten, nee, 150 und dann hast du irgendwie nochmal eine Steigerung auf 220 oder so gehabt, von 9 Monaten bis 1 Jahr. Und ab 1 Jahr kannst du auch außerhalb übernachten, mit Ansagen musst du ankündigen und so. Wenn du, was weiß ich, fährst zu deiner Familie oder sonst wohin, darfst du, ich glaube, im Monat 2 Übernachtungen, 1 oder 2 Übernachtungen, also außerhalb des Hauses. Wenn du nach Elrond Bremen fährst, zählt nicht mehr, das ist auch Elrond. Das ist keine fremde Übernachtung. Aber wenn du privat dann bei Familie oder so bist oder einfach ja, dich mal abmeldest, mach was für mich, haut rein. Ohne irgendwo, ohne Ziel. Muss mal abschalten. Ist dann alles gestattet. Und du kriegst ab 1 Jahr 300 Mark, waren das damals Taschengeld. Und immer noch die Stange Tabak und das und alles, was du brauchst. Essen und komplett alles, was du brauchst. Und dann 300 Mark Taschengeld. Du bist viel auf Einsätze, wo Trinkgeld gibt. Gerade bei Umzüge ist ein 20 Fuchs manchmal auch ganz normal. So. Also wenn du Leute hast, die Geld haben und machst einen guten Umzug. Ja, und die waren alle recht sympathisch, so die Jungs und Mädels in der Truppe. So von daher, also das eine Mädel, wenn die auch mal dabei war, das hat gut geflowt. Wir haben immer gute Aufträge gehabt, viel auch. Also wirklich auch, dass mehr Aufträge reinkamen, als umgesetzt werden konnten. Ging gut, Kasse war immer voll, Bauch war immer voll, gutes Trinkgeld meistens, also so ein 100er im Monat kommt immer zusammen, wenn du 5 Tage die Woche unterwegs bist und Umzüge machst. Manchmal, also wir hatten auch einen Kunden, da weiß ich, da hat jeder einen 100er gekriegt. Aber das war auch so ein 2-Tages- oder 3-Tages-Einsatz. Ein Tag einpacken und 2 LKWs beladen. Und dann den ganzen Tag Fahrt irgendwie. Was weiß ich, wohin. Letzte Winkel von Bayern oder was weiß ich, wohin die gezogen sind, in so ein Riesenhaus. Und dann da runtergefahren, abgeladen und dann nochmal irgendwie 12 Stunden, 10 Stunden Rückfahrt oder so. Und war ein Rechtsanwalt oder so und kam und seine Frau auch irgendwie Gutverdiener. Und hat jeder einen 100er gekriegt. Richtig gut. Und sehr freundlich. Die waren sehr freundlich. Und alles in Luftpolsterfolie, richtig feinste Möbel und so. Da war ich recht verwundert, dass die in Unternehmen wie uns so, vielleicht haben sie selbst jemanden in der Familie. Und sind frei von Vorurteilen oder so, ich habe keine Ahnung. Klar, morgens geht das los. Meinen Sie, lass dich bis mittags pennen? Um 7 ist Frühstück. Das ist so ein Pflichtprogramm auch. Also, weil, ja, musst du wach sein, weil der Tagesablauf fängt gleich an. Und dann eben Frühstück und dann ist Arbeitsbesprechung eben fix im Büro. Werden die Leute eingeteilt, weil es sind ja auch mal gesplittete Sachen. Es gibt ja auch noch einen Sprinter, einen Bulli, einen großen LKW, einen kleinen PKW gibt es noch. Also kann man auch 2, 3 Kleinigkeiten oder Dinge gleichzeitig erledigen. Da werden die Leute eingeteilt und dann geht's los. Ne? So. Wenn klar ist, der Umzug dauert länger und man fährt ein bisschen, dann gibt es Spesengeld mit, dann wird unterwegs gegessen. Aber ich habe eigentlich... bis heute ist mir das ein graues Morgens aufstehen. So tue ich mich schon mein ganzes Leben schwer mit. Aber ja, irgendwann habe ich mich dran gewöhnt und eigentlich bin ich die erste Stunde noch nicht wirklich ansprechbar morgens um 7. Ich brauche erst 2 Kaffee und meine Ruhe erstmal. Laufe mich bloß nicht voll morgens. Ich bin echt Morgenmuffel. Also wenn man mal mit mir Stress kriegt, dann garantiert morgens. So, weil ich weiß nicht, ich kann es nicht haben. Und ätzend geweckt werden kann ich gar nicht haben, noch weniger. Auf den Wecker kriege ich schon Anfälle, aber komm bloß nicht rein, quatsche mich mit Scheiße voll morgens. Ist mir egal, die nächste halbe Stunde noch, ich muss erstmal wach werden. Also wie gesagt, funktioniert auch und die Leute waren auch cool. Da waren mehrere wie ich, so, die morgens erstmal einfach, quatsch mich nicht voll, wach werden, Kaffee trinken, ganz in Ruhe, weißt du, und dann, das funktioniert sehr gut. Da liest ein bisschen Zeit und dies, das, jenes, bis die Arbeitsbesprechung um 7:30, 7:45 anfängt. Und dann geht's los, um 8, kurz nach 8 spätestens, ab auf den Auftrag. Ja, und dann bin ich meistens schon wach gewesen. So, also auch wach gewesen. Nicht nur, dass ich mich bewegt habe, sondern auch aufnahmefähig. Wie gesagt, ich habe das als Trainingseinheit verpackt. Erstmal die ersten 2 Wochen war ich wie gerädert. Nach jedem Auftrag war ich fix und fertig. Voll schwere Knochen und so. Wenn du nichts gewohnt bist, ne, so, dann macht sich das einige Tage bemerkbar. So. Aber irgendwann hast du dich dran gewöhnt und dann weißt du, wie du die Sachen zu tragen hast. Dann hast du 2, 3 Jungs, mit denen du blind, weißt du, dich verstehst, wie die Dinge getragen werden. So. Ja. Also es funktioniert, ich hatte überhaupt kein Problem, in das Arbeitsleben einzutauchen, da mitzumachen einfach, von Anfang an. Also ich kann gut im Team arbeiten, so. Und je besser jeder Einzelne ist, umso besser kann ich da mitarbeiten. Weil so mit Trottels arbeiten ist anstrengend, so. Aber das funktionierte erstaunlich gut. Wie gesagt, im Grunde war alles sehr leicht für mich zu handeln. So. Also es wurde mir angenehm gemacht, mich an Therapie zu gewöhnen. Also im Nachhinein jetzt sehe ich das so. Ne? Das war so eine Warmwertphase. Clean Leben, also dieser Anspruch ist gegeben so. Und ja, habe ich bis auf 2, 3 kleine Ausrutscher eigentlich auch eingehalten, die 1,5 Jahre da. Und ja, es hat mir das Clean Leben auch schmackhaft gemacht. Wie gesagt, Kühlschrank immer voll, immer das, auch immer die Sachen dabei, die ich gerne esse und, immer Abwechslung. Also es war okay. Also, es fiel mir leicht, dort zu bleiben. Und das ist eine Küche für 10 Leute und dann kochen immer 2, einer hat immer Küchendienst. Küchendienst habe ich auch gerne gemacht. So, für die Truppe kochen und so. Ich koche ja auch recht gerne. Das war immer cool. Aber wenn du kräftig bist und so und Junge bist, so, dann stellen sie am liebsten sowieso ein Mädchen rein. So, oder ja, einen, der gerade behindert ist, irgendwie einen Fuß im Gips hat oder sowas und nicht mitarbeiten kann, aus was für einem Grund auch immer. Wird so Küchendienst wird so sporadisch eingeteilt. Ja, das kann unter Umständen noch mal 2 oder 3 Wochen sein. Aber Küchendienst war immer gern genommen. Also kannst im Haus bleiben, Mucke hören, dies, das. Hier kannst rauchen den ganzen Tag, weißt du, musst nicht auf Kunden Rücksicht nehmen. Alle kommen, freuen sich aufs Essen, sind voll hungrig vom Auftrag. So. Da macht's Kochen auch Spaß, weil du siehst, boah, das hat funktioniert, so, weißt du. Ist ja immer ätzend kochen und dann hast du da einen, der da so ein bisschen drin rumstochen und ja, weiß nicht und so. Aber wenn du dann so eine Meute an den Tisch kriegst, die alle richtig Kohldampf haben und dann das Essen 10 Minuten lang feiern, weißt du, das macht Spaß so. Und wie gesagt, wir haben gut gekocht, geilsten Braten gemacht und so. Der eine war ja Deutschlands jüngster Schlachtermeister, so. Wir haben halbe Schweine geholt, der hat selbst zerlegt alles, ne, komplett hier seine Stichschürze und Stichhandschuhe und seine Messer da, die er, ich weiß jetzt nicht genau, wie die heißt, Filetiermesser und Schälmesser und hast du nicht gesehen, seine ganze Ausrüstung dabei gehabt. Er hat selber Wurst gemacht, Leberwurst haben wir selber gemacht, Wurst aus Kopffleisch vom Schwein, richtig gut, richtig, richtig gut. Also kannst du auch was lernen, ne? So, also für das ganz normale Leben irgendwie. So, weil, wie gesagt, 10 verschiedene Menschen da lange zusammen ihre Zeit verbringen. Nur aus einem Grunde, alle sind süchtig. So. Aber ja, die meisten wussten auch schon, was wir wollten. Also so der Stamm war schon recht fest zu der Zeit, als ich angekommen bin. Also sehr stabil im Grunde das Haus. So, ich konnte dann eigentlich im Nachhinein gesehen nicht so wirklich viel Schaden anrichten. Ich wäre wahrscheinlich mit Holter die Polter rausgeflogen und dann hätten die sich ein Ei gepellt und hätten einfach weitergemacht. Ne? Also geschadet hätte ich dem Haus wahrscheinlich nicht können. Also ich beziehe die dann ja auch nicht ab oder so. Also ich hau dann einfach ab. Es gibt andere, die zu der Zeit auch schon da waren, die dann später die Gemeinschaft abgezogen haben, nagelneuen Mercedes-LKW geklaut und 18.000 Mark aus der Kasse. Und einfach weg war er. Ja, der blonde Breite. Ich weiß nicht, der war irgendwann schon ganz am Anfang auch wieder weg. Den habe ich nur kurz in Erinnerung. Von dem habe ich nur das Ding im Kopf, so Einspruch, so, ich werde immer nur im Winter rückfällig. Im Sommer nimmt er keine Drogen. Im Sommer, oh geil, pumpen, gut aussehen. Weißt du, noch ganz jung halt, ne? Den Weibern gefallen, den Dicken markieren, kiffen und saufen, ja. Und im Winter kriegt er seine Debris irgendwie. Sobald es grau wird, boah, Heroin rauchen. Wichtig. Ja. Dann so gegen Weihnachten entdecken, Alter, ist doch nicht so geil, voll drauf zu sein. Und dann bis März und April spätestens wieder entgiftet. Und dann, jo, Sommer. Also hatte der ja schon irgendwie 2-3 Jahre hinter sich, ne? So immer im Winter kann er nicht widerstehen. Ist ihm einfach zu depressiv draußen. Im Grunde bin ich ähnlich gestrickt. Im Sommer fällt mir, also zum Sommer hin kotzt mich das viel mehr an, drauf zu sein als im Winter. Das schöne Wetter überhaupt, der ganze Sommer in diesem Jahr, ne? 98, der ganze Sommer, die Entlassung nach Bremen. Wie gesagt, 25.03.98 T-Shirt-Wetter, Ende März. Schon der Knaller. Ja, natürlich will ich draußen bleiben, die Sonne scheint, die Bäume sind grün, alles riecht gut. Ja, und im Winter hat mich die Truppe am Leben gehalten. Ne? Also wie gesagt, die meisten waren echt sehr motiviert, erstmal auch klar zu kommen, clean zu bleiben. Ne? Dann so eine schwere Arbeit, körperlich schwere Arbeit, bis abends fix und fertig, hast keinen Bock mehr Scheiße zu bauen. Ne? So, brauchst du nicht mehr Turn, da kriegst du die Augen kaum aufhalten, wenn du dann gut gegessen hast, nach 10 Stunden Möbel schleppen. Geht's noch einmal unter die heiße Dusche, das war's, pennen. Vielleicht mit einem Auge einen Film gucken. So, da brauchst du nicht mehr kiffen, nicht mehr trinken oder sonst wie turnen. Ja, das ist halt ganz wichtig, dass man eine Dauerbeschäftigung hat, die einen clean hält, weil sie Spaß macht. In dem Fall war es die Truppe, nicht die Arbeit an sich, aber das Ganze, so wie es funktioniert hat. Vor allem, weil auch die meisten gut arbeiten konnten. Also, vor allem wenige Trottel, also gerade so mit Schlagbohrer oder so, ne? Mich mit der Brille ging gar nicht, Alter, die Brille. Ding, Junge, so, Alter, geh weg, gib das Ding her. Stell dich nicht an, du Idiot. Besorg dir mal ein Gummiband für deine Brille. Das würde ich vielleicht nie vergessen, wie er da im Keller stand. Hat ihm voll übervor, so ein großer Schlagbohrer, ne? Und mit so einem Dings hier. Da ist nicht mit so einem großen Betonmeißel vorne drauf. Ja, schon beim Hochnehmen. Oh, Alter, das ist ja voll schwer. Ich sag, komm, stütz an die Wand und dann gib Kette. Der frisst dich da rein, brauchst ihn fast nicht mehr halten, nur noch gegendrücken. Ah, okay. guck, mit dem Finger vom Knopf, guck das Ding an, voll erschrocken. Die Brille hängt ihm so im Gesicht. Sau gut. Ich sag, Alter, geh bloß weg von der Maschine, Junge. Das war die Situation, wo ich gesagt habe, Alter, trag die Eimer mit dem Bauschutt hoch und runter, hast genug zu tun. Pass auf, dass du nicht stolperst. Frank kriegt auch richtige Anfälle auf hier. So, die stehen so, weißt du, wird irgendwas vom LKW angegeben, bisschen größer. Siehst du richtig, wo, wie, was, wo anfassen, weißt du? Mann, hau ab, Junge, gib her den Scheiß. So, manche Leute wissen einfach nicht, wie anfassen, ne? So. Oder Werkzeug benutzen, das ist eine ganz andere Welt. Ich weiß nicht, ich sehe ein Werkzeug und meistens weiß ich, was ich wofür es ist. Es gibt schon ein Werkzeug, wo man es nicht direkt erkennen kann, ne? Ganz viel sogar, aber so den ganzen Standardhaushaltswerkzeug, was jeder eigentlich haben sollte. Ja, Verständnis für Technik vielleicht auch so. Also mit dem Motor brauchst du mich nicht hinstellen. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Das ist mir viel zu viel. Hier das Zeug da Fett und Schmiere und hast nicht gesehen. Aber Holz und so. Also ich könnte das bestimmt auch, aber das. Nee, da. Metall ist nicht so meins. Aber so ein bisschen Verständnis für Werkzeug haben doch viele Frauen sogar. Allein dieser Unterschied, hol mal das Maßband und dann kommt er mit dem Zollstock an. Das ist kein Maßband, das ist ein Zollstock. Das Maßband, das kannst du ausziehen. Hol mal Maßband. Okay, allein sowas. Ich das meiner Frau sage, die weiß, was das ist, der Unterschied. Die holt das Richtige. Aber es gibt genügend Männer, die kannst du das sagen. Die holen aber grundsätzlich das, weil die bringen immer einen Zollstock. Ist doch was zu messen. Ja, aber nicht das richtige Werkzeug. Wie ist das Pilze? Hol mal einen Kuhfuß und geh darauf für Weide. Weißt du, so ein Idiot. Wird bestimmt ein Punkt sein. Auch wie man groß geworden ist, ob Werkzeug normal ist. Beispiel, mein Stiefvater, der hat handwerklich begabt, der hat alles am Werkzeug, der hat alles selbst gemacht. Also wenigstens was die Wohnung betrifft, alles. Der braucht keine Hilfe. Er kann alles selbst. Und das konnte ich ja lange mit beobachten, auch in meiner Kindheit. Ja. Dann kam Briefmarkensammler, aber ja, das habe ich behalten. Ich weiß, wie Werkzeug, was Werkzeug ist und wie es funktioniert. Und im Normalfall benutze ich auch das richtige Werkzeug für eine entsprechende Arbeit. Und weiß mir zu helfen, wenn das richtige Werkzeug nicht da ist, wie ich es trotzdem vielleicht hinkriege. Mit dem Werkzeug, was da ist. Macht dir auch Spaß, an irgendwas rumzubasteln und so. Wenn es für dich selbst ist, am besten noch. Der hat geballert halt, ne? So. Der war noch nicht, der war ein paar Jahre auch erst. Und deswegen ungefähr so wie ich, aber ohne diese Koksphase. Sondern hat halt Heroin gespritzt, ne? Am Anfang auch geraucht, glaube ich, und dann aber ziemlich schnell umgestiegen. Aber so wirklich, der hat auch zugemacht. Der war immer ganz auch zufrieden auf Heidi. Geil, es geht um Heidi. Ich mach mal ein bisschen mit, damit ich beteiligt wirke. So, ja. Also, der hat sich auch viel rausgezogen. Ne? Also, wirklich aufgemacht hat er nichts. Also, nichts haften geblieben ist auf jeden Fall bei mir. Was ich bei dem immer lustig fand, der hat dort angefangen zu lernen, zu formulieren, was er fühlt, wie es ihm geht. Was macht das mit dir? So, ne? Das hat er dort angefangen. Und er war immer zu lustig. Er stand dann da immer, seine kurzen Haare, diese dicke Brille im Gesicht und sein rundes Gesicht und guckt auf die Erde wie so ein kleiner Junge und tritt von einem Fuß auf den anderen und formuliert dann ganz vorsichtig, ja, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Irgendwie... Ja, so, er war total unbeholfen noch im Formulieren seiner Gefühle. So, ne? Und jetzt konnte ich jedes Mal sehen, oh, jetzt wird's ihm peinlich. So, schon bevor er anfängt zu reden, wusste ich so, oh, jetzt versucht er wieder irgendwas zu formulieren, was in ihm los ist. Wird so richtig nicht funktionieren. War immer lustig. Aber er konnte dann halt auch drüber lachen. Ich habe ihm gesagt, ist doch scheißegal. Irgendwann wird's vielleicht normal. Macht das einfach so. Ich konnte es ja auch noch nicht gut, aber ich konnte es schon besser wie er, so wo ich ihn dann stammeln gehört habe. Das ist ja nicht dich. Habe ich genauso blöd angefangen. Oder ich meine, ich stehe ja immer noch am Anfang da in der Zeit, aber habe ich mich genauso dämlich noch ein paar Jahre vorher angestellt? Oder sieht das bei mir genauso aus, immer noch vielleicht oder noch schlimmer? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das habe ich von dem noch so in Erinnerung. Aber wirklich... sich geöffnet hat er dort auch noch nicht, konnte der auch noch nicht. Aber was für ihn schon mal wichtig war, er wollte erstmal clean werden, ne? Und bleiben auch erstmal eine Zeit lang. Mit Eltern und so und Geschwister war, glaube ich, auch nicht so. Ich glaube, einen Onkel hat er irgendwo gehabt noch. Also wirklich über Familie wusste ich bei dem auch nichts. Also das mit dem Nein sagen hat bei mir als erstes funktioniert. So, das war einer der Schritte, den habe ich mir auch total schwer vorgestellt, auch zu den Kollegen Nein zu sagen irgendwie. Das macht man ja eigentlich auch nicht. Man will ja auch immer ein guter Freund sein oder so. Aber ist aus dieser Motivation heraus. Und ja, weil man auch noch nicht die Erfahrung gemacht hat, einem guten Freund zu sagen, nein, mach das nicht. oder nö, da mache ich nicht mit, merk's mal, so, dass das, ja, dass das erst die wahre Freundschaft ausmacht. Also das, na klar, früher in der Truppe habe ich auch Nein gesagt, wenn da irgendwas am Plan, ich denke, nee, das funktioniert doch so gar nicht, aber es war immer irgendwie, ja, es ging immer um irgendwas, aber nicht um was so persönlich oder um ein Gefühl oder was weiß ich, ob man dem folgen soll oder nicht, weißt du, in der normalen, legalen Sache jetzt einfach so, wie 10 Jahre nicht mit Mama gesprochen, soll ich die jetzt anrufen oder nicht, sowas, weißt du. Ja, der war immer unentschlossen, der musste da eigentlich immer sagen, was zu tun ist. Aber das ist ja wieder was, was jeder persönlich in sich trägt, wie er ist einfach, mit Droge oder ohne Droge. So, entweder bin ich ein Macher oder ich gucke nur zu. Oder ich mach, was mir gesagt wird. So. Bei Arbeitseinteilung zum Beispiel, das war so ein Ding. Ich habe ihm dann immer, sag doch was. Ich weiß genau, er hat auf den eingeteilten Job keinen Bock. Er will lieber das machen, mitmachen. Sag doch. Nee, kriegt er auch nicht auf. So. Ja, und als ich länger da war, auch so, ja, so ein paar Monate schon da war irgendwie, da habe ich ganz oft gesagt, hier, ich nehme mich ja mit auf den und den Auftrag. Also habe ich das einfach für ihn gemacht, weil das ist mir zu doof zu warten, bis er da vielleicht, weil ich weiß, der hält seine Fresse, egal ungefähr, was wir machen. Also das war auch noch so ein guter Junge im Haus. Ne? So mit der, daher, vor dem hätte ich auch rückfällig werden können, das hat er nie aufgemacht. Nicht freiwillig. Mit dem hätte ich halt dann absprechen müssen, okay, wir machen das so und so, dass du gar nicht in den Fokus kommst. Aber wenn er es schon mitgekriegt hat, so dann einfach eben nur eine Geschichte erzählen, wo er aus dem Schneider ist. Und das ganz sicher. So, das wäre mit dem auch gegangen. Nee, mit dem hatte ich, weiß nicht, wie gesagt, es war ja auch, die ersten Monate war es ja echt ganz toll. So auch vom Gefühl her ganz toll. Es hat mir echt Spaß gemacht, hier zu sein. Ja, auch ohne Drogen. Ja, vielleicht auch das, diese Erfahrung auch, dass man echt über Dauer mit, auch mit so einem chaotischen Haufen irgendwie nüchtern voll gut Spaß haben kann, weil ja, die Truppe hat echt gut funktioniert am Anfang, also die ersten, fast das erste komplette Jahr, ersten 10 Monate, hat sich relativ wenig in der Belegung getan. Wie gesagt, Frank kam dazu, so irgendwann. Aber das waren alles so immer Wochen oder Monate dazwischen, bis sich wieder was getan hat im Haus, was Neues. Er ist ein Dealer, ne? Mehr oder weniger. So, hat immer verkauft. Ja, soweit ich mich erinnere, ja. Also das ist auch alles, was ich von ihm mitgekriegt habe zum Schluss. So, da wechselt er im 3-6-Monat-Rhythmus seine Unterkunft, ne? Und ist nirgendwo gemeldet. So lebt er eigentlich. Verkauft halt, ne? Alles, was er selbst konsumiert. Also braun, weiß und Cannabisprodukte auch. Und Pillen und ach, auf. Er ist kunterbunt. Er konsumiert querbeet, so. Ist alles gut. Und er sieht halt auch, er ist gezeichnet halt, ne? Also richtig, man sieht es einfach, auch vernarbt an den Armen und so. Und diese ganz schlechten Tattoos überall und so, also wirklich schlechte Tattoos. So dicke blaue Linien und dann, also ganz, ganz wilde Sache. Also ganz schrecklich finde ich das, diese Tattoos. So. Also ganz fiese Knast-Tattoos. Warum auch immer, so Riesenkerl, ich frage mich, wie ihm das passieren konnte. Und dann so viele davon auch. Ne? Alles in dieser komischen blauen Tinte. Und dann so verwaschene Lines und so. Ganz merkwürdig. Ja, dem ist auch irgendwie das Herz stehen geblieben oder so. Jetzt vor 2 Jahren oder so. Ich habe gedacht, der kann gar nicht kaputt gehen. Der sah so aus, als geht der nicht kaputt daran. So, und vor allem auch, wie der auch konsumiert hat. So. Immer bis nicht mehr geht. So, ist auch so ein Extremer. Auch am Ballern, Coca-Ballern und so. Auch am liebsten pur. Dann, und das ist schon mal auch, allein das ist schon eine Nummer für sich. Coca-Pur-Ballern macht total wahnsinnig. Das machen echt wenige. So, richtig pur knallen. Meistens als Cocktail, weil es ist einfach viel angenehmer. Das Ganze im Verhältnis entspannt. Aber nur im Verhältnis. Aber Coca-Pur drehst du voll am Rad. Und er war da auch, hatte auch ein Faible für. Es sind relativ wenige, die meisten merken halt, dass, oh nee, das geht gar nicht, das ist sehr viel. Das ist einfach voll massig. So das Boom, Alter, das ist eine Nummer für sich. Wenn du da eine gute Ladung Show mit drauf hast, packst auf den Löffel und so. Und ja, das kommt einmal schon recht heftig, aber nach wenigen Minuten spätestens kommt die warme Welle und dann ist so. Das kriegst du halt beim Purknallen gar nicht hin. So, das geht nicht. Wenn ich mir das heute vorstelle, stelle ich mir das ganz, ganz schrecklich vor. So, also allein auch dieses Gefühl, ich könnte das heute, glaube ich, nicht mehr ertragen. Also intravenös auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. So, da setzt es direkt auch bestimmt wieder aus so, und ich raff's überhaupt nicht mehr. Ja, Udo war da auch ein Kandidat von Extremballern. Also ein richtiger Bilderbuchsüchtiger, also so wie sich Otto normal so ein Junkie vorstellt. So. Also das, er verkörpert das auch komplett so, also seine Optik. Ne? So ein Urgetüm irgendwie, so vollsüchtiges Urgetüm. Im Grunde war eigentlich ein lieber Kerl, ja, kann man schon sagen, korrekter Kerl. So. Hat immer gesagt, was er denkt, gerade raus. So, egal, ob das unbequem gerade ist oder nicht. Ja, und halt schon einige Jahre älter, so viel. Mit dem komme ich halt auch recht gut klar. So, es war so vielleicht so ein bisschen Vater-Sohn-Verhältnis fast schon, weil er war 15. Wie alt ist der? 10, 12, 15 Jahre älter vielleicht ich. Einige Male bestimmt. Deswegen, ich weiß ja auch, wie er konsumiert. So, das habe ich schon noch im Gedächtnis. Und dass er das halt auch gefeiert hat, ne? Coca-Cola. Aber auch den Teufel schon lange erkannt hat, ne? Und wie gesagt, also seine Arme sprechen Bände, ne? Bis auf die Hände und so richtig vernarbt halt. Komplett auch in die Beine gegangen, in den Hals gegangen, überall. Überall, wo es ging, in die Leiste. Und, so, und das machst du echt nur, wenn du schon ganz weit gegangen bist. Drogen in der Leiste knallen und so. Und dann hast du schon alles andere hinter dir. Oder direkt in den Hals. Ja, irgendwie ein Gleichgesinnter, halt einige Jahre älter als ich, ne? So. Irgendwie auch weiß, dass seine Art zu konsumieren ihn irgendwann unter die Erde bringen wird, so. Er hat einen recht dreckigen Humor auch gehabt und so. Ich war mir sehr sympathisch, der Typ. Ja, ich glaube, bei ihm stand auch Strafe aus. Ja. So. Hat er dann bestimmt am Ende beim Rauschmiss über ambulant weitermachen geregelt. Irgendwie so, ich glaube, so richtig viel war nicht mehr. Aber war richtig durch und durch knackig. Ne? Also auch mehr als 10 Jahre abgesessen. Also ich meine, das fällt einem auch nicht nach 6 Monaten ein, sich so tätowieren zu lassen. So, da hast du echt Langeweile gehabt, ein paar Jahre lang. Ich weiß nicht, wieso es ihm passiert ist. Also die schlechten Bilder haben echt die Optik versaut. So. Aber also ich mochte den gerade raus, so dreckigen Humor. Ja, ich glaube, so richtig talentiert in dem, was er da immer gemacht hat, irgendwie, oder wie er es aufgezogen hat. Einfach, ja. Vielleicht kein Geschäftssinn und dann auch bis Oberkante abgedichtet jeden Tag und dann versucht doch nochmal richtig Geld zu verdienen mit Drogen irgendwie, wenn du selbst dein bester Kunde bist. So. Da musst du dich ranhalten. Ich habe Jungs kennengelernt, auch 2 Russen später, so, die haben es geschafft, die haben 100 Gramm Coca jeden Tag in klein, in Kremmer und maximal 5 Gramm Beutel haben die verkauft. Jeden Tag haben die 100 Gramm umgesetzt. Die haben es geschafft, dass sie am nächsten Morgen nicht ihren Kombi komplett bezahlen konnten, weil sie so viel selbst gebased haben davon. So, und bei 100 Gramm, wenn du das umsetzt an Menge, so, dann bleibt einiges an Geld hängen. Bleibt richtig viel Geld hängen. So, und ja, uns ganz oft nicht bis zum nächsten Tag geschafft. Musste ich dann morgens ihren Kombi auffüllen. So haben sie mir dann mittags, wenn sie einen neuen Stoff gekriegt haben, meins gegeben. Und mit einem kleinen Bonus obendrauf fürs Ausleihen. Ist ganz oft so gelaufen. Ja, also immer wieder im Bau, immer wieder die gleiche Sache. Er verändert nichts. Macht halt einfach weiter. So, und das geht natürlich nach hinten los. Spätestens wenn du das zweite Mal wegen der gleichen Sache da bist, haben sie dich auf dem Schirm. Wenn du dann nicht weggehst aus deinem Bezirk, dann wirst du standardmäßig kontrolliert auf so einen Scheiß. Ja. Das hat er irgendwie nie so richtig verstanden. Oder hat es nicht geschafft, das umzusetzen, weil er einfach immer zu dicht war. Vielleicht mal dran gedacht zwischendurch, oh, ich müsste eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, das war schon eine Zeit lang da, glaube ich. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also ich weiß, der Typ, der mich abgeholt hat, der war 3 Jahre oder 3,5 Jahre schon da. Dann die Griechin und ihr Freund, die waren auch 2-3 Jahre irgendwie in dem Maß irgendwie da. Und das waren so die Hausältesten. So. Und der Rest war so ein paar Wochen, ein paar Monate da, irgendwie, als ich dort angekommen bin. Ich hatte sie nochmal wieder gesehen, auch später. Da, wo er gewohnt hat zu der Zeit, ich weiß gar nicht, wie das Kaff da hinten heißt, bei Lüstring, wenn er dann noch rechts durch Bissendorf, ist das da hinten Bissendorf, was fängt da an? Keine Ahnung. Das ist nochmal so ein kleines Kaff. Und so, da hat er gewohnt. Und ich bin ja immer mit dem Auto zur Fahrschule gefahren. Und ich habe dann irgendwann ich habe ihn da gesehen, habe ihn gerufen, gesagt, was machst du denn hier? Das ist so ein kleines Kaff am Arsch der Welt halt, ne? So, und er sagte, ich wohne hier. Und bin ich mit ihm hoch in die Bude. Ich glaube, wir haben auch Blech zusammen geraucht. Und so. Wir mochten uns immer noch gerne, er war halt wieder in seinem alten Film, ne? So, irgendwie im Zimmer nebenan so 2 halbkaputte, voll dicht am Pennen. So. Ähnlich wie er in der Optik, so alte halt, aber voll weggespaced, so weit über 40. Ja, hat sich nichts geändert, ne, bei ihm, so wie immer. Elrond war nur eine Auszeit für ihn. Die kleine Vernarbte, ne, der Typ, der mich da abgeholt hat, der hat immer wieder auch so angefangen, ja, mit Familie. Ja, der, wie gesagt, der ist bestimmt auch weggegangen. Der war noch hier, dann in der Schlagvorderstraße, glaube ich, und so. Aber dann ist er wieder zurückgegangen, weil der ständig in Kontakt. Und ja, der hatte so ein schweres Familiending, was genau da jetzt war. Wie gesagt, bei dem habe ich auch nie richtig zugehört. So, das war mir einfach zu viel auch, der Typ. Aber, ja, und klar, da ging es dann auch wieder um Emotionen und das ist die richtige Entscheidung, weil da ja, irgendwelche herben Dinge gelaufen sind, die schon vorher aufgemacht worden sind, lange bevor ich gekommen bin wahrscheinlich und schon ja, vielleicht für ihn auch schon zum Großteil verarbeitet sind. Der will jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, bloß weil ein neuer gekommen ist mit seiner Geschichte. Ja, ich habe halt nur Einschnitte so, aber irgendwas Derbes in der Familie auch. Somit auch, dass sich da der ein oder andere weggehängt hat in der Familie, aufgrund der Situation, die da auch immer geherrscht hat. Und ja, gehe ich zurück, werde ich rückfällig und so eine Scheiße halt alles. Das war gerade Thema bei ihm, so weil ich ja dann nur noch seine letzten Wochen mehr oder weniger im Haus mitgekriegt habe. Ja, und dann war, glaube ich, so immer wieder Gruppe dann, also Gruppen N. Resultat am Ende, wenn es dann um ihn ging, bleibt noch etwas länger im geschützten Rahmen. Wir haben noch diese Wohnung jetzt demnächst in der Schlagvorderstraße, bla bla bla, da war das schon in Planung. Ja, und so ist es dann für ihn auch gekommen. Mehr weiß ich nicht. Das ist auch komisch, das habe ich. Ich habe meistens irgendwas, also wenn ich jemanden kennenlerne, irgendwie. Und für oder wieder, aber der ist mir einfach nur egal, weiß ich nicht, kann das gar nicht sein. Hab ich selten mit Menschen, dass ich jemanden treffe, kennenlerne, auch länger dann öfter sehe, wie gesagt, ein paar Wochen mit dem verbracht habe, der mir einfach konstant egal war. Da rein, da raus. Ich sehe ihn gar nicht richtig. Ganz merkwürdig. Entweder mag ich einen nicht oder ich mag ihn so, aber so dieses Egal habe ich selten bei Menschen. Ja. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mit dem noch passiert ist. Ja doch, der hat mich immer wieder mal angesprochen. Erstens auch wegen der Arbeitsplanung und in der Gruppe dann auf Chef gemacht auch, der laufende Meter, weil er Hausältester und so. Von wegen, ich muss ja jetzt mal auf den Tisch schauen. Udo, der Knacki, hat sich immer nur in seinem Ledersessel gesessen und ihn angegriffen. So hat sich gedacht, Alter. Ich bin auch nicht, also keiner ist drauf eingegangen. Frank ist, das glaube ich, am Anfang auch recht schwer gefallen. Nee, der hat den gar nicht mehr gesehen, glaube ich. Nee, der war schon weg. Ja, da waren es wirklich nur ein paar Wochen oder 3 Monate vielleicht, bis der weg war. So, aber der Udo und so und ja. Der hat, ich wusste genau immer, was er denkt. Machst du das mit mir, hau ich dich. Ich hatte sie bestimmt gehört, willst du mich so anschreien, hau ich dich einfach. So. Ja, und die haben ihn halt einfach, ja. Ich glaube, die meisten mochten den. Ich weiß nicht warum, aber das war so ein Unsympath irgendwie, der Typ auch. Also ich weiß, die meisten der Jungs, außer die Griechin und ihr Freund, so, die mehr mit dem zu tun hatten, weil die auch die Büroarbeit mit dem gemacht haben, Rainer, ja, ihr Freund, die Kostenvorschläge gefahren ist und so. Ja, die hatten viel mit dem zu tun. Und aus dem bin ich nicht schlau geworden, ob die den mögen oder nicht, aber der Rest im Haus kommt ja nicht rein. Ja, und zwischendurch, um nochmal auf das Thema Therapie in dieser Gruppe zurückzukommen, natürlich so, auch je länger ich da war, irgendwas ist immer, wie gesagt, dann hatte ich einschneidende Erlebnisse dort, ich habe mich in meiner Aussprache mit meiner Mutter, mein Vater ist dort hingekommen, unglaublich, aber war, hat sich dort einfach blicken lassen, tut so, als wäre nichts passiert, als wäre die ganze Zeit da gewesen. Natürlich hat sich da bei mir auch was getan für diese Gruppen. Die wollen noch wissen, also dem einen oder anderen habe ich ja auch schon irgendwie ein bisschen Geschichte erzählt, so auch was Kindheit angeht. So. Weißt du, ich habe ein Telefonat im Kopf, das ich mit meinem Vater geführt habe, als ich noch in Sindelfing gewohnt habe. Es ging darum, was ich mir zum Fasching wünsche. Ich habe mir so eine Federhaube, eine Häuptlingshaube und so einen Indianeranzug gewünscht. Da warte ich heute noch drauf. Ja, ist wirklich wahr. Das Telefon hat bei meiner Mutter auch noch. Sowas halt, ne? Und dann taucht er 23 Jahre später da auf, oder 25 Jahre später, oder wie viel? Und hat ja das Häuptlingskostüm nicht dabei. Ich glaube, das habe ich immer so gesagt. Ich sage, das ist mein Kostüm. Was für ein Kostüm, da kannst du dich nicht erinnern an das Telefonat. Na egal, das wird nochmal ein eigenes Ding. Eigentlich alle da, das ist diese Cocktail-Erfahrung. Also mit Koks gemischt hat jeder gehabt. Nee, das ist das Typische, wenn du dich in vielen offenen Szene auch aufhältst. So, ne? Weil das sind alles schon Leute dann halt auch, die wesentlich extremer sind in ihrer Sucht. Und ja, eine Steigerung, also nochmal einen Turn haben wollen, weil die normale Dosis Opiate, die rappelt ja auch nicht mehr. Morgens ist dein Affe weg und abends nach der vierten Pumpe bist du vielleicht so. Aber über Tag, du willst ja turnen irgendwie, es ist ja immer, du bist ja immer noch auf der Jagd. Wenn du dein Level erreicht hast, also deswegen ist es ja auch so schwer, ein Maß zu finden. So. Ja, und Koks und Cocktail, der ballert einmal wupp. Richtig das Koks hin rüber und nach ein paar Minuten holte ich das Braune zurück. So ist nochmal richtig geflasht, einmal richtig geturnt halt. Ne? Da kannst du sehen, welches die meiste Kraft hat. Das, was als erstes ankommt, setzt sich sofort durch. Ist auch das Einzige, was du schmeckst. Also Cocktail schmeckt noch ein bisschen anders auf der Zunge, sobald es die Vene trifft. So. Man schmeckt das Opiat schon raus, das Bittere, aber erst im Abgang. Zuerst super, erstmal das massige Koks da, Alter, gleich taub, alles die Fresse. Ja. Ja, eigentlich alle durch die Bank so. Ja. Also ich als Raucher, als Opiat-Raucher, war mit Frank dann auch als Raucher. Ich glaube, wir waren die Einzigen, die genug geraucht haben. Also, abgesehen bei mir vom Kokain, aber sonst, und mein Opiat habe ich hauptsächlich geraucht, also eigentlich nur geraucht, bis auf die wenigen Ausnahmen, 2-3 Mal. Ja. Ich weiß nicht, dass die Prozedur, es fühlt sich für mich selbst dann weniger asozial an noch. Also nicht ganz so abgespaced. Ich bin noch ganz normal, wenn ich da wo ich rauche, weiß, so ungefähr noch. Ja, aber die meisten halt sind nicht lange beim Rauchen geblieben. Ich weiß nicht wieso. Also viele landen dann halt über dem Blech bei der Nadel irgendwann. Und kommen vielleicht aufs Blech zurück, wenn es gar nicht mehr geht, dann. Ja, wenn du umsteigst, wenn du wenig hast und dann mit dem Rauchen geht dein Affe nicht weg von dem einen Päckchen. Du hast nur ein Päckchen, brauchst aber 3 Stück, bis dein Affe weggeht mit Rauchen. Bis du dich so fit fühlst, dass du losgehen kannst, Geld besorgen kannst. Ja, das eine Päckchen intravenös, das macht dich voll dicht. Da bleibst du erstmal 2 Stunden sitzen und dann kannst du losgehen. Oh, was war das denn, Junge? Von 1/3 der Menge. Aber das ist nur kurz so. Da steigert sich das auch ganz extrem. Das ist es ja. Je höher du dich dosierst, und das tust du ja automatisch, weil man ja immer turnen will. Und immer wenn du abends deinen Punkt erreicht hast, wo du so voll dicht bist, hast du dich schon wieder hochdosiert. Jeden Tag. Weil du immer diesen Punkt erreichst, wo du drüber bist, über das, was du brauchst, und ja, ab nix. Also es ist eine konstante Leiter nach oben, und wenn du dich ans Ballern gewöhnt hast, das geht in wenigen Tagen, hast du dich an die Dosierung gewöhnt und dann ist das eine Päckchen. Morgens hast du auch schon 2 oder 3 wieder auf dem Löffel nach einer Woche oder nach 2. Weil du bist ja immer auf der Jagd. Ähnlich dem Koks, aber das passiert schleichend. Also das ist nicht so extrem halt wie beim Koks, aber ganz genau das gleiche. In Grün fühlt sich nur nicht so. Ist auch gehetzt an, weil das Opiat sich einfach sowieso von der Natur her aus schon anders anfühlt als das Kokain. Deswegen ist dieser Steigerungsprozess so ein schleichender, gemütlicher, kaum gefühlter, weil man, ja, solange man nachlegen kann halt, ne? Ja klar, deswegen haben Leute im Methadon-Programm bei Konsum auch. Klar, jeder halt ja aus seinem eigenen Grund oder Motivation. Jeder hat sein eigenes Ding, warum er das tut, ne? Und ja, sich spüren ist bestimmt ein großer Teil davon, ne? Ja, und irgendwas einfach dabei zu sein, mitzumachen. Wie gesagt, ist bestimmt ein großes Ding, auch hat einen großen Anspruch an die Sucht irgendwie oder Anteil an der Sucht, diese sich spüren zu wollen, ähnlich der Leute, die sich ritzen oder so. Also, dass sie halt anderes Werkzeug benutzen, ne? Um sich zu spüren. Ja. Ja, oder Fressbrechsucht und so ein Scheiß. Das ist, im Grunde ist es. Ja. Ähnelt sich doch halt irgendwo an ganz vielen Stellen auch diese. Ja, verschiedenen Diagnosen irgendwie. Und sind trotzdem nicht das Gleiche. So ein Standardrezept, das du durch die Bank weg benutzen kannst, das gibt es nicht. Wird es auch nie geben. Weil jeder ja irgendwie auch noch anders ist, andere Beweggründe hat. Ja, einer versteht sich am Ende selbst und kann damit arbeiten und umgehen. Andere lernen es nie. Das ist ja individuell. Es hat vielleicht auch. Vielleicht gehört auch Intelligenz dazu, ich weiß es nicht, so, um durch diesen Prozess zu kommen, weil man ja viel verstehen muss. Es ist viel bequemer, drin sitzen zu bleiben, und wenn ich nicht verstehe, sowieso. Was denn? Wohin denn? Warum denn? Wenn ich es gar nicht verstehe, so, dann warum sollte ich was ändern? So, dann bleibe ich doch lieber in meinem Elend sitzen, das ist doch voll bequem. Also bequemer, als dagegen anzukämpfen, auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber fällt mir jetzt einfach nochmal bei diesem Gedankengang dazu ein, irgendwie, dass wenn man selbst nicht versteht, so, da sich auch gar nicht rausbewegen kann, vielleicht. Vielleicht. Oder vielleicht noch viel einfacher, weil man die ganzen Hindernisse nicht sieht, ich weiß es nicht. so oder auch nicht als Hindernisse empfinde, sondern einfach stumpf. So, vielleicht hilft es sogar, ich habe keine Ahnung. Vermutlich ist von beiden was zu haben das Beste. Und Dinge, die mir gut tun, habe ich immer mit viel Geld verbunden, irgendwie wie Urlaub und sowas. Ne? Die ganzen Kleinigkeiten, der einfach im Grunde Normalitäten eigentlich. So, was der Mensch seit Anbeginn der Zeit macht, regelmäßig versuchen zu essen, zu schlafen, sich auszuruhen, sich auf sich, am besten noch auf die Natur und sein Umfeld zu konzentrieren. Und das musst du erstmal raffen, ne? Ständig nur in diesem Rebellenrhythmus bist und so Modus. Irgendwie, ihr seid alle scheiße. Ja klar sind viele scheiße, aber das, daran kann man ja nicht festmachen, wie man ist dann oder sich danach ausrichten. Ja, und die Sucht ist bei mir ganz massig und auch einschneidend gewesen. Das hat ja mal alles direkt verändert. Ich bin ja nicht so diese Art Konsument, die es ganz bestimmt auch gibt, die regelmäßig immer wieder mal was konsumieren, aber nie süchtig werden. Sondern alle vielleicht auch mal ein Jahr dazwischen gar nichts nehmen und so und dann mal wieder ein Wochenende voll den Ausflug machen und so. Das gibt's auch alles. Will ich aber gar nicht schön reden oder schlecht reden, aber ich bin nicht so, ich konnte das nicht. Deswegen ist die Sucht ja, die hat einmal alles umgekrempelt. Bei Aaron habe ich mich das erste Mal, also außer jetzt abgesehen von Kindheitserinnerungen, die schön sind, so, aber seit Jahren das erste Mal wieder draußen wohlgefühlt, ohne Drogen. Ich komme in ein funktionierendes System. Das gleiche wie Aaron Brehm, nur kleiner, kompakter, wesentlich übersichtlicher. Viel einfacher für mich zu handeln, viel einfacher für mich, das anzunehmen und dort anzukommen. Einfach das ganze Ding. Obwohl der erste Satz, dagegen war, dass du kommst, aber ja, wie gesagt, irgendwie konnte ich den Jungen sowieso, habe ich nie richtig für ernst genommen. So, hab's mir trotzdem angeguckt und ja, es hat sich bis heute nicht geändert, mein Gefühl zu der Stadt. Das hat ein paar Wochen, Monate gedauert, bis ich mir gedacht habe, ja, hier gehst du nicht mehr weg, hier fühlt sich wohl. Und es war lange bevor irgendwas Entscheidendes war, wie dann, dass ich die Mutter meiner Tochter kennengelernt habe oder sonst was. Da war eigentlich für mich schon klar, ich bleibe hier in dieser Stadt, so oder so. Ja, ein neues Leben aufbauen. Also in der Theorie gute Voraussetzung. Was ich dann mit meinem verrückten Kopf dann damit gemacht habe, das war wieder eine andere Sache. Aber theoretisch standen mal alle Zeiger in Richtung gut, so ziemlich, auf jeden Fall ziemlich in diese Richtung. Wie gesagt, obwohl da keine Therapeuten waren, war das trotzdem irgendwie Therapie, ne? Es gab immer wieder, dass einer gesagt hat, ich hab keinen Bock mehr, ich hau ab, Alter, die nerven mich alle, weißt du, haben sie irgendwer untereinander da in der Gruppe irgendwelche Reibereien, die sich dann seit Wochen über Wochen hinziehen und so. Musst du hier mal ein bisschen quatschen und ey, mach keine Faxen, Staatsanwalt schickt dir einen Brief und so, merk's mal, bleib mal einfach hier, halt das mal aus, nimm mir nicht für ernst, Mann. Sowas, weißt du? Ja, gab's immer wieder. Vor allem mit Heidi auch, Mensch, alle 3 Wochen wollte ich doch abhauen und so, klar, die hat ja auch 1000 Baustellen, so, jetzt setz dich mal damit auseinander. Ich glaube, die hatte 4, 5, 6 Monate Therapieerfahrung vorher schon einmal irgendwo gehabt. Ja, und wie gesagt, Udo zum Beispiel war sehr cool. Mit dem habe ich zwischendurch immer wieder auch ernsthaft geredet. So. Der hat mir auch immer noch gesagt, Mann, noch bist du jung genug, sieh zu, merk's mal. Also das hat er nicht gesagt, merk's mal. Aber mach mal einfach, Junge. So. Du siehst auch noch gar nicht so aus. Ja, jetzt schon wieder auch 16 Jahre her, oder wie lange? 15, 14. Ja, 15, 16 Jahre her. Da waren schon ein paar Tage, wo man am liebsten abgebrochen hätte. Vor allem dann später, als ich mit der Mutter meiner Tochter schon zusammen war, so von wegen machen, was ich will, wann ich will, auch in der Woche und wie oft ich will, vor allem auch als Hausältester, also sich an Regeln zu halten und so. Das ist halt immer wieder Therapie halt dann trotzdem, ne? Vor allem, wenn dann so ein paar Wochen irgendwie wirklich dunkel in der Luft hängt, die Umzüge nicht, Sommerloch, weißt du, kaum ein Schwein zieht um, ne, 8 Wochen fast am Stück kaum Aufträge, so ein bisschen Gartenarbeit, ein paar Entrümpelungen, hier mal Tapeten abreißen oder so, aber oder mal auf der Baustelle haben wir im Sommer auch noch ausgeholfen. Ja, und auf der Arbeit, wenn du mit den Jungs zusammen arbeitest und so, und wirklich, du verbringst ja ganz, das ist ja nicht Therapie in dem Sinne wie eine Therapie, sondern weil du lebst zusammen. Und natürlich wird die Beziehung eine ganz andere. Und ich habe das eigentlich auch, diese Arbeitsaufträge sehr ernst genommen, weil das bin ich nämlich auch. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. So, halt da mit 2 linke Hände kriege ich so einen Anfall. Mann, geh weg, du Idiot. Schlepp die Steine runter. Trag einmal hoch und runter, aber geh weg von der Bohrmaschine oder vom Schlagbohrer oder was auch immer. Ne? Wie sie ihn schon angucken, manche Leute, ne? Das Arbeitswerkzeug. So völlig, wie fasse ich es jetzt zusammen? Wo ist hinten, wo ist vorne? Mann, geh weg, Alter. Ja, ich kann dich nicht haben, ne? Dann mache ich es gleich lieber selber. So, ja, und so bin ich dann auch auf Arbeit, ne? Und wenn ich nüchtern bin, bin ich da auch sehr gründlich. Will ich das schon nur und Zufriedenheit des Kunden. Also habe ich ziemlich schnell gemacht. So, ich glaube, ich war 6 Monate da oder so, habe ich auch so diese mehr oder weniger die Einsatzleitung dann gemacht. Immer wieder mal auf jeden Fall. Habe halt keinen Führerschein gehabt. Das war so mein Manko. Sonst wäre ich nur noch gefahren und hätte dirigiert irgendwann. Also Kostenvoranschläge gemacht und dies und das. Oder mal den LKW hin und her fahren. Nee, nur die Aufgabe war neu. Das Gefühl war nicht neu. Das kenne ich von meiner Truppe mit den Jungs. Gemeinsam arbeiten, Aufgabenverteilung, wer macht was, wann, wieso und warum und wie schnell vor allem und wie akkurat. Das ist nichts Neues. Das ist einfach nur eine andere Aufgabe. Ganz viel einfacher. Vor allem weiß ich keinen, der muss sich nicht die ganze Zeit umdrehen dabei. Und es erzeugt kaum Gefühl, es ist nur eine Arbeit. So. Na klar macht es zufrieden am Ende des Tages, wenn alles perfekt geklappt hat, so wie du es auf dem Zettel hattest. Ne? Das weiß ich auch, aber das habe ich, ja okay, für legale Arbeit habe ich das da neu kennengelernt. Aber das Gefühl an sich, eine Aufgabe zu erledigen, nach Schritt für Schritt und durchgeplant, so. Ja gut, es sind 2 verschiedene Sachen, aber im Grunde, ja es war neu im legalen Bereich. Ich habe gesehen, ich funktioniere auch bei Leuten, die einen Anzug tragen. Die unterschreiben mir den Zettel auf, weißt du, wenn es am Ende alles gut geklappt hat. Und ja, da habe ich nochmal gemerkt, so, dass ich mit normalen Menschen auch kann. Das fühlt sich komisch für mich an, mit denen zu hantieren. Und ich muss lächeln dabei innerlich. Weil irgendwie gehört ja, das ist die Halle von meinem Planeten so. Und gerade eine Unterschrift vom Außerirdischen. Aber ja, stimmt, für im legalen Bereich war es was Neues. Ja, aber das sowas liegt mir halt auch, ne? Ich kaufe und verkaufe gerne irgendwelche Sachen, das liegt mir, das macht Spaß so. Wenn die Leute, wo ich hinfahre, Kostenvoranschlag machen, die haben ja angerufen und wollen einen Kostenvoranschlag haben. Und es sind ganz oft Leute auch vom Amt auch dabei, ne? Klar, weil die billigsten Umzugsunternehmen rauspicken müssen. 3 Kostenvoranschläge und der billigste bezahlt das Amt. War ja schon immer so. Und ja, aber auch ganz normale Leute, die einfach nur günstig umziehen wollen oder nur ein paar billige Sachen haben, wo es auch egal ist, weißt du, wenn da eine Ecke abbricht oder sonst was. Die wissen schon, wenn die anrufen. Elrond, für ein Leben ohne Drogen. Also wenn du mir dann dumm kommst, wenn ich vor dir stehe, dann gibt's ja Ärger. Alter, steht doch ganz groß oben drauf. Auch im Telefonbuch in den gelben Seiten steht's ganz groß drin. Elrond, für ein Leben ohne Drogen. Wenn du uns dann anrufst, muss dir schon klar sein, da kommt irgendein Junkie an. Ja, wie gesagt, ich lächle bei solchen Klingeln und freue mich. Mal gucken, wie es ausgeht. So, also, ja, das ist ganz oft, also immer wieder ein merkwürdiges Gefühl gewesen. Aber nicht nur bei Elrond, auch Jahre später dann, wie das Ding, wie ich kaufe mir eine Busfahrkarte, voll der Brüller, ein halbes Jahr, Alter. Guck mal. Ich habe eine Fahrkarte. Was völlig Neues für mich. Ich kaufe was, eine Fahrkarte. Ich gehe in den Laden bezahlen, glaube ich. So, das ist ein ganz neue, ja, es war alles irgendwie neu hier dann auch. Da bin ich hingefahren, das allererste Wochenende nach meiner 3-Monate-Monatsfrist, nachdem ich hier in Osnabrück angekommen bin. Und wir hatten ja Kontaktsperre gekriegt von beiden, von Bremen und von Osnabrück abgesegnet, dass alle darauf achten, dass wir keinen Kontakt miteinander haben. Ich glaube, ich habe die 2-3 Mal angerufen mit dem Michi mit der Brille von der, aus der Stadt raus, von der Telefonzelle. Und wir waren auch so, das war auch so verabredet, dass ich zu ihr komme, wenn diese Kontaktsperre, wenn die 3 Monate um sind. Dann ist, glaube ich, auch dieser Michael mit der Brille ist mit mir nach Bremen gefahren. Freitagnachmittag irgendwann nach einem kleinen Auftrag oder weiß nicht, vielleicht hatten wir beide sogar frei dann den Tag. Sind Freitag irgendwie dahin gefahren und haben Freitag auf Samstag auf Sonntagnachmittag zurück, genau. 2 Übernachtungen bei Aaron Bremen, das ist keine Fremdübernachtung, deswegen, er war ja auch erst 6, 7 Monate, 8 Monate da. Dann zu der Zeit, ja, oder 9 Monate, oder 10 sogar schon, er war schon über die 6 Monate, doch, er war schon über 6 Monatsgrenze, als ich gekommen bin. Deswegen konnte ich ja mit dem raus. Und so war das verabredet, dass wir da runterfahren. Und dann sind wir zu der runtergefahren und die hat nicht oben in diesem Haupthaus gewohnt, die hat, wie gesagt, in so einem 3-4 Kilometer entfernt von dieser Hauptvilla. Entfernt in so einer Seitenstraße war so ein, auf 2 Etagen, so ein 6-Zimmer-, 7-Zimmer-Haus, irgendwie so. Schon so klein verwinkelt mit so einem kleinen Hexengarten, so ein Hexenhäuschen mehr oder weniger, aber schön. So ein Natursteinhaus. Und bin ich da hingefahren, die hat uns abgeholt vom Bahnhof und so, ich mit ihr aufs Haus. Das ganze Wochenende mit der verbracht, war angenehm, war richtig schön mit der. Also ich habe mich gefreut, die wiederzusehen. Irgendwas passte nicht so richtig, aber trotzdem an dem Wochenende. Ja, und dann, packe ich schon meine Sachen. Also wir waren dann, das Wochenende, den einen Abend waren wir im Kino, glaube ich. Da lief Blade, glaube ich. Ich glaube, da habe ich Blade mit der gesehen. Und romantisch, ne? Ja. Ja, fand ich geil, den Blade 1 habe ich 3-mal im Kino gesehen, der war gut im Kino. Und den Samstag schön ausgeschlafen und so ein schöner Spätsommer, September, es war noch ganz angenehm. So, die Bäume verfärbten sich schon, aber die Temperatur war noch ganz cool. War viel draußen, spazieren, Gelaber, was auch immer. Ich kann mich also nicht mehr dran erinnern, ich weiß nur, wir hatten schönes Wochenende, aber irgendwas passte nicht so. Und ich innerlich habe ich auch schon drauf gewartet, dass irgendwas kommt. Ne? Ich packe meine Tasche ein, denke mir, ja, okay, fährst du hier nochmal hin, so beim Packen auch. Ne? Und ich meine Tasche, nehme meine Jacke und so. Sie bringt mich runter zur Tür und unten sagt sie, warte kurz, ich muss dir noch was sagen. So, was denn? Und grinse schon, weil ich wusste, jetzt das Ding ist gelaufen jetzt. Ne? Ich habe es die ganze Zeit auch schon gemerkt, so. Ja, ich habe da jemanden kennengelernt und so. Ich weiß auch, ich habe auch, wie gesagt, den Namen von dem Jungen im Kopf. Über den hat sie sich vorher kaputt gelacht. Der hatte eine Frisur auf dem Kopf wie so ein kaputtes Vogelnest. So nach oben und dann so ganz merkwürdig auch so Locken. Und ich habe ihn immer damit gepiesackt so. Der war da auch, als ich in Bremen war. Ich so, mach mal das Vogelnest weg, Junge. Nachher landen da noch irgendwelche Tiere drin. Mach das mal weg, Alter. Das sieht doch scheiße aus. Rasier das mal runter, oder? Kennen das mal wenigstens. So, ja, und irgendwann in diesen 3 Monaten, als ich weg war, hat er sich tatsächlich die Haare kurz, aber das sah richtig gut aus, ne? So, das hat alles kaputt gemacht, diese Frisur bei ihm, ne? Ja, und so ist er dann wohl bei ihm gelandet und ohne das Vogelnest sah er richtig gut aus. Hatte ich mir selbst die Arschkarte zugespielt, indem ich ihn genötigt habe, sein Vogelnest runterzuholen. Von seinem Ast, von seinem Holzstumpf. Ja, egal. Auf jeden Fall mit dem Typen ist sie dann gelandet. Und mit dem war sie eigentlich auch schon seit 6 Wochen zusammen, hat man noch nichts gesagt. Wie gesagt, ich habe ja 2-3 Mal bestimmt mit der telefoniert. Die hat nichts gesagt. Beim letzten Telefonat hatte ich vielleicht schon ein Gefühl, ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber als ich da war, dieses Wochenende, war die ganze Zeit irgendwas ist, irgendwas passt hier gerade gar nicht mehr. Das war auch das, was wir vorher hatten, das war auch irgendwie gar nicht mehr so. Im Grunde war es mir schon scheißegal und ich eher schon. Ja. Also wir hatten ja auch nur ein paar Tage da, war ja nichts Tolles. Keine Ahnung, was sie von mir wollte. Ja, sie hat mir geholfen, ne? Sie hat mir die entscheidende Hilfestellung geleistet, das hatten wir ja schon. Ich habe da keinen Alarm gemacht, so. Ich habe gesagt, alles cool, dann fahre ich mal nach Hause, nach Osnabrück, da, Elrond. Und du, guck mal, dass sie glücklich ist. Vielleicht macht er ja eine Vogelfarm auf, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das hat auch nicht so lange gehalten. Irgendwann habe ich noch mal was mitgekriegt, weil ja Elrond und so und das. Ja, so kann es kommen, ne? So schnell wie es gebrannt hat, war es auch wieder aus. Ja, am besten trifft man immer gerade die Leute, die man gut brauchen kann. Am besten. Und meistens ist es ja leider nicht so. Die dir am besten helfen können, sind meistens ganz weit weg. Vielleicht das sieht man es auch nicht. Ja, wie bei ihr. So. Also ihre Motivation in der Situation, mir zu helfen, war echt, also so aus das Gefühl, warum sie das getan hat, ganz bestimmt, das glaube ich schon. Deswegen, ich habe da auch keinen Alarm gemacht, ich habe das ja auch so empfunden, ich komme da an und denke mir, ja, sieht gut aus, aber ja, komm mal her. Ich bin ja jetzt extra das Wochenende hierher gekommen für dich, also, aber ja, es war irgendwie schon tot, so. Wie gut sie auch Fassade halten kann, hast du nichts angemerkt. Ich habe es nur gefühlt irgendwie so, aber angemerkt hast du dir überhaupt nichts. Hat mich die ganze Zeit gefragt, ne? Bist du doof? Irgendwas stimmt hier doch nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich sie gefragt hätte beim Rausgehen. Ist irgendwas? Willst du mir noch irgendwas sagen? Wenn sie nicht noch mich vorher... Weiß ich nicht. Das wäre das erste Mal, dass ich dann sowas gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre ich nach Hause gefahren und dann hätte ich irgendwann angerufen. Hier, weißt du was? Ich komme nicht nochmal. Tut mir leid. Erstens viel zu weit weg und sowieso hat das sowieso keinen Sinn. Guck mal deine, guck mal meine Geschichte. Außerdem mit Vertrauen habe ich es nicht so und sie bestimmt auch nicht. Also auf jeden Fall zu der Zeit noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm schon geschrieben habe während dieser ersten 3 Monate, aber danach, als ich aus der Sperre rausgekommen bin und ja, so mich da eingelebt hatte, hielt ich das für eine gute Idee, ihm zu schreiben, dass er doch hierher kommen soll. Braucht keine Kostenzusage. Geht ganz schnell, wenn es sein muss. Also mit ein bisschen Glück geht es ganz schnell. Brauchst du im Grunde nur die Kostenzusage und die Zurückstellung vom Gericht. So, das kann mit einem Anwalt, mit einem vernünftigen Anwalt, kann das in 14 Tagen passieren. Dann gehen die Tore auf. Ich weiß nicht, wie lange es bei ihm gedauert hat. Wahrscheinlich so 6 Wochen oder so. 6 bis 8 Wochen ist so ganz normal. Wenn du das einfach ganz normal selbst losschickst ohne Anwalt und die Anträge stellst und dann vergehen so 4, 6, 8 Wochen Minimum. Ja, und dann kriegst du deine Zurückstellung, wenn das Gericht das für eine gute Idee hält. Ja, und Therapieversuch ist immer eine gute Idee. So. Ja, und ich habe mit Frank geredet. Wir sind immer wieder, ich war so circa 5 Monate da, als er gekommen ist. Vielleicht schon 6, aber ja, länger war ich noch nicht im Haus. Ja. War ein großes Wiedersehen, war schön. Hat mich gefreut, ihn draußen zu sehen. Ich habe ihn ja noch nie draußen gesehen, bis dahin. Das war das erste Mal, dass ich den in Freiheit gesehen habe. Ich kannte den ja nur im Vollzug. So, wir haben erstmal so getan, als wenn wir uns nicht kennen. So. Oder ja, vom Sehen vielleicht oder so, weißt du, wenn er dann da ist, wenn er da seine Aufnahme macht. So. Man kann das ja vielleicht nicht ganz so gut verstecken. Das merkt man ja vielleicht auch, ob sich jemand schon, wenn man da nicht ganz so dolle drauf aufpasst. Ich meine nicht, dass das bis dahin ein Problem gewesen wäre. Die hätten auch blind reinlaufen können, ne? Aber ja, war anscheinend damals ein direktes Bedenken von uns, das zu zeigen, dass wir so, ja, Knastbrüder sind, ne? So, Ich soll mal auch anders sagen. Wir sehen uns das erste Mal jetzt draußen. Kennen uns aber ja schon jahrelang. Aber gut, fühlt sich gleich ganz anders an, ne? Wenn ein guter Kollege da ist. Also ein wirklich guter Kollege. Nicht so diese Zwangsgemeinschaft mit den anderen. Die waren auch alle okay, aber also zum größten Teil das eine oder andere. Der eine oder andere war schon mal nervig, aber im Grunde waren die alle okay. So, da war kein richtig ätzender Junge bei oder so, oder Mädchen. Wo ich dachte, Alter, geh mir bloß weg, ich kann dich nicht am Kopf haben, das war nicht so. Ich meine, mal hat man das ja mit jedem, das war ja auch mal mit Frank, ne? Alter, halt's Maul. Rede nicht. So, aber ja. Und dann immer zugesehen, ne, dass wir Aufträge zusammenfahren. Sowieso ist nur diese kleine Gruppe. Meistens ist ein Umzug, dann fahren 5, 6 der Jungs. Einer bleibt in der Küche, die Mädchen im Büro und einer der Jungs kümmern sich oder holen, machen neue Kostenvoranschläge. Kleiner Umzug, wir sind die Jungs schon wieder um 2 Uhr zu Hause. Mittagessen steht dann auf dem Tisch. Ja. Oder halt Freizeit auch. Ich darf alleine raus schon. Also nicht mehr lange, wenige Tage, nachdem er da war, war ich 6 Monate da. Das bedeutet, ich darf Begleitung sein für jemanden, der in den ersten 3 Monaten ist. Ich darf mit ihm raus, in die Stadt, wir beide alleine, voll gut. Da fällt das Therapieding natürlich beim Verlassen des Hofes hinten runter. Also diese Regel, so, der darf nirgendwo alleine in Frankdorf machen, was er will, wenn er mit mir unterwegs ist. So muss es nur sagen, was er machen will. Ja, okay, dann lass uns nachher da und da wieder treffen, fertig. Ja, natürlich am Anfang nicht so, aber Frank hat hier ganz schnell Fuß gefasst. Ne? Auch. Wie gesagt, er ist auch hier geblieben, hat hier geheiratet. Sein Sohn ist hier zur Welt gekommen. Der geht hier auch nicht mehr weg. Ja, und ist ja auch nicht kontaktscheu. Ne? Der findet überall Anschluss. Der hat ja auch eine recht sympathische Art an sich. Der ist lustig immer. Gut, also offensichtlich immer gut drauf, der lässt halt wenige Leute hinter die Kulissen gucken, ne? Aber wenn er richtig scheiße drauf ist, dann siehst du das auch direkt halt, ne? Aber im Normalfall ist Frank ein Spaßvogel, also ein lustiger Kerl. Mit dem unterwegs sein, macht Spaß, und vor allem, wenn keiner guckt, der da irgendwas zu melden hat, ne? Wenn wir irgendwo unter Fremden sind, ist immer lustig. Ja, na klar, was denn auch sonst? Habe ich gerade entdeckt, die Stadt so ein bisschen. Ich bin ja auch noch fremd eigentlich so. Ich gucke noch mit dem Fahrrad durch die ganzen Straßen und verfahre mich noch 1000 Mal und so. Aber ich kenne mich schon ziemlich gut aus. Also Innenstadtbereich finde ich ohne Problem. Ich glaube, den Punk kannte ich auch schon, wo ich dann später auch mein erstes Dope gekauft habe und so. Also ich hatte schon so kleine Kontakte auch nach draußen, was Therapie gar nicht weiß, was dann Frank wusste. Und den sehe ich heute noch regelmäßig, was heißt regelmäßig, aber immer wieder. Die Sucht lässt ihn halt auch nicht los, ne? Mal Schore, mal Meta, mal Subotex, mal 3 Monate nichts, nur Kiffen und Trinken. Oh ja, so, das war so, das war mein allererster privater, persönlicher Kontakt, also mein Kontakt, mein allererster außerhalb von Elrond. Der nicht Therapie war, der wieder in die andere Richtung ging, der Punk. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, aber ich war im Schlossgarten. Und ich glaube, der hat mich gefragt, ob ich was zu kiffen will. Dann habe ich erstmal gesagt, nein, aber wohnst du hier? Ja, ich wohne hier, hast du eine Nummer, fertigst du immer. So. Ich bin gerade in Therapie, aber ich wollte sowieso wieder kiffen. Also das war für mich schon klar. Ne? Also bedeutet auch, ich muss schon mal jemanden einfinden, wo ich was kaufen kann. Auch wenn der gerade nichts hat, dann weiß er auf jeden Fall, wo man hingehen kann mit Geld. Ja, und so bin ich dann. Ja, so habe ich seine Nummer. Der war mir auch recht, so ein lieber Kerl. Das ist halt ein Punk, ne? Irgendwie lebt auch so ein bisschen Punk. 2 große, zottelige Hunde immer dabei. Der Schlossgarten ist hier von der Uni, ne? Also, das habe ich dann ja aber auch erst später mitgekriegt. Der Schlossgarten, Unigarten ist mehr oder weniger so ein kleiner Park hier. Also, Schlossgarten ist übertrieben. ist eine Wiese mit ein paar Bäumen drumherum. Und ein paar Brunnen vorne, mehr ist es nicht. Ja. Ja, und da sitzen halt ganz viele den ganzen Tag in so einer Sonne und trinken Bier und kiffen halt. Ne? Ganz normal, fast wie nicht jeder Stadt, die einen größeren Park hat. Studenten und Punks und alles kreuz und quer dann da auf der Wiese sitzt. Ja, so habe ich den kennengelernt. Draußen sein. So. Vor allem, wenn du zwei riesige Hunde hast, ne? Muss draußen. Ja. Ja, und weil ich halt auch Hundefan bin, so, und die Hunde sind echt cool von ihm. Die hat er immer noch. Also, damals hatte er nur einen großen gehabt, Mädchen, Luise. Und der Sohn von ihr aus einem der Würfe ist auch da bei ihm jetzt. Irgendwann in den letzten, ich glaube, der ist auch schon 6 oder 7 jetzt. Luise ist cool, die kann es nicht haben, wenn sich Leute streiten. So, sobald die aufeinander losgehen, geht die dazwischen. Und wie, die springt den so mit den Pfoten vor die Brust und schubst die weg, die wiegt fast 60 Kilo, die Olle. So großes, zotteldickes etwas, sieht immer total verwirrt aus. Also gepflegt, aber verwirrt. So. Durch die Frisur einfach. Ja. Die schubst die Jungs dann richtig und knurrt die dann an. Ne? Dann setzt du dich hin, dann machst du nichts mehr, dann ist der Streit plötzlich, der ist zu Ende. Sie unterbricht das nur, ne? Die tut keinem was, die unterbricht das. Und mal ganz klar, hier nicht. Voll cool, die Olle will immer nur Ruhe haben. Ein ganz relaxter Hund. Ja, wenn die dann so 5, 6, 8, 10, 15 Bier getrunken haben so, und es gegen Abend geht, dann kannst du in so einem Park ja auch mal ein bisschen Schubserei und das unter den Punks, ne? Ganz normal. Also sie hat sich da alle 2 Tage bestimmt eingemischt. Es ist so köstlich, wie sie das macht. Einmal vor die Brust. Voll gut. Ja, das war mein allererster Kontakt. Drogenkontakt wäre, sagen wir mal. Aber es ist halt auch ein lieber Kerl, ich mag den heute auch noch gerne. Wir bleiben immer ein paar Minuten zusammenstehen, wenn wir uns treffen. Oder mal eine Stunde im Park sitzen, wenn ich da auch mal mich in die Sonne setze. Dirk ist hier auch festes Stadtbild, gehört zum Stadtbild, der Typ. Über den bin ich dann, glaube ich, auch später an die Adresse in Belm gekommen. Dieser Hochhaussiedlung in der Frankfurter Straße. Also ganz sicher, über den, im Grunde ist das der Ursprung aller meiner Kontakte hier in Osnabrück, der Junge. So. Durch ihn habe ich die Nächsten und den Nächsten und den Nächsten, ja. Und ja, er ist halt ein Punk, ne, so mit Geld verdienen und so, ist nicht, aber mal zusammensitzen und so, oder auch mal, ich war auch schon bei denen in den Garten und so. Die Eltern seiner Frau, seiner Freundin, die haben einen Garten, da so ein privates Ding, irgendwie richtig cool. Total mit wilder Wiese auch dran und so. Richtig schön. War ich mit meiner Tochter und die mit einem ganzen Hunde dabei und ich glaube, ein ganzes Wochenende waren wir da über Nacht auch. Also, das ist ein lieber Kerl, ich mag den gerne. Ist halt auch problembehaftet, ne? Kommt aus dem Kreis, also Teufelskreis, irgendwie nicht so richtig raus. Ja. Und klar, mit Frank habe ich dann die Stadt im Grunde eigentlich richtig erkundet. So. Also bis 0 Uhr, glaube ich, war Sperre. Ne? 0 Uhr sollte man im Haus sein. Wenn man länger weg ist, soll man rechtzeitig Bescheid sagen, anrufen im Haus, Bescheid sagen, dazu, und dann sagt derjenige, der das Telefonat entgegengenommen hat, sagt jedem anderen Anwesenden im Haus Bescheid. Vor allem denen, die ja, das leiten, weißt du. Also die Büroleute tun auch so, als wären sie, also das tun sie nicht, aber das kommt halt auch so rüber als Mitarbeiter oder als Klient in dieser Einrichtung. Die sitzen da im Büro, die machen den Papierkram, so die. Durch die funktioniert das, weißt du, so ungefähr. Ja, die Führungsriege, die Ältesten im Haus, die Ältesten, das trifft. Ja, das ist ja auch der Begriff, der verwendet wird. Das ist halt nach Länge der Zeit, die du da bist, auch in deinen Aufgaben eingestuft. Oder ja, auch in den Erwartungen, was du leisten musst. Also ich muss, für mich mein eigener Anspruch war, nach 6 Monaten auch bei den Kunden die Kostenvoranschläge, das durchzuplanen, was das kostet, wie lange das dauert, wie viel Mann, wie viel Fahrten oder was auch immer, ob da ein zusätzlicher LKW benötigt wird und. Die ganze Planung, ja, für mich ist das kein Thema. Manche Leute verstehen müssen dafür lernen gehen und so, aber das ist ja einfach nur, ich mache ein Geschäft. So, ne? Klar, muss jeder Punkt klar sein. Irgendwie, alle Kosten. Sowas. Aber das liegt mir auch, so wie gesagt. Aber das sind so auch die Ansprüche, die haben. Spätestens nach einem Jahr musst du alleine einen Kostenvoranschlag machen können. Sonst kommst du in die Küche. Bleibst du in der Küche stehen. Wenn du nicht kochen kannst, hast du ein scheiß Problem. Kriegst du jeden Mittag Ärger, wenn die von der Arbeit kommen oder abends und Essen auf dem Tisch steht, schmeckt zum Kotzen. Du bist zu dumm zu allen dann. Aber hatten wir, wie gesagt, sowas hatten wir nicht. Wir hatten schon Leute, die konnten absolut nicht kochen, die wollten kein Schwein in der Küche haben, ist schon klar. Das sind alles Jungs irgendwie, bis auf den Schlachter. Der Schlachter hat natürlich köstlich gekocht, ne? Richtig gut. Dem konntest du Rindfleisch, konntest du mit der Zunge, mit der Gabel brauchst du gar kein Messer. So zart hat er das Rindfleisch immer hingekriegt, richtig gut. Also der konnte schon kochen. Aber der konnte auch anpacken und der war auch nicht dumm, der hätte auch die Buchführung machen können. Also Kostenvoranschläge auch. Ja, der Schlachter musst du dir vorstellen, so ein leicht sommersprossig, so ein schlanker, hageres Gesicht, so eine wasserblaue Augen. Blonde Haare, also nicht so ganz hellblond, so blond, braun, blond, so ein bisschen dreckiges Blond. Kurze Haare, so leichte Igelfrisur meistens. 80 Kilo, 1,80. So ganz normale Figur, also nicht richtig aufgetrainiert, also gar nicht, eigentlich ganz normale Figur. So. Und ja, weil ich ihn kenne, würde er in der Masse nicht mehr untergehen, aber sonst geht er auch so ein Gesicht, wie in der Masse untergeht. Aber halt ein unglaublich lustiger Kerl, oh, hat immer irgendeine Geschichte gehabt von früher, aus der Suchtzeit und vor allem Schlachtergeschichten. Ganz, ganz bösartige Schlachtergeschichten. Also muss ich dazu sagen, der ist Deutschlands jüngster Schlachtermeister gewesen. Klar, dann bist du auch der Erste, wenn du der Jüngste bist. Ich glaube, der hat mit 21 oder so oder mit 20 schon seinen Meister gehabt. Sein Vater war Jäger oder ist Jäger, ich weiß nicht. Der war schon alt. Ich glaube, der war schon um die 70, als er. Der war auch schon 40 damals, so kurz vor 40, Mitte 30 irgendwo. Also ein paar Jahre älter als ich, 7, 8 Jahre oder so war der älter, glaube ich, als ich. Er hat immer geile Geschichten erzählt. Der wollte sich halt auch so wenig wie möglich mit sich selbst auseinandersetzen. Der war auch ein Kandidat, der das genossen hat. Weil Gruppe, scheißegal, Junge, ich rede einfach nur ab und zu mal mit, damit man denkt, ich mich interessiert. Also ich glaube, der hat auch irgendwie bösartige Erfahrungen gemacht. Der war auch schwerstsüchtig. Ne? Ich glaube, der ist auch direkt rückfällig geworden, als er rausgegangen ist. Ich habe 2 Geschichten im Kopf, die ich nicht vergessen habe. Die anderen sind alle irgendwie runtergefallen. Wie gesagt, er war Deutschlands jüngster Schlachtermeister und der ist immer Kordschlachten gefahren. In Süddeutschland irgendwie ist er runtergefallen. Nee, Stuttgart irgendwo auf so einem Riesenhof, Schlachthof, wo die immer Kordbullen schlachten. Und dann müssten die in der Nachtschicht 2 Dreierteams oder 2 Viererteams, ich glaube 2 Dreierteams, 12 Ochsen schlachten. Bullenschlachten, so Riesenviecher, ne? Und die Ohren sind gestanzt mit den Marken und die Ohren müssen aufgehoben werden, die dürfen nicht irgendwie verloren gehen mit dem Abfall, das ist ja voll viel Abfall, die Innereien und alles, was auch rausquillt und das ganze Blut und es wird nachher kommt, wird nur in so einen riesen Container, der in die Erde eingelassen ist, mit dem Abzieher, mit dem Schlauch abgespritzt und ab alles in die Mulde rein, der ganze Abfall. Und von 12 Bullen hast du in dem Container, so ein 20 Quadratmeter, 30 Quadratmeter Container von der Bodenfläche, hast den fast hüfthoch voll mit Innereien und Blut und alles noch warm. Auf jeden Fall sind 2 von den 12 Powern, du musst immer das Pärchen aufheben, weil es sind unterschiedliche Marken, also unterschiedliche Informationen auf den Marken, wo wahrscheinlich, wo das Tier herkommt und. und alles und Geburtsdatum, hast du nicht gesehen. Ja, Gewicht bestimmt, Rasse, all das wahrscheinlich, die ganzen Infos, wo es hingeht, die Chargennummer ist schon drauf und. Ja, und auf jeden Fall sind 2 der 12 Paar Ohren verloren gegangen, vermutlich in dem Container gelandet und das sind, weiß ich nicht wie viel, 100 Kilo Fleisch von 2 Bullen. Das ist ein unglaublicher Verlust. Hat der Meister von den 500 Markscheinen oder 500 Mark damals in die Luft gehoben, hat gesagt, der die Ohren findet, kriegt die. Muss dir vorstellen, die in ihren Schlachterschürzen machen sich nackig bis auf die Unterhose und tun da in der Unterhose in diesem bis hierhin gefüllt, bis kurz in dieser Blutsuppe rum, ne? Und suchen. Du siehst ja auch nichts. Du musst greifen, die ganze Zeit greifen, bis du das richtige Teil gefunden hast. Du hast 1000 Sachen, eklige Sachen in der Hand, die gerade noch, alles noch lauwarm, ne? Kommt gerade aus den Viechern raus. Wie er das erzählt hat, wie so ein kleiner Junge an Weihnachten, ne? So Blitzen in den Augen, total freudestrahlend und natürlich noch viel ausführlicher und genauer, wie ich das jetzt hier wiedergeben kann, ne? Aber unglaublich, eine halbe Stunde mit 4, 5 Kollegen in diesem verkackten Container umgesucht, bis der Erste erst 1 gefunden und noch einer hat 1 gefunden und am Ende haben sich das, glaube ich, dann geteilt. Irgendwie, weil da 1, 2, 3 Leute dann immer irgendwas gefunden haben, ne? Die Ohren gefunden haben mit den Marken dran. Ja, und so irgendwie wahrscheinlich so einen 5000 Mark Verlust gerettet haben, ne? Weil das Fleisch kannst du nicht mehr verkaufen, kommt in der Tonne. Das weiß keine Sau mehr, wo das herkommt. Genau dieses Fleisch, ne? Und sie haben da ja alle ihre Vorschriften und so. Und dann hat er noch eine Anekdote erzählt, die werde ich auch nicht vergessen. Da hat er die Schläge seines Lebens gekriegt. Er sagt, vorher und danach nie wieder so eine Schläge gekriegt wie von seinem Vater. Ja, auf jeden Fall, sein Vater war ja Jäger und hat auch Kaninchen gezüchtet oder Hasen, also diese Rammler gezüchtet. Hat da so 10, 15 Zucht. Männchen gehabt, die für die Zucht verantwortlich waren und halt ganz steil voll mit Weibchen und Jungnachwuchs. Also alle schon fast im ausgewachsenen Alter. Und er sollte ein paar Stück davon sollte er schlachten. Der Alte war übers Wochenende weg auf Jagdtour mit seiner Frau und er hatte den Auftrag vom Alten, er soll ein paar von diesen Viechern schlachten. 5, 6 Stück, vielleicht 10 Stück oder so. Ne? Also genau auch mit Nummer vom Stall. Das Viech, die alle weg. Die sind bestellt wahrscheinlich oder was weiß ich. Und er hat zu der Zeit ganz extrem Rohypnol gefeiert. Diese Pillen gefeiert. Ja, hat eine Mucke laut aufgerissen, so. Der Alte war weg. Mucke aufgerissen, steht in der Schlachtküche bei dem Alten. Die haben so eine kleine Schlachtküche, wo die Kaninchen halt schlachten oder die Hasen. Steht da, hört seine Metal-Mucke, ne, voll auf Rohypnol, fängt an zu schlachten und hört nicht mehr auf, ne, macht einen Stall nach dem anderen, der scheiß drauf, was der Alte gesagt hat. Und bevor ihm selbst richtig klar geworden ist, was da für ein Film gelaufen ist, ne, waren alle Ställe leer, ne, er hat bei 200 Kanickel geschlachtet, ne, oder Hasen geschlachtet. Und dann hat er sich erstmal eine Woche oder so, hat er sich versteckt, aber irgendwann musste er ja wiederkommen, hat er so eine Schläge von seinem Vater gekriegt, ne, mit dem Gürtel, richtig böse Schläge gekriegt. Sagt er, hat vorher noch nie und danach auch nie wieder solche Schläge gekriegt, ne. Der Alte ist bald durchgedreht, auch was das für Werte sind. Was willst du mit den ganzen Viechern machen? Hälfte ist wahrscheinlich im Rohypnol-Kopf einfach so, nicht mal in die Tür gelandet, war bestimmt schon lange voll. Das ist das Ding, wo willst du die ganzen Viecher, die toten Viecher hintun, ne? Ja, waren alle abgeschlachtet, ein Kanickel nach dem anderen. Ich weiß nicht, also ist mir völlig fremd, diese Art Spaß zu empfinden, aber ihm feiert das voll, vor allem wenn er so dicht. Er hat halt auch nicht mehr gerafft, sagt er, ne? So, er hat so schemenhaft, so kurze Einblicke selbst in seine Aktion, so 2 lichte Minuten und dann die Pille wieder voll da. Und dann, ja, hat er richtig böse Ärger gekriegt mit seinem Alten. Ja, weiß ich, was er da für einen Frust abgelassen hat, weil kann er sich so richtig selbst nicht erkennen. Er hat sich amüsiert, wenn er diese Geschichte erzählt hat, ne? Allein auch dieses Bild, wie die da die Ohren von den Ochsen gesucht haben, das sagt ja auch schon irgendwas aus. Also wer, da musst du schon, also ja, Schlachter halt. Ich meine, wenn du den ganzen Tag mit Blut und Fleisch arbeitest, dann ist der Ekel davor auch, kann ja nicht so groß sein. Aber ich könnte das nicht. Bei erster Frühstückspause bin ich weg, Alter. Das ist mir viel zu eklig und viel zu blutig, ich kann das nicht haben. Ein Stück Fleisch anfassen, was mir braten will, ist okay. Aber den ganzen Tag Viecher auseinandernehmen, das wäre gar nichts für mich. Ja, und er macht das mit Leib und Seele, ne? Es waren eins seiner wenigen Gepäckstücke, ne? Seine Stechschürze, seine Metallschürze und sein Besteck, sein Schlachterbesteck, ne? Das waren eins der wenigen Sachen, die er immer dabei hat. Er kann auf jedem Hof eben arbeiten, er ist Meister. Der kriegt auch eben schnell einen guten Job. Das ist sein Handwerkszeug, ne? Das gehört ihm natürlich. Das ist ja, natürlich hat er, das lag im Büro, ne? Das Stechwerkzeug und wer weiß, was im Haus passiert. Das lag schon im Büro. Aber allein die Tatsache, dass er das immer dabei hat, das ist das, was er nie irgendwo liegen lässt. Wenn er was mitnimmt, nimmt er das mit. Das sagt ja auch eine Menge über ihn aus. Also er macht das mit Leib und Seele, ne? Ob der nüchtern ist oder volldicht, ne? Gibt schon merkwürdige Menschen. Aber voll der lustige Kerl trotzdem, ne? So einen blutigen Job und so. Ja, wahrscheinlich auch alles nur Fassade, der ganze Spaß und so. Ich meine, irgendwo muss das ja herkommen, was er da gemacht hat, immer, wo er sich überhaupt nichts bei denkt und wo der Otto normal direkt das Kotzen kriegt. Oder Leute auf jeden Fall, die nicht so sind wie er. Heidi mit der Bulimie war natürlich immer fehl am Platz in der Küche, ne? Funktioniert irgendwie nicht so, wenn die kochen soll. Die ist zu oft am Kühlschrank dann und so und zu oft im Vorratslager und so unten im Keller an den Vorräten. Funktioniert einfach nicht, die kannst du nicht in die Küche stellen. Vor allem, sie hat dann auch grundsätzlich gelogen. Erstmal, bis sie dann unter Tränen immer zusammengebrochen hat. Ja, habe ich alles aufgefressen. Ja, wer sonst? Also ich weiß, die hat auf jeden Fall Verbot gehabt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der auch abgeschlossen war, weil es funktioniert ja nicht. Das ist ja eine Einladung, wenn der Kühlschrank frei zugänglich ist. So viel ist genauso, als wenn du mir da auf dem Nachttisch dann ein Blech hinlegst. Also in der Therapie sieht gerade keiner, ist mitten in der Nacht, wird schon nicht auffallen. Das fällt ja auch direkt auf, so. Aber erstmal glaubt das ja auch keiner. Die Mengen, die da gefehlt haben, das glaubt doch keiner. Da glaubt eher einer, da hat einer einen Kumpel irgendwo, der hat keine Kohle und stopft einen Rucksack voll und fährt den weg, wenn keiner guckt. Das glaubst du eher, bei der Menge an Nahrung, die verschwindet. Über Nacht. So. Ich bin ja nicht so oft am Kühlschrank und ich war auch selten in der Küche. Also ich war auch in der Küche, aber ja, ich fahre lieber mit raus. Im Winter war ich gerne in der Küche, war gut besser. So brauchst du nicht rausfrieren. Nee, aber kann ja nicht sein, dass dann irgendwie 8 Pakete Wurst, zwei Camemberts, zwei Packungen Toastbrot oder was weiß ich, eine Tube Mayonnaise. Und so ein Scheiß, das verschwindet doch nicht über Nacht. Da glaubt man doch erst, da wird einer mit durchgeführt hat, oder? Vor allem, das ist ja da erst rausgekommen. Das hat die ja nie aufgemacht. Die schneidet sich, die nimmt Drogen. Die hat genug Themen, weißt du? So, dass die auch noch fresssüchtig und brechsüchtig ist, das mussten wir erst erfahren. So, da ist die von alleine nicht mit um die Ecke gekommen. Vielleicht hat sie es selbst auch noch ja, nicht akzeptiert und konnte es deswegen auch nicht sagen. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Das war ja immer wieder damit der auch Thema, ne? Teil. Immer wieder. Es ging immer wieder um ihre Fresssachen. Und immer dann das Geheule und. Aber ja, durch so intensives Zusammenleben, so extremer Charaktere, entsteht halt tatsächlich auch Therapie, ne? So, wir musst dich damit auseinandersetzen, Alter. Die wohnt nebenan, die frisst dir alles weg. Weißt du, jeder ist gefragt in der Truppe. So. Und jetzt, wie gehen wir damit um? Ich meine, die will uns ja nicht schaden irgendwie. Die kann nicht anders. Guck mal, wie gestört das ist. Hast du gesehen? So ein Kühlschrank. Großer, ein-Mann-hoher Kühlschrank. Leer. Also, auf jeden Fall gut geleert. Die ganzen guten Sachen, die man eben so essen kann, sind alle weg. Weißt du? Da steht nur noch irgendein Gemüse oder sonst was, was du noch kochen musst und sowas. Das fängt sie ja nicht an. Alles, was du kalt fressen kannst. Auch Dosen aufgemacht und so. Und sich Dosen weggekloppt. Ganz aus dem Vorrat. Und die haben unten ein großes Regal gehabt mit Dosen und eingemachten Gläsern. Hast du nicht gesehen? Vorräte, die dunkel stehen müssen. Du kannst. Gehst mal 2 Wochen nicht im Vorratskeller, ist ja leer, Alter. Die zieht sich alles weg. Und entsorgt doch die Dosen alles, ne? Kriegst du gar nicht mit den Müll. Also sie versteckt das. Das zeigt dann ja auch, dass das auch nur ein ganz extremes Ding ist, ne? Ja, Heidi ist hier auch noch irgendwo unterwegs. Frank will die nicht mehr sehen. Frank hat so lange Finger gemacht. Weil er wieder zu gut war. Er lässt ja auch jeden dann mal, wenn er in Not ist, bei sich schlafen. Ja. Natürlich, der hat auch ein Heroinproblem. Der raucht. Raucht Bleche. Schneidet sich. Und das konnte sie nicht verstecken. Also schon mal zwei Diagnosen. Ganz bestimmt noch was mit Depression. Durch diese beiden anderen Dinger. Also bist du schon bei drei Diagnosen. Jetzt guck mal, 9 andere Süchtige sitzt da rum. Wie, weißt du, Alter, das ist schon extrem gewesen auch. Aber wie gesagt, dadurch ist auch immer wieder Therapie entstanden. Weißt du, dann sind die einen nur so, arm, andere haben so einen Hals auf die. Mann, du blöde Kuh, Mann, hör auf, den Kühlschrank der zu fressen. Weil die verstehen das einfach nicht, ne? Wie denn auch? Versteh das mal. Versuch das mal nachzuvollziehen, das ist genau so ein Ding wie Heroin. Das kannst du nur als Betroffener nachempfinden. So. Und dann halt auch noch ein Teil der Truppe so hin und her gerissen. Irgendwie doch, Alter. Voll dämlich die Aktion. Wie kannst du so viel fressen und zum Klo bringen direkt? Und wieder und nochmal. 8 Mal die Nacht. Was soll das? Also es ist ein Ding, das... Also ich kann es nicht verstehen. Die hat so in Etappen, die ist zwischen... Die macht Platz... Die frisst nicht, bis nichts mehr geht, sondern die frisst bis voll und dann geht die los, steckt die Finger in den Hals und kommt direkt vom Klo wieder an den Kühlschrank. So, und das ist nicht so, dass das konstant ist, weißt du? Das hat die mal dann so eine Attacke alle 3 Wochen oder so. Oder auch mal nach 3 Tagen schon wieder irgendwie. Und dann hat sie auch dagegen angekämpft, ne? Also, da siehst du, okay, da fehlt eine ganze Menge, aber okay, der hat sie sich zusammengerissen oder was weiß ich, hat vorher echt ein bisschen länger durchgeschlafen, bevor sie es geritten hat und sie zum Kühlschrank getappt ist. Von morgens um 4 bis um 7 oder bis um 6:30, bis die ersten runterkommen oder um 6, ist nicht mehr so viel Zeit. Also so richtig mitgegessen bei den normalen Mahlzeiten. Wenn sie dann so Phasen hatte, wo sie dann so vielleicht 3-4 Wochen mal auch das nicht gemacht hat, hat sich das so ganz langsam normalisiert, auch die Portionen, die sie dann gegessen hat. Ja, weißt du, deswegen war das ja auch immer so unverständlich, weil die immer offensichtlich so minimal gegessen hat, war das ja auch so unvorstellbar, dass die so aussieht. Also, weil sie, die ist nicht wenig. Das ist ein kräftiges Mädchen, ne? Kann nichts so... wie man sich eigentlich so Leute vorstellt, die nur brechen. Aber gut, das ist ja wieder auch ein Unterschied. Leute, die nur brechen, damit sie dünn bleiben und gar nichts mehr fressen. Oder Leute, die solche Attacken haben. Wie gesagt, das ist ein Thema, also, das habe ich nur dort kennengelernt. Ganz, also ein komisches Ding. Garantiert eine ganz üble Nummer. So, also das konnte man ja auch ansehen, dass die da extrem drunter leidet, ne? Ich denke mal, das ist so, dass sie, das hat sich bei dem Kreis bewegt, ne? Hat sich geschnitten, darüber dann depressiv geworden, dann so eine Fressattacke oder mit Heroin betäubt. Das Heroin kam halt dann irgendwie, ich war da 2 Jahre, glaube ich, unterwegs auf Schuhe. So gerade, also im Grunde noch in den Anfängen auch, ne? So die ersten 2 Jahre. Aber klar, das hat also die beiden anderen Sachen vielleicht erträglich gemacht, ne? Fressen und Erschneiden. Ich weiß nicht. Die hat mit der Griechin da auch, also Mädchen unter Mädchen, die haben auch Gespräche gehabt, stundenlang, wo die nur geheult haben, was wir auch mitgekriegt haben, wenn man sie lässt, sie dann alleine sitzen da. Oder die gehen ins Büro dann und so, man sieht, die sind Tränen aufgelöst. Ja, also das ist garantiert auch mit Missbrauch und all sowas gelaufen bei der Kindheit. Ich meine, die gehen ja auch hier dann anschaffen auch und so, das ist nichts Fremdes für sie, ne? Und auch nichts Neues hier in dieser Stadt für sie gewesen. Das hat sie schon da, wo sie hergekommen ist, auch gemacht. Immer wieder einfach auch, entweder um sich zu merken oder um ihre Sucht zu finanzieren, dann durch die Schore. Ne? Es war kalt draußen, das weiß ich. Ich bin dick angezogen, losgefahren. Ich bin abends ins Works, hieß das damals. Geile Disco. Kommst du rein? Rechts so ein kleiner Raum, so, da läuft die Black Music und so ein Scheiß, Funk und Soul. Perfektes Klientel drin. Dicke weiße Frauen mit Rassler und eine ganze Menge schwarz. Also wirklich Bild für die Götter. Das ist 80% anteilig des Publikums. So, sieht so aus. Lustiges Bild. Und immer diese dicken Mamas dabei. Ganz viele. Ja, viele Koksdealer halt auch da, ne? War mir zu der Zeit aber egal. Also ich war nicht so mein Fokus, so, ne? Ich hab, ja, ich nach Mädchen geguckt, ne? Und getrunken habe ich auch nicht, so koksen und dann so dicht gekokst, kann ich nicht zurückgehen, das geht nicht. Außerdem weiß ich, wie gierig ich werde, wenn ich anfange. Nasen ziehen sowieso nicht, wenn dann baller ich das. Nee, und das wäre mir zu herbe gewesen. So. Außerdem hatte ich eine andere Motivation. Ich wollte rausgehen, auch mal was erleben und mal in eine Disco gehen, so nicht in eine Clean-Disco, sondern in eine normale Disco und mit die Leute hier reinziehen, die Leute, die hier in der Stadt leben und die weggehen hier. Das waren meine Anfänge, ne? So Works, mal dahin gehen. Ich konnte mir auch keiner was empfehlen hier, so großartig, ne? Ja, und der andere Raum ist ein bisschen größer, nach links weg so. Und da läuft die ganze Zeit so Metal und ja hauptsächlich so Gitarrenmucke halt, ne? Und das Publikum ist zu köstlich. Ich habe mich bepisst vor Lachen, ohne Drohung, aber wirklich richtig gut. Das sind so 4, 5 Freaks, die waren immer da. Also ich war da 5, 6 Mal vielleicht, 4 Mal, 5 Mal, 6 Mal vielleicht. Und immer, die waren immer da. Immer wenn ich da war, waren auch diese da. Und die haben Luftinstrumente gespielt, aber vom Allerfeinsten, Junge. Und dann 3 Schritte vor, 3 Schritte zurück. Und egal was für ein Lied gelaufen ist, immer die gleiche Bewegung. Saugeil, 4 Stunden später, völlig durchgeschwitzt. Ich hatte die ganze Zeit so ein geiles Programm. Ich saß da auf diesen Stufen zu der Tanzfläche. Alter, warum sagt euch keiner Bescheid? Ey, merkt ihr es noch? Guckt mal, ihr müsst euch mal selber kurz zugucken, haltet mal an. Nee, ein unglaubliches Bild. Deswegen bin ich da noch ein paar Mal hingegangen, weil das hat mich königlich amüsiert. Voll die Hofnarren, 4 Stück. Der eine am Trommeln, der andere am zupft wahrscheinlich Bass, weiß nicht, ob das eine Band war oder ob die einfach nur alle 4 einzeln verwirrt da immer zusammengefunden haben. Keine Ahnung, aber die waren echt gut, ey. Die haben Spaß gemacht. Ich saß dann immer Cola getrunken und hab mir die Vögel reingezogen. Nebenbei habe ich mir halt ein paar Mädchen angeguckt, ne? Und beim ersten, na, ich glaube beim zweiten Mal war das, habe ich dann Sunny angesprochen. Das war damals der erste Kontakt war ihre eineiige Zwillingsschwester. Die hat sie gefragt, ob sie auf was zu trinken einladen darf. Die hatte so ein bisschen merkwürdig geguckt so und dann habe ich gesehen, die geht weg und tuschelt mit einer anderen. Habe ich aber nicht gesehen, dass das eineiige Zwillinge sind. Es ist ja auch halbdunkel, komisches Licht und dies und das. Ja, und die waren auch unterschiedlich angezogen, konnte man nicht sehen. Ja, und da haben sie mich stehen lassen, ne? Haben irgendwas getuschelt und haben sich verpisst. Ja, dann habe ich irgendwie beim 4., 5. Mal oder so, war ich dann schon fast am Gehen so, weil irgendwie die Bühnenshow war nicht mehr so der Knall, habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen. Und ja, war glaube ich auch schon spät, ich war müde oder so. Und dann irgendwann habe ich aus dem Augenwinkel gedacht, Mann, das ist die doch, das war doch die, die du voll gelabert hast. Jetzt fragst du nicht, jetzt holst du was zu trinken und gibst ihr einfach was. Habe ich O-Saft und Cola geholt, kann sich was aussuchen, ne? Ja, und dann war das da erst Sunny. So. Und die hat die ganze Zeit so getan. Ich habe vorher mit ihrer Schwester halt, hatte ich so 3 Minuten Smalltalk und so. Und dann ist sie ja weggegangen. Ja, und den gleichen Smalltalk habe ich nochmal gemacht anscheinend, weil sie sagt, das hast du alles schon meiner Schwester erzählt. Ja, warte mal. Kam sie, holte ihre Schwester ran, sie stand irgendwo in der Ecke. Holte ihre Schwester ran und dann standen die nebeneinander. Beide diesmal auch gleich angezogen, gleiche Frisur. Original kannst du nicht unterscheiden. 2 Eier stehen nebeneinander. Unglaublich. Ja, und letztendlich ist es dann so gekommen, Sunny hat das Getränk angenommen und ja, ist dann die Mutter meiner Tochter geworden später. Und so bin ich mit ihr zusammengekommen. Also ich dachte, jetzt habe ich dich. Jetzt kriege ich dich nochmal dabei. Es ist eine andere Weise, aber sieht identisch aus, ne? Ihre Mutter kann die, glaube ich, bis heute nicht am Telefon auseinanderhalten, die beiden. Dann haben wir uns, glaube ich, noch einmal oder zweimal dort auch getroffen. Oder einmal noch. Und dann hat sie mich schon bei Aaron besucht. Also ich habe ihr auch von Anfang an, ich habe mir damals auch gesagt, so, keine findest, dann musst du damit zurechtkommen. So. Hallo, ich bin der und der. So sieht's aus. Hast du Bock? So ungefähr muss man sich vorstellen. Ich bin dann sehr stumpf. Ist ja kein Zukunft, sondern klar, ich habe schon ein paar Jahre im Knast verbracht, bin drogensüchtig. Wollen wir eine Runde drehen? Ja. Ja, und ich meine, es war so die einzigen zwei, drei Ausflüge, so, wo ich nach Mädchen geguckt habe, und dann war es das auch schon. Waren dann ja auch ein paar Jahre, die ich dann mit ihr zusammen war. Beim ersten Mal glaube ich nicht, nein, da habe ich meine Schokoladenseite. Einfach nur nett. Macht mir dann ja auch Spaß. Ich habe ja auch, habe ich ja lange nicht gemacht, sowas. Mit den Schabracken da im Haus habe ich keinen Bock. Das sind keine Frauen für mich. Das, also die gucke ich nicht an wie eine Frau. Das ist eine Klientin. So, da habe ich gar keinen Nerv drauf. Außerdem hätte es sowieso nicht gepasst. Wären beide nicht mein Fall gewesen, die da im Haus waren. Ja, und sowieso, mein Fokus war schon irgendwie, such dir ein normales Mädchen irgendwie und versuch mal da damit zurechtzukommen. War schon auch so ein bisschen im Hinterkopf, ja, jetzt wird's normal, also ich versuch's ja, ne? So, auch trotz der Rückfälle eventuell, oder was heißt eventuell, trotz der Rückfall-Eskapade, ne? Und ich hab's halt ganz schnell wieder die Kontrolle verloren nach der Entlassung, ne? Nachdem ich da rausgezogen bin, das ging ganz schnell. Ja, aber ja, zweite Treffen oder so. Ich glaube, als sie mich im Haus besucht hat, ja, sie wollte ja dann auch wissen, ne? Komm, kannst du mich da und da besuchen? Da ist ja vorne schon eine Tafel, Hellrund, ein Leben ohne Drogen und so. Ich habe ja aber auch schon, das hatte ich ja wohl schon gesagt, so, dass ich in so einer Wohngemeinschaft wohne. Das wusste sie wohl schon. Und dann war sie neugierig, ne? Wollte mal gucken kommen. Wie gesagt, die Leute waren recht umgänglich im Haus. Die hat sich da ziemlich schnell wohlgefühlt auch. Die durfte regelmäßig kommen und gehen. So. Die hat da übernachtet. Und ja, wir waren dann zusammen. Ne? So. Ja, sie konnte sich noch nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn ich nicht in so einem Rahmen bin. Und ich habe gehofft, es artet nicht mehr so aus. Ne? Ich habe es vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle. Ja, und im Grunde war ja auch alles gut. Immer noch so. Ich habe mich, wie gesagt, hier dann auch wohlgefühlt in der Stadt. Dann habe ich jetzt eine Freundin. Ich war fast Hausältester. Es hat nicht mehr lange gedauert, da war ich Hausältester. Als die Grieche mit ihrem Freund ausgezogen ist, war ich Hausältester. Der mich am Bahnhof abgeholt hat, der kleine Pockige, der war schon weg. War schon raus. Hatte ein Riesenzimmer, riesige Dachterrasse, ganze, alles was hinten der Anbau war, so 15 Meter lange Dachterrasse für mich ganz alleine. Doppelt so groß wie mein Zimmer, die Terrasse. Das Zimmer war schon geil. Komplett verglast auch, die Front. Vor allem so die Gemeinschaft, also Flur, Küche, Büro, Wohnzimmer und so, Garten, das fühlt sich weit genug an für jeden, selbst wenn du da im Doppelzimmer gelegen hast. So. Auch ein Einzelzimmer und dann so ein schönes, ist natürlich von Vorteil. Ne?